Wenn es je eine Zeit gibt, in der wir die wirkliche Natur des Lebens erkennen, dann will ich da sein, um nach der Antwort zu treten. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Ui, was ist das für eine Stimme? Abel war wieder. Nicht mehr gehört. Ja, ist ja wunderbar. Schönen guten Abend, hallo. Ich grüße euch zum Welttag der Memoiren. Ja, jetzt nicht mit Biografien verwechseln. In Biografien, da geht es ja meistens darum, wie die Leute zu dem geworden sind, wofür sie bekannt sind, wenn sie überhaupt bekannt sind. Manche schreiben ja auch einfach ihre Biografie oder ihre Memoiren einfach nur, weil sie denken, irgendwen wird es interessieren. Und die Memoiren sind ja natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil hoch umstritten, wie viel Wahrheitsgehalt Memoiren überhaupt haben. Klar, natürlich gibt es die Variante mit dem Ghostwriter und die Variante, die man selber geschrieben hat, aber meist werden Memoiren geschrieben, um ein geschichtliches Bild ein bisschen ins bessere Licht zu rücken. Da sind Biografien teilweise noch ehrlicher. Aber ja, wenn ihr eure Memoiren schreiben wollt, dann solltet ihr ein gesundes Selbstbewusstsein haben, sich der Allgemeinheit so zu offenbaren. Ja, und posthume Memoiren sind natürlich was ganz anderes. Ja. Mhm. Ich glaube, ich habe es schon mal empfohlen, aber die besten Memoiren, die ich gelesen habe, waren die von Larry Hagman. Unterhaltsam ohne Ende. Alles drin, Drogen, Sex, was man will. Oh ja, fangen wir direkt an mit einem schönen Thema. Die deutsche Solvenz. Ja, Deutschlands Staatsschulden sind höher als offiziell bekannt. Das hat auch dramatische Folgen für vieles, was jetzt passiert. Viele Tricksereien werden auch gemacht mit Sondervermögen und anderen Sachen, die passieren. Aber im Endeffekt wird eine Sache bei vielen Dingen nie so ganz in den Blick genommen. Und da geht es halt um die Pensions- und anderen langfristigen Lasten, die ja nicht direkt bilanziert werden müssen und auch nicht Rücklagen dafür in signifikanten Umfang gebildet werden müssen. Wenn du mal guckst, du kannst ja schauen, auf Seite 3, da ist ein kleines Bild, da sagt eigentlich schon alles aus. Da sieht man in einem Bild, was die Staatsschulden sind, über die immer so gesprochen wird. Ne, die Staatsschulden und die kurzfristigen, mittelfristigen Verbindlichkeiten. Aber die langfristigen außerbilanziellen Verpflichtungen sind halt, ja, die werden hier implizite Staatsschulden genannt. Ihr seht, das ist halt nochmal, ja, das, was wir an offiziellen Schulden haben, obendrauf. Und ja, um das langfristig halt in der Waage zu halten, wurde vom letzten Jahr eingegangen, okay, wir brauchen 15,8% mehr Einnahmen und das in einem Zeitraum, wo wir im zweistelligen Bereich überdurchschnittliche Steuereinnahmen hatten schon in den letzten Jahren. Also wir bräuchten noch viel mehr. Und gleichzeitige Ausgabensenkung um 12% und mit den Entwicklungen jetzt der Verbeamtungswelle und anderen Sachen, die wir ja gesehen haben jetzt vor allem im letzten Jahr zum Regierungswechsel, wer hätte es gedacht. Ja, da ist nochmal ein guter Batzen draufgekommen. Und Einnahmeerhöhung um 16,8% oder Ausgabensenkung um 14,2% wäre notwendig, um die langfristigen finanziellen Verpflichtungen einhalten zu können, aber auch in einem Korridor zu bleiben, der uns ja vorgegeben wird von der Europäischen Union, was überhaupt an Finanzvehikeln genutzt werden darf, um sich weiter zu verschulden und wie viel man sich weiter verschulden kann. Also einfach, ja, einfach nur ein kleiner Zwischenruf, das ist ja allgemein bekannt, aber spielt bei den Diskussionen irgendwie nicht so die große Rolle. Ja, und ja, ihr seht, wie soll man damit klarkommen? Ja, also im Endeffekt wird der Steuerzahler ganz viel Geld zuschießen müssen für die ganzen Rentensysteme, bis halt der Babyboomer Wasserbauch abgebaut wurde und dann kann sich das System wieder stabilisieren. Aber da stehen halt 20 bis 30 Jahre, je nach Zeitraum, die Renten wirklich tatsächlich in Anspruch genommen werden und Pensionen, steht halt das System komplett auf dem Kopf und müsste eigentlich als reines Zuschussgeschäft schon fast gemacht werden. Und jetzt ist es ja auch noch so, dass unten sich ja auch eine Blase bildet. Dadurch, dass gewisse Bevölkerungsschichten Kinder bekommen wie nichts Gutes, wird da ja auch immer mehr Geld fällig vom Staat. Ja, also wie gesagt, man kann das System beibehalten, aber dann muss der Staat immer mehr zuschießen und ne, es ist ja eine Balanceakt zwischen persönlichen Beiträgen, die man leistet, und halt dem Zuschuss, den der Staat macht. Dass der Staat überhaupt einen Zuschuss macht, liegt ja nur daran, an den sogenannten Altlasten, sowas wie Renten für DDR-Bürger, die werden natürlich weiterhin bezahlen, für die ganzen Oberen, ne, die ganzen schönen, die ja auch schöne Rentenpakete bekommen haben vom DDR-Staat. Und ne, die kleinen, normalen Leibrenten, die der Durchschnittsbürger gekriegt hat, der spielt kaum da rein. Aber da ist schon einiges schiefgelaufen bei der Wiedervereinigung. Und da kam das System eigentlich erst her, dass man gesagt hat, okay, wir wenden Steuermittel dafür auf. Das war sonst nur was für Witwenrenten und andere Spezialfälle. Gab es da mal Bundeszuschüsse, die ursprünglich nicht im Rentensystem vorgesehen waren, diese Fälle. Aber ja, dann kamen halt die Auslandsdeutschen und die ne, aus dem ehemaligen Ostblock und die DDR, die hat halt die Tür geöffnet, dass es halt diese staatlichen Zuschüsse dafür gibt. Und mittlerweile sind die staatlichen Zuschüsse ja schon, wenn sie, ne? Hm. Ja. Was soll man mit dem System machen? Ich würde es, man kann nicht viel machen, ne? Weil die Leute, die ihre Anwartschaft erworben haben, das ist ja ein Rechtsanspruch. Gerade bei den Pensionären, ja, also den ehemaligen Beamten, die haben ja einen Rechtsanspruch darauf. Da kann man nichts kürzen. Ich finde, wir haben hier eine gute Frage im Chat, die ich gerne an dich weitergeben soll. Bitte. Ein Mensch mit sehr vielen Konsonanten im Namen sagt, ich verstehe nicht mal, wem unser Staat das Geld dann genau schuldet. Es wäre schon essentiell über wichtig, überhaupt zu verstehen, wer so dumm ist, uns so viel Geld zu leihen. Ja, nochmal, für Pension. Ja? Jemand wird jetzt Beamter und dann geht er irgendwann in Pension und dann kann man jetzt schon ausrechnen, okay, wie viel wird der an Geld vom Staat bekommen und dafür gibt es keine Rücklagen und das muss nicht bilanziell geführt werden in voller Höhe. Ja, aber woher, also wo, die Frage finde ich schon interessant, wo sind denn diese Schulden? Wer, bei wem haben wir die wirklich? Bei den Rentnern. Wenn sie in Rente gehen. Und die haben so, meinst du, dass das so die Einzahlungen als Schulden rechnest, okay? Nö. Also wie gesagt, wenn gesagt wird, okay, du hast halt einen Pensionsanspruch, wenn du in Rente gehst, der abhängig ist von deiner letzten Stelle, ne, dann bei jeder Beförderung steigt dieser Betrag dann natürlich auch nochmal. Und das ist halt nur das, was der Staat in Zukunft zahlen muss. Ja, das sind keine Schulden, die aufgenommen wurden. Deswegen sind es ja auch implizite und keine expliziten Staatsschulden. Deswegen müssen sie auch nicht voll bilanziert werden. Und deswegen ist, ja, das ist ja im Endeffekt das, woran jetzt schon sehr viele Kommunen und sehr viele Länder halt knapsten, dass sie überhaupt die Pensionen zahlen müssen, die jetzt schon ausstehen, weil dafür halt nie Rücklagen gebildet wurden. Ja. Tja. Also bei wem haben wir die Schulden? Bei den Leuten, die irgendwann in Rente gehen. Und ich meine, es wurden ja nicht nur keine Rücklagen gebildet, sondern es wurde in guten Jahren auch immer wieder Geld aus diesem Topf genommen, um irgendwelche anderen Löcher zu stopfen. Ja, ja, also es gibt ja Rücklagen, aber die sind nicht zur vollen Deckung da. Die sind, und die wurden geplündert, ja. Und gleichzeitig kommt halt zu Steuergeld auch noch rein. Als Querfinanzierung. Ja. Was kannst du mir über die Stiftung Marktwirtschaft erzählen, die PDF angefertigt hat? Ja, das ist der Raffelhüschen, die sind natürlich ein bisschen auf der konservativeren Seite, ja, aber ich meine, die sind fiskalpolitisch schon ordoliberal unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Verstehe. Ja, also im Endeffekt, die kann man ins gleiche Lager stecken wie andere Warner, die halt sagen, okay, das funktioniert nicht mit dem Target-System. Es sind halt sehr viele Systeme, wo halt sich Gelder auftürmen, die irgendwann mal bezahlt werden müssen. Und in der Vergangenheit gab es solche Dinge auch. Die wurden dann halt über irgendwelche langfristigen Refinanzierungsvehikel dann abgewickelt, über 20, 30, 40 Jahre. Nur haben diese teilweise jetzt einfach ein Ausmaß angenommen, dass das nicht mehr funktioniert. Ja. Und gerade die Pensionslasten, da kommt halt, wie gesagt, der Baby-Boomer-Bauch. Ne, da kommt jetzt halt, ne, man sagt ja immer, ja, wir haben so viele Rentner in Deutschland. Ja, wenn die ganzen Baby-Boomer in Rente gehen, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Ja, und ja, aber ich finde das super. Das Problem sieht ja keiner kommen. Ich meine, es ist ja nicht schon seit Jahren das Problem, dass es schon für die bestehende Bevölkerung zu wenig Pflegedienste und diese ganzen Sachen gibt. Das Problem wird sich halt nur verschärfen. Aber ich sehe das als vollkommen die falsche Front aufzumachen, zu sagen, der Boomerbauch oder da die Boomerbeule oder wie auch immer. Weil es sind ja nicht diese Leute. Diese Leute haben ihren Teil eingehalten. Die haben ja, ja, die sind ja nicht schuld dran. Ich sage nicht, dass sie schuld dran deswegen, sind. Aber, dran. Die haben einen Rechtsanspruch. Ich möchte den ja, ich möchte auch niemanden, der einen Rechtsanspruch auf eine Pension sich erworben hat, die irgendwie absprechen. Das ist ja fair. Nee, ich finde auch diese ganze, weil das Problem liegt ja nicht an den Leuten, die Renten beziehen. Das Problem liegt ja an den Leuten, die seit Jahrzehnten eine Reform des Rentensystems verschleppen, die und die auf der anderen Seite halt auch bei Rekordsteueraufkommen immer größere Batzen von unserem Geld in Löcher schmeißen. Genau. Heißt es Northvolt, heißt es irgendwie grüner Stahl, grüner Wasserstoff. Grüner Scheißdreck, grüne Wasserstoffzüge und Busse, was wir ein Geld verbrennen für diesen Dreck. Und dann haben die Dreistigkeit, sich hinzustellen und zu sagen, ihr lebt sozusagen über eure Verhältnisse, nachdem man hier zig, hunderttausende Leute reingeholt hat, die nie in das System eingezahlt haben, wundert man sich, wenn es dann ja, sofort kollabiert eigentlich. Ja, ja, das ist wieder das Problem. Das ging ja auch jetzt durch die Welle irgendwie, die Boomer sollen ihre Häuser räumen. Ja, oder ja. Zu viele Rentner. Ich meine, das kommt ja alle paar Jahre wieder mal. Und ja, also man kann sich über Boomer aufregen oder nicht. Darum geht es nicht. Wenn falsch, ich jetzt sage, der Bauch. Das sind die Leute, die Fundamente dafür gelegt haben, dass das Arschloch auf seinem iPhone überhaupt das Wort Boomer tippen kann. Ach, alles richtig haben die auch nicht gemacht. Nein, aber es geht weder darum, jemanden zu verteufeln noch zu verherrlichen. Es geht einfach nur darum. Deswegen finde ich schon diese ganze Bezeichnung für einen Arsch. Aber hier, das Problem ist ja, wenn die Leute jetzt in Rente gehen und einen Anspruch auf dieses Geld haben, was soll dann passieren? Wenn am System nichts gewechselt wird, kann nur eine Sache passieren, und zwar mehr Steuergeld ins System. Und dann, wo kommt das Steuergeld her? Das muss woanders halt dann weggenommen werden. Und da haben wir halt den Wehretat, der nicht angetastet werden kann, soll, wird. Dann haben wir den Sozialetat, der auch nicht angetastet werden soll, aber wahrscheinlich angetastet werden wird. Und alles andere ist dann schon wieder Makulatur. Da kannst du dann 10% überall rasieren, aber diese beiden Posten, die machen ja mittlerweile so viel aus. Ja, und halt die Zuschüsse zur Rente, die sind ja schon fast auf einem Niveau von den Staatsausgaben. Und gleichzeitig bezahlen wir irgendeinen Dreck am anderen Ende der Welt, der in den meisten Fällen nicht mal existiert. Es ist vollkommen lächerlich. Radwege in fucking Peru. Das Meme überhaupt. Dafür haben wir Geld. Aber hier wissen wir nicht mehr, wie wir in ein paar Jahren die Rente der alten Leute finanzieren. Wollen die uns dafür vorher schon Geld gegeben haben? Oder man muss sich die Skurrilität der Situation überhaupt mal angucken. Ja, im Strommarkt sind wir mittlerweile auch bei 9 Milliarden Euro, die Länder, Bund, Kommunen auch allein für die Regulierung von den Netzen immer ausgeben muss im Monat. Also wegen diesen ganzen extremen Preisschwankungen, die es da gibt. Es wird sehr viel Geld vernichtet. Und es wird sehr viel Geld vernichtet in Deutschland durch idiotische Sachen, die halt entschieden wurden vor einigen Jahren. Und die werden halt aus ideologischen Gründen nicht zurückgenommen und nicht korrigiert. Ne? Und ich will nicht drauf rumreiten, aber der ganze Ausstieg aus der Atomenergie ist halt exemplarisch für die ganze Angelegenheit. Ne? Wer solche Entscheidungen trifft, trifft auch andere Entscheidungen. Und das Problem wird halt wirklich in 5 bis 10 Jahren wirklich akut. Und ja, die Leute, die jetzt Politik machen, werden die in 5 bis 10 Jahren noch da sein? Ich glaube nicht, dass der Merz in 10 Jahren noch Kanzler ist. Na gut, aber Marcel Fratscher hat ja gesagt, die Flüchtlinge werden die Renten zahlen. Da ist er so für gesorgt. Ja, aber man muss sich das halt alles wie so eine Welle vorstellen, zeitlich verzögert. Nur es ist halt wirklich die Frage, bricht das System, das Rentensystem mit den Leuten aus der Babyboomer-Ära, weil da einfach super viel mehr Leute ins Rentensystem einsteigen als Bevölkerungsanteil, wird das dann die ganze Zeit am Leben gehalten, bis diese Welle ihren natürlichen Weg gegangen ist und die geburtsschwächeren Jahrgänge dann in Rente gehen, dann könnte das System wieder stabilisiert sein. Aber wird das diese 10, 20 Jahre überleben, das Rentensystem? Ich wüsste nicht wie. Und eine Sache, finanziell einfach unmöglich. Eine Sache möchte ich noch ansprechen, bei dem ganzen Boomer-Thema. Weißes Kaninchen hat gesagt, man muss auch sagen, dass die Boomer genau diese Politkasper gewählt haben und wählen. Und dazu möchte ich sagen, diese Leute sind genauso betrogen worden wie du von Merz im Zweifelsfall, Du hast ihn vielleicht vorher schon nicht gewählt, hast du richtig getan, aber diese Leute sind auch beschissen worden. Und diese Leute haben ja nicht ihr Leben lang diese CDU gewählt, sondern die haben bis zum Ende der Ära Kohl haben die CDU gewählt, die das Programm der AfD gefahren hat. Und dann sind sie betrogen worden und haben sich betrügen lassen. Das kann man ihnen vorwerfen. Aber ich finde halt zu sagen, ja, die haben das ja gewählt. Ich meine, die haben halt auch die Politik, da muss ich wieder sagen, die haben halt auch die Politik gewählt, die es dir möglich machen, in deine Tastatur zu tippen, statt in der Hütte zu sitzen und irgendwie deine Holzkohle anzufeuern. Das ist halt auch nicht von der Hand zu weisen einfach. Naja, also wie gesagt, wenn ich sage Babyboomer, dann rede ich über die demografische Gruppe und nicht, was die Leute gemacht haben, was sie gewählt haben. Es ist ja einfach nur Fakt, dass halt sehr wenige, dass halt erstmal sehr viele Einzahler die Seite wechseln und Rente beziehen und nicht mehr genug Einzahler da sind, um für die Leute, die die Rente beziehen, halt zu bezahlen. Ja, ich meine, wir hatten mal ein Verhältnis von 5 Einzahler zu einem Rentner. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 3:1. Wenn dieses Verhältnis in die andere Richtung kippt, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Und das ist halt, ja, das müsste eigentlich die Situation sein. Wie retten wir unser Rentensystem über diese 10, 20 Jahre, wo es einfach absolut nicht finanzierbar sein wird, aufgrund der Mathematik? Es wird immer nur gesagt, wir brauchen mehr Einzahler, also mehr Einwanderung, mehr Leute, die arbeiten. Aber selbst das ist einfach unrealistisch. Ja, da müssten wir mehrere Millionen Sozialversicherungspflichtige, Tätige, die ab dem ersten Tag, wo sie in Deutschland sind, arbeiten und einzahlen haben. Während die Industrie gleichzeitig im Hintergrund. Dass es so ist. Während die Industrie gleichzeitig im Hintergrund immer kleiner wird, ne? Und schon kleine Umfallen und Fabriken in sich zusammenstürzen. Sollen wir irgendwoher noch super bezahlte sozialversicherungspflichtige Jobs für ganz tolle Leute nehmen, die, wenn sie hier in eine deutsche Stadt kommen, um mal zu gucken, wie das wäre, hier zu wohnen, einfach die Beine in die Hand nehmen. Ja, also wie gesagt, das ist die große gesellschaftliche Diskussion, die mir fehlt und die irgendwann geführt werden müssen. Was machen wir mit dem Rentensystem? Machen wir ein Provisorium und machen es, nachdem die Welle ist, wieder das alte System? Machen wir ein neues System? Machen wir ein europäisches Rentensystem? Nee, Europa darf auf keinen Fall noch mehr Macht kriegen. Europa muss eigentlich komplett entmachtet und entfernt werden, sonst haben wir alle keine Chance in diesem Kontinent. Brüssel sollte man ignorieren. Was passiert denn, wenn wir diese Diskussion nicht führen? Dann werden wir vor veränderte Tatsachen gestellt und dann wird gesagt, wir brauchen einen europäischen Rettungsschirm für die deutschen Rentner. Und dann wird es einfach gemacht, so wie alles andere auch gemacht wird. So wie bei den Griechen. Ja, die haben ja ihr Rentensystem noch, das wurde einfach nur gekürzt. Naja, das macht man dann bei uns auch. Scheiß auf rechtliche Ansprüche. Das wird nämlich passieren im Endeffekt. Hauptsache, die Herrschaften da oben haben weiter ihr Schäfchen im Trocknen, wie bei allem, was aktuell läuft. Es ist denen doch vollkommen egal, was mit uns ist. Ich meine, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Das ist die dümmste, arroganteste und abgefuckteste Äußerung, die ich mir von einem Kanzler in der Situation vorstellen kann. Aber gut. Nun, ein Grund, warum das System auch nicht so gerne geändert werden soll, also viele Politiker wollen vielleicht nicht, dass das System geändert wird, weil wir ja weiterhin auch diese unterschiedlichen Rentensysteme in Deutschland haben. Ja, das ist ja eine Diskussion, die manchmal geführt wird, okay, wir brauchen ein Rentensystem für alle. Ich glaube, da kriegen wir eher ein europäisches, als dass das passiert. Dann haben wir ein europäisches Rentensystem für Angestellte. Und die staatlichen Pensionen, die bleiben bei den Nationalstaaten. Ich gucke jetzt einfach mal meine Aluhut-Glaskugel. Ich sage immer noch, wir brauchen eine Art Bürgerbewegung, die das hier irgendwie umkrempelt. Und diese ganzen Berufspolitiker, und da schließe ich die Blauen mit ein, einfach aus dem Weg räumt und sagt, nee, ist jetzt Schluss mit euch Mittelmäßigen, die Wirtschaft nicht will, mit euch Mittelmäßigen, die irgendwas mit Politik studiert haben und jetzt nicht wissen, was sie machen sollen, mit euch ganzen Mittelmäßigen, die irgendwie ein Startup gegründet haben und das nicht auf die Reihe gekriegt haben, mit euren Lebensläufen von der Schule über die Uni in die Partei und in den Bundestag, damit muss komplett Schluss sein. Und das anders werden wir der Sache nicht Herr werden. Es muss eine Bewegung geben, die einfach sagt, nee, Schluss, Ende. Genau, Schluss mit schlechter Stimmung. Die diesem Selbstbedienungsladen ein Ende setzt. Tja, ein bisschen Schwund ist immer. Es hat halt nur wirklich total Überhand genommen. Ja. Statt Operation Morgenröte brauchen wir Operation Götterdämmerung, damit mal Schluss ist mit den Privilegien da oben. Damit man sich keine Visagisten mehr halten kann und auch keine 300 Assistenten und 30 Beamten, die die Arbeit machen. Da muss man wieder selber denken. Tja, ja. Wir machen Schluss mit schlechter Stimmung und Pessimismus. In unserem wunderschönen Land mit seinen großartigen Menschen gibt es so viele tolle Dinge, auf die wir stolz sein können. Wir wollen den Menschen die Zuversicht zurückgeben, indem wir zeigen, was alles gut läuft in Deutschland. Deshalb rufen wir dazu auf, sich an der Aktion drei Dinge zu beteiligen. Schreibt uns in die Kommentare oder postet unter dem Hashtag drei Dinge kurze Clips, Bilder oder Tweets mit Antworten auf die Frage, an der Alice Weidel scheiterte. Können Sie drei Dinge nennen, die in Deutschland richtig gut laufen? Ja, läuft alles, ne? Läuft und läuft und läuft, ganz flüssig. Läuft alles, wie es laufen soll. Ne? Nichts funktioniert richtig. Alles, wenn es um selektive Fälle geht, dann funktionieren die Systeme sehr gut. Und manchmal funktionieren sie auf seltsame Weise gar nicht. Ne? Wenn wir auf der einen Seite die ganzen Hassverbrechen, wie die zur Anzeige gebracht werden und wie der Staatsapparat da funktioniert, und auf der anderen Seite. Ja gut, da würden die Betroffenen ja auch sagen, da gibt es so viele Beispiele, was nehmen wir denn da? Ist und dass man da eigentlich noch viel mehr fangen müsste und die Staatsanwaltschaften ja total überfordert sind und das ja nicht bedeutet, dass man mit dem Blödsinn aufhören sollte, sondern das ja nur bedeutet, dass man noch mehr Leute braucht, die den Blödsinn vorantreiben. Ja, es ist ja nicht so, als ob die Systeme nicht funktionieren würden. Sie sind halt nur irgendwie so gesteuert, dass sie halt nur in gewissen Fällen funktionieren. Ne? Oder nehmen wir das Finanzamt. Ja, Steuerprüfung bei gewissen Personen funktioniert problemloser als bei anderen Sachen. Ne? Oder irgendwelche staatlichen Ausschreibungen zu kontrollieren. Ich habe da damals, der ist ja schon vom 24. Juni, der Tweet. Juli, der Tweet. Ich habe damals geantwortet, erstens Steuern, Abgaben, Bürokratie, zweitens Geldwäsche und organisierte Kriminalität, drittens Verbote, Einschränkungen, Grundrechtsbeschneidung. Ja, und bei allen Sachen ist es aber auch so, für manche Leute läuft es, für andere Leute läuft es nicht, das System. Ja. Stichwort Geldwäsche, ja. Kleinunternehmer haben Probleme, wenn sie mal falsche Sachen einreichen. Oder hier, nehmen wir diesen, der die Demonstration da angemeldet hat, der Name ist mir jetzt wieder entfallen. Der verurteilt wurde, weil er halt angeblich da was nicht angegeben hat beim Finanzamt. Aber auf der anderen Seite Maskendeals, sage ich nur. Maskendeals. Da funktioniert das Finanzamt auf einmal nicht. Ja. Deswegen, was läuft richtig gut in allen Fällen, ohne Ansehen der Personen oder der Personengruppe, die davon betroffen ist? Naja, was sowieso. Für alle Leute gleich gut. Was richtig gut läuft, ist Berlin. Das wissen wir alle, was? Ja, und sie haben ja hier ich kann es bestätigen, haben sie den ersten Cooling Point in Betrieb genommen. Du kannst ja mal vielleicht das zeigen, das Bild, Chris, da wo von dem Cooling Point. Der Cooling Point, ja, das ist schon das Nachher-Bild. Ja, also das hat Berlin von diesem Cooling Point übrig gelassen. Der war mal schön bepflanzt und richtig bunt und so. Ja, aber dann hat die Berliner Seele gedacht, schöne Pflanzen sind das, die würden auf meinem Fensterbrett oder an meiner Laube viel besser aussehen. Und so hat, hier war sogar ein Datum, am 20.08. hat ein Diebstahl stattgefunden und hat diesen Cooling Point seiner Bepflanzung großenteils beraubt. Also man hat nur die Sträucher stehen lassen und die schönen Sachen ausgerissen, wie Rosmarin, glaube ich, war da drin, für die Frische. Und wo war denn die Liste mit den Pflanzen? Verdammt. Ja, verdammt. Erda, Lavendel, Echinacea und Gräser, ja, die dort für Frische und Abkühlung sorgen sollten, sind jetzt entwendet worden. Du kannst mal runterscrollen, da ist auch so ein Vorherbild. Nicht das nächste, sondern das übernächste. Oder nee, nicht die beiden Mädels. Hä? Ah, da. Also so sah es aus. bevor arm aber sexy vorbeigekommen ist und sich gedacht hat, das sind aber schöne Blumen. Das ist extrem unerfreulich, sagt das Lageso Berlin. Das ist extrem unerfreulich, aber wir können daraus wichtige Erkenntnisse ableiten. Frage ich mich natürlich, ja, die Blumen sind weg. Welche wichtigen Erkenntnisse leitet das Lageso Berlin jetzt? Das ist der Grund, warum wir keine schönen Dinge haben können. Das ist die wichtige Erkenntnis. Es waren also die falschen Pflanzen. Man muss andere Pflanzen hinpflanzen, die niemand haben will. So Kakteen oder so. Trotz des Vandalismus bleibt das Lageso kämpferisch. Konkrete Schäden am Cooling Point werden schnellstmöglich behoben, die Bepflanzung umgehend ersetzt. Künftig soll es besseren Schutz geben, allerdings möglichst ohne Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität. Und die Stadträtin Manuela Anders-Granitzky von der CDU in Pankow hat bereits bei der Einweihung gesagt, ja, wir sind ja leider Vandalismus erprobt. Wir hoffen, die Pankower begreifen, wie besonders dieser Ort ist, aber sicher ist es nicht. Ja, und so kam es denn auch. 45.000 Euro hat der Cooling Point euch gekostet. Schnäppchen. Euch oder, ja, euch, wenn ihr Einwohner von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und den anderen paar Tropfen sind, die was einzahlen und Berlin damit am Leben halten. 45.000 Euro. Und wer hätte es gedacht, dass in Berlin öffentliche Einrichtungen nicht pfleglich behandelt werden? Vor allem sieht das für mich wie fucking fast unbehandeltes Holz aus. Und ich habe einen Stiefvater gehabt, der hatte ein Faible für so helles, nur leicht behandeltes Holz im Garten und so. Und das sieht nach einem Jahr schon nicht mehr schön aus, wenn man das nicht pflegt. Und das sieht nach 2 Jahren aus wie Scheiße, wenn man das nicht pflegt. Deswegen habe ich wenig Hoffnung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Pflanzen da gekostet haben. Die waren wahrscheinlich der größte Kostenpunkt natürlich, weil sie sich jetzt so über die Pflanzen aufregen. Aber um diese Quader-Dinger da hinzustellen und da ein Dach drüber zu machen, das hat 45.000 Euro gekostet. Das ist auch schon eine stolze Summe, finde ich, für so eine Konstruktion. 45.000 Euro. Aber wie gesagt, da sind die Pflanzen mit bei. Vielleicht waren die Pflanzen ja der größte Kostenpunkt. Und wie das bei den Ausschreibungen in Berlin manchmal so läuft, kann das sogar tatsächlich unironisch der Fall sein, ja. Ne, 10.000 für die Konstruktion, 30.000 für ein paar Blümchen, da traue ich denen zu. Das ist halt Berlin. Ich finde, Berlin sollte einen Schritt weitergehen und den Money Point eröffnen. Ja, das ist so ein Eimer, da sind ganz viele 10-Euro-Scheine drin und wenn du mal Geld brauchst, nimmst du dir einen. Wird ein Renner. Darfst natürlich nur einen nehmen. Ist klar, Ehrensache. Das könnte man das Geld noch direkter einfach unter die Leute bringen. Da müsste man nicht vorher Blumen kaufen. Oder? Das Ding heißt ja schon Cooling Point, weil da so eiskalt geklaut wird, ne? Plötzlich made in Germany. Warum Coca-Cola und McDonald's jetzt deutsch sein wollen? Heiler ja. Ich dachte, McDonald's tut nur lokal produzieren. Ja, also gut, wir kennen ja den Trend hier regionales und so weiter und so fort, nachhaltig, regional und sowas. Deswegen haben sehr viele das so in Fokus gestellt. Hier in dem Artikel wird sich halt auf Coca-Cola bezogen, die jetzt auch eine Werbekampagne machen, dass es halt in Deutschland produziert wird. Und habt ihr ja vielleicht auch die Poster gesehen mit irgendwelchen Leuten, die da in den Abfüllanlagen arbeiten und so. Ja, meine Cola, made in Germany. Und ja, der Autor, ne, hier der Jan Klaut, der bezieht das alles irgendwie, dass es an Trump liegt, ja, und ja, auch wenn Coca-Cola bestreitet, dass die Kampagne etwas mit Trump zu tun hat, seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Anfang des Jahres und dessen aggressiver Zollpolitik hat bei vielen Unternehmen und Konsumenten ein Umdenken eingesetzt. Ja, also es gibt in Kanada, gibt es ja einen Boykott von amerikanischen Waren und da soll bis zu 1,5% der Exporte von Amerika nach Kanada eingebrochen sein aufgrund von diesem Boykott. Ob das jetzt wirklich nur daran liegt, weiß man nicht, aber das ist so eine Sache und ich glaube, das erwähnt er ja auch im Text und er hat da irgendwie jetzt raus gekommen, so okay, ja, das ist so, ne? Und Procter & Gamble will auch deutsch sein. Der hiesige Ableger des Milliardenkonzerns aus Ohio hat die Werbeagentur Leo Burnett beauftragt. Herausgekommen ist eine Kampagne unter dem Slogan, wo Qualität zu Hause ist, ne? Und irgendwie eine Kampagne mit Kai Pflaume, so, die weitere Beispiele hat er jetzt nicht. Ja, und fand ich einfach nur lustig, dass er das jetzt so darauf bezieht, als ob, also mir ist es jetzt nicht so im Alltag aufgefallen, dass Leute amerikanische Produkte irgendwie boykottieren. Da geht es eher um Müllermilch oder Mehlrahm im Moment, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Also, ne? Und ja, aber er hatte dann noch gesagt, okay, viele Unternehmen machen das und die orientieren sich halt unter anderem an einer Studie bzw. einer Umfrage, die das Edelmann Institut rausgegeben hat. Was ich interessant fand, weil diese Studie habe ich auch als nächstes mitgebracht. Allerdings steht da überhaupt nichts zu dem, was hier in dem Artikel steht. Also ein sehr, sehr seltsam zusammengeschriebener Artikel, wo, ne, Hauptsache ein bisschen Trump-Bashing, ne? Aber gut, bei Welt gibt's alles. Also wie gesagt, diese Coca-Cola-Kampagne und diese Procter & Gamble-Kampagne, dieser Boykott in Kanada und diese Studie, ne? Das sind so die Punkte, auf die er sich bezieht. Und in der Studie, da ist zwar ein Bild von Trump, aber das ist jetzt der Teil, der Deutschland betrifft, da kommt Trump eigentlich nicht drin vor. Aber es ist das Edelmann Trust Barometer. Das ist im Endeffekt, kommt jedes Jahr raus, hat vor allem in Marketingkreisen eine sehr hohe Anhängerschaft, sage ich jetzt mal. Die orientieren sich so an gesellschaftlichen Trends und sowas, die da vorkommen. Und es geht halt nicht nur darum, haben die Leute Vertrauen in die Marken oder sowas, sondern es geht halt um Vertrauen insgesamt. Die 10 Hauptpunkte, die kann ich mal kurz rauslesen. Die Mehrheit empfindet Groll gegenüber Regierung, Unternehmen und den Reichen. 69% der Menschen in Deutschland empfinden einen moderaten bis starken Groll. Das sind die Wutbürger. Hm? Dieser entsteht aus der Überzeugung, dass Regierung und Unternehmen das Leben erschweren und nur engen Interessen dienen, während Wohlhabende unfair vom System profitieren und die breite Bevölkerung kämpft. Tja, wie kommen die 69% der Menschen bloß zu diesem Eindruck? Also hier wird auch in der Studie jetzt nicht großartig unterschieden zwischen Regierung und Unternehmen. Ich glaube, das wird mehr auf Regierungen bezogen als auf Unternehmen. Ich meine, dass Unternehmen nur ihren eigenen Zielen folgen und einen Profit erwirtschaften wollen, das ist ja eigentlich den meisten Leuten, denke ich, klar. Aber ja, weit verbreiteter Groll untergräbt das Vertrauen in die 4 Institutionen. Punkt 2. Menschen mit einem hohen Maß an Groll in Deutschland misstrauen allen 4 Institutionen, Unternehmen, Regierung, Medien und NGOs. CEOs allgemein und künstliche Intelligenz wird keine gute Entscheidungskompetenz beigemessen. Ja, aber auch interessant, also NGOs sind eine der 4 Institutionen und auch wieder Unternehmen, Regierung, Medien und NGOs so ein bisschen in einen Sack geworfen, da gibt es ja schon ein bisschen Unterschiede. Aber gut, die Medien und die Regierung, die hängen halt zusammen und die Nichtregierungsorganisationen sind halt Regierungsorganisationen, nur nicht Teil der Regierung und Unternehmen sind Unternehmen, aber gut. Ängste vor Globalisierung, Rezession und technologischen Umbrüchen treiben Jobunsicherheit voran, ja. 54% sehen das kritisch. Angst vor Diskriminierung nimmt stark zu, weltweit. Jetzt sind wir nicht nur in Deutschland, sorgen sich 63% der Befragten vor Diskriminierung. In Deutschland ist diese Sorge um 11 Prozentpunkte gestiegen und erreicht mit 51% ein Allzeithoch. Ja, also Leute fühlen sich mehr diskriminiert. Der Mehrheit fehlt Optimismus für die nächste Generation. Nur 36% der Menschen weltweit glauben, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als ihnen selber. In Deutschland liegt dieser Wert bei 14%. Knapp vor Frankreich mit 9%. Okay, das ist ein harter Wert, 14%. Niedrigverdiener sind von Misstrauen geprägt. In Deutschland haben Menschen im niedrigsten Einkommensquartil einen Trust-Index von nur 37%. 10 Punkte weniger als im höchsten Einkommensquartil. Also die haben auch nur 47% Vertrauen in die 4 Institutionen. Also naja, finde ich jetzt nicht so einen großen Unterschied. So, ein wichtiger Punkt. Fast 4 von 10 befürworten feindseligen Aktivismus. 38% der Befragten in Deutschland halten extreme Maßnahmen wie Online-Angriffe, Desinformation, Gewalt oder Sachbeschädigung für akzeptabel, um Wandel zu bewirken. Diese Haltung ist besonders unter 18- bis 34-Jährigen verbreitet, von denen 59% solche Maßnahmen gutheißen. Ja. Ja, das finde ich ist ein krasser Wert und der ist international gesehen auch hoch. Da sind die eher so bei 20% international angesiedelt. Zeigt natürlich, wie gesund unser Klima in Deutschland ist, ne? Wo man den anderen immer ausreden lässt und so. Nee. Ja, hoher Groll setzt Unternehmen unter Druck. In Deutschland werden Unternehmen von Menschen mit hohem Groll als 73 Punkte weniger ethisch und 34 Punkte weniger kompetent wahrgenommen als von Menschen mit geringerem Groll. Also hier soll gesagt werden, dass die Leute halt von ihrem Groll halt auch die Wahrnehmung negativ verschieben lassen und die Sachen eher negativ sehen. Ja, so. Ne? So, Unternehmen wird vorgeworfen, nicht genug für Themen wie Bezahlbarkeit, Klimawandel, Umschuldung und der Bekämpfung von Desinformation zu tun. Hier wieder irgendwie, warum sollen die Unternehmen das machen? Aber gut. CEOs handeln dort, wo Einfluss möglich ist. In Deutschland akzeptieren Verbraucher das Engagement von CEOs bei gesellschaftlichen Themen, wenn das Unternehmen zum Problem beigetragen hat. Es Stakeholder betrifft, eine positive Wirkung möglich ist oder die Geschäftsergebnisse verbessert werden könnten. Also kein wirkliches Ergebnis. Unternehmen können es nicht alleine schaffen. Alle Institutionen müssen zusammenarbeiten, um gerechte Ergebnisse zu erzielen, das soziale Gefüge zu stärken, vertrauenswürdige Informationen zu fördern und wirtschaftlichen Optimismus wiederherzustellen. Und insgesamt als Fazit wird es Unternehmen durch die niedrige Akzeptanz von Regierungshandeln werden Unternehmen in ihrem Ansehen auch beschädigt. Das ist quasi eine der Quintessenz, neben dass die generelle Stimmung nicht so toll ist. Ja, also, aber ja, gut, dass die CDU jetzt diese Kampagne gestartet hat, dann sieht das nächstes Jahr wieder sehr viel besser aus. Ja, aber nochmal, alleine 38% der Befragten halten extreme Maßnahmen wie Online-Angriffe, Desinformation, Gewalt oder Sachbeschädigung für akzeptabel. Das ist kein schöner Wert. Das ist kein schöner Wert. Darüber freuen sich nur Akzelerationisten. Ja. Demokratie leben, Förderrichtlinie hundertfach umgangen, nein. Nachdem man festgestellt hat, bei den Fördertöpfen der Europäischen Union findet wenig bis keine Kontrolle statt. Es werden Unterlagen teilweise nicht mal eingereicht, sodass eine Kontrolle gar nicht möglich ist, wie ja der Europäische Rechnungshof gesagt hat. Und ja, Deutschland ist es nicht ganz so krass, aber viele Sachen müssen auch gar nicht offengelegt werden. Aber ja, ne, wir haben ja jetzt gesehen, die CDU hat Demokratieleben aufgestockt erstmal. Aber jetzt sagen sie, okay, aber wir wollen jetzt überprüfen, ob die Sachen wirklich förderwürdig sind und ob die Fördergelder ordentlich genutzt werden und so weiter. Aber ja, so, Moment, was war jetzt, ja. Gut, also es gibt verschiedene Projekte, die halt auf den Prüfstand gestellt wurden von der Karin Prien. Das Ministerium hat Organisationen mit Präventionsprojekten im Bereich Islamismus betraut, die selbst eindeutige Bezüge zum legalistischen Islamismus haben und teilweise halt auch auf Beobachtungslisten standen. Das war quasi die größte Kritik. Aber bei diesen ganzen Förderprojekten fließen die Gelder weiter. Ja, keines der in Kritik geratenen Projekte hat bislang seine Förderung verloren oder musste ausgezahlte Gelder zurückzahlen. Das Familienministerium hatte die Organisation BIVOC Rising zur Abgabe einer Stellungnahme gefordert, nachdem Funktionäre und Beraterinnen des Unternehmens Israel das Existenzrecht abgesprochen und die Hamas als Widerstand verharmlost hatten. Ja, also ihr merkt, worum es hier geht. Also diese ganze Demokratie-Leben-Sache, die wird jetzt nicht wirklich durchleuchtet. Hier werden sich nur einzelne Sachen rausgepickt. Jetzt mit Bezug auf den Israel-Konflikt bezogen. Da findet keine wirkliche Überprüfung statt. Das muss man dazu sagen. Ja, aus dem Ministerium heißt es, dass neben der üblichen Evaluation der Projekte weitere Maßnahmen zur Überprüfung der Programmwirksamkeit vorbereitet würden. Und die Förderrichtlinie wird überarbeitet werden. Ja, Recherchen der Welt zeigen, in der abgelaufenen Förderperiode, zu Zeiten der Vorgängerregierung, wurde die Förderrichtlinie mindestens 277 Mal umgangen. Die Richtlinie regelt etwa, wie hoch die Fördersummen maximal für ein Projekt sein dürfen und wie viele Eigen- und Drittmittel die Zuwendungsempfänger einbringen müssen. Das ist ja das Phänomen, was ich gesagt habe, dass es in Deutschland ja möglich ist, dass du ein Projekt hast und das Projekt wird aus dem Stand heraus von Fördermitteln refinanziert. Es ist nicht, dass man schon eine Stiftung oder eine Organisation hat und da hat man ein Projekt und dann kriegt man für dieses Projekt eine Teilförderung, so wie es ja auch oft passiert, aber in sehr vielen Fällen ist es so, dass es quasi eine Vollförderung gab für irgendwelche Projekte, was eigentlich nicht Sinn der ganzen Angelegenheit war. Aber ja, ne, das ist ja, ne, weil das hat dann zur Folge, dass wir sowas wie dieses Doppeleinhorn und sowas kriegen. Ja, also so eine Sache, die dann ein paar Monate online gehalten wird auf Social Media und sobald die Fördergelder weg sind, ist das Projekt tot. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Angelegenheit. Jetzt mal vom Zweck, was die überhaupt bezwecken wollen mit diesen Programmen überhaupt. Ja, also, jeder, der die Hoffnung gehabt hatte, dass die CDU irgendwas ändert an diesem Demokratieleben-Programm, nein, und es sieht nicht mal so aus, als ob die alte Projekte wirklich prüfen und absägen werden, sondern es sieht einfach so aus, als ob die den Topf erweitern und dann eigene Projekte reinstecken, die denen genehm ist. Und ja, das ist ja keine gute Entwicklung. Da haben wir nur mehr, über das wir uns ja aufregen können. Tja. Demokratie leben. Ja, die Werteunion. Da gab es diese Woche eine interessante Entwicklung. Von der schreibt uns hier Hans-Georg Maaßen. Statement des Vorsitzenden der Werteunion-Partei, Dr. Hans-Georg Maaßen, bei der Zoom-Konferenz der Landesvorsitzenden am 26. August 2025. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Sitzung wird etwas anders sein als die bisherigen Sitzungen. Ich möchte nur ein Statement abgeben. Normalerweise rede ich frei, heute trage ich vor. Ich weiß nicht, ob ich in 2 oder 3 Wochen noch der Partei angehören werde. Ihr und die Mitglieder, die zu einem hohen Maß wegen mir in die Partei eingetreten sind und mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben, haben einen Anspruch darauf zu erfahren, wie ich hinsichtlich meiner Zukunft in der Partei denke. Ich möchte euch mit nachfolgendem Statement meine Gedanken mitteilen und möchte euch damit dann nach Hause entlassen. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Manche Sätze werde ich wiederholen, weil manche manches einfach nicht hören wollen. Die Werteunion ist am 17. Februar vergangenen Jahres von Mitgliedern des Fördervereins und von einer Reihe von Gleichgesinnten gegründet worden. Das Ziel war, eine Politikwende in Deutschland zu erreichen und eine Alternative zu CDU, CSU und zur AfD zu sein. Wir wollten Deutschland vom Kopf wieder auf die Füße stellen, wir wählten die Freiheit und wir wollten in einem Deutschland leben, das weder links noch rechts ist, sondern in dem der Bürger selbst bestimmt, wie er leben will. Wie er seine Kinder erzieht, wie er seine Firma führt, ob er Deutsch, wie es von seiner Mutter und Vater gelernt hat, spricht oder ein Genderdeutsch stammelt. Diese Idee der Parteigründung zugrunde lag, ist nach wie vor wichtig. Die CDU hat seit der Bundestagswahl gezeigt, dass sie die Wähler belügt und Deutschland weiter in den Abgrund führt. Deutschland steht bevor, dass multiple Krisen in den Bereichen Wirtschaft, Migration, Gesundheit, Pflege, innere Sicherheit, Schulden, Euro, Bildung, Menschenrechte und so weiter zu einem Zusammenbruch führen könnten. Die AfD als rechte Partei ist keine Alternative, weil sie viele Probleme richtig benennt, aber deren Lösungsvorschläge vielfach nicht freiheitlich, nicht konservativ, sondern rechts sind. Wir haben sehr viele engagierte und begeisterungsfähige Mitglieder und Freunde, die geben mir immer wieder den erforderlichen Elan weiterzumachen. Es gibt viele Bürger, die nur auf uns warten, aber zu wenig von uns wissen. Was uns fehlt, sind öffentliche Sichtbarkeit durch soziale Medien und Mainstream-Medien. Öffentliche Sichtbarkeit in den Straßen und im sozialen Raum, eine geführte Kriegskasse und eine funktionierende und kooperative Parteiführung. Wir liegen in vielen nicht nur hinter den Erwartungen, die wir hatten, zurück, sondern sind deutlich schlechter aufgestellt als noch vor einem Jahr. Dies betrifft zum Beispiel unsere Präsenz in den Medien und in den sozialen Medien, wo ich aber einzelne Landesverbände wie Niedersachsen, die wirklich stark Präsenz ausdrücklich loben möchte. Habe ich übrigens noch nie was mitbekommen. Werteunion Niedersachsen. Nur mal so ich auch nicht. Das Einzige, weil ich meine, ich wohne ja sogar in diesem Bundesland, das Einzige, was ich mitbekommen habe, war auch nur über Umwege. Das war jetzt dieser vernünftige Landtagsabgeordnete, der sich da gegen diesen ganzen Quatsch von angeblicher Benachteiligung von Frauen in der Medizin geäußert hatte, dass der ja so ein Überläufer war zur Werteunion. Also sie haben ja quasi jetzt auch einen Abgeordneten durch den im Landtag, aber dass die da auch irgendwas bespielen oder so, und das war ja auch nur, weil ich mich mit dieser einen Sache halt beschäftigt habe, die da von sich gegeben hat. Ja. Okay. Der Bund kommt dagegen mit Ausnahme von Twitter X so gut wie gar nicht vor. Dies betrifft die Finanzen, die Mitgliedergewinnung und dies betrifft auch die Organisation, wie zum Beispiel die Bundesgeschäftsstelle, die im Unterschied zu der unter Reinhard Müller, die am Potsdamer Platz in Berlin residierte, eigentlich nicht existent ist. Dass das so verläuft, liegt nicht an den Finanzen, sondern vor allem daran, dass diejenigen, die im Bundesvorstand dafür verantwortlich sind, ihre Arbeit nicht verantwortungsvoll erledigen. Vor allem haben wir ein Problem mit der Zusammenarbeit im Parteivorstand. Jetzt kommt was Dickgedrucktes. Ich kann mit vielen im jetzigen Parteivorstand nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich nehme seit Monaten wahr, dass ich mit Pantel, Meuthen, Schwarzer, Pfeiffer, Pelz und Martens eine Fraktion im Bundesvorstand gebildet hatte, die der Auffassung ist, dass sie ohne Absprache mit den anderen Mitgliedern und mit mir alles im Bundesvorstand beschließen lassen kann, was sie wollen. Es finden Abstimmungen außerhalb des Bundesvorstands statt und der Bundesvorstand soll nun nur noch zum Abnickgremium gemacht werden, weil diese Leute die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen. Ich hatte in den letzten Monaten wiederholt hinnehmen müssen, dass nicht mehr über Sachfragen gesprochen wurde, dass nichts, aber auch gar nichts in bestimmten Aufgabenbereichen erledigt wurde, sondern dass es um reine Machtpolitik geht, ob man seinen Mann als Pressesprecher gegen den Willen des Vorsitzenden durchsetzen kann oder ob man das Parteiprogramm im Bundesvorstand vorbei am Parteitag nach seinen Vorstellungen durchsetzen kann. Das kommt wieder aus Dickgedrucktes. Es ist aus meiner Sicht eine schleichende Machtübernahme im Bundesvorstand und ich bin nicht bereit, als Galionsfigur oder Führungsdirektor die Verantwortung für die Partei und die Schmutzeleien, die hinter meinem Rücken betrieben werden, zu übernehmen. Die Sitzung des Parteivorstands am vergangenen Montag verlief wie folgt. Und jetzt wieder das Dickgedruckte ist, kein einziger Top ist behandelt worden. Ich hatte Punkte auf die Tagesordnung gesetzt, wie die zukünftige Medienarbeit, die Mitgliedergewinnung oder die weitere Arbeit am Parteiprogramm. Ich wurde bereits daran gehindert, die Sitzung förmlich zu eröffnen und die Beschlussfähigkeit festzustellen. Vielmehr wurde unter dem Rubrum Geschäftsordnungsantrag beantragt, dass jemand anderes die Sitzung leiten sollte, falls ich weggeschaltet würde oder aus Frust oder aus anderen Gründen die Sitzung verlassen sollte. Auch wurde beantragt, dass eine alternative Tagesordnung und keine ergänzende Tagesordnung beschlossen wird. Nach der GO kann nur der Vorsitzende die Tagesordnung aufstellen. Ich war nicht in der Lage, einen einzigen Tagesordnungspunkt aufzurufen. Hintergrund war, dass die Pantel-Fraktion und der neue GO eine neue GO und einen neuen GVPI nach deren Vorstellungen mit einer 6-5 Mehrheit durchsetzen wollte. Ich bin in der Sitzung wiederholt beleidigt worden. 2 Wochen zuvor verlief die Sitzung ähnlich. Ich konnte die Tagesordnung nicht aufrufen, weil die Pantel-Fraktion und jetzt dickgedruckt eine Abstimmung über eine neue GO verlangte, die sich ausgedacht hatte, wonach der Vorsitzende des Vorstands nicht mehr der Parteivorsitzende ist, sondern von der Mehrheit des Vorstands gewählt werden kann. Und wonach der Parteivorsitzende sich gegenüber der Öffentlichkeit und den Mitgliedern nur nach Abstimmung mit dem Vorstand äußern durfte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nicht naiv. Was hier stattfindet, ist ein Putsch und eine Machtübernahme von Leuten, die ihre Mitgliedschaft und Funktion mir zu verdanken haben. Ich räume ein, das war ein großer Fehler, diese Leute in die Partei geholt zu haben und ihnen vertraut zu haben. Diese Leute reden von Demokratie und werfen mir vor, ich sei Autokrat. Ich kann denen nur Folgendes entgegnen. Wenn man glaubt, dass man Entscheidungen ohne mit anderen zu reden, ohne Absprache brutal durchsetzen kann, weil man sich eine Mehrheit durch Seilschaften und Gefolgsleuten gebildet hat, dann hat genau dies nichts mit meinem Demokratiebegriff und dem bisherigen Demokratiebegriff der Werteunion zu tun. Der früheren Abteilungsleiter Verfassungsrecht im BMI nannte dies einmal Machiavelli-Demokratie oder die A-Loch-Demokratie. Okay. Der frühere Abteilungsleiter Verfassungsrecht im BMI, ja. Der hat sich da Gedanken drüber gemacht. Ja, aber ich glaube, dass inzwischen jede Partei so ist. Also, dass die vor allem halt, wenn wir gerade nicht hingucken, damit beschäftigt sind, irgendwie ihren Block, ihre Reichenneck, ihren Habeck, ihren Merz oder was auch immer zu befördern. Und dass da auch gnadenlos gegeneinander gegangen wird. Ich meine, wir haben nachher noch ein Beispiel aus der CSU, aber. Ach ja, ich hatte mein FDP-Beispiel übrigens schon wieder verdrängt. Da gab es diese Woche auch so ein Share-Picture mal wieder von den jungen Liberalen Niedersachsen, wo sie Werbung für ihren nächsten Landeskongress, wie die ihre Parteitage nennen, gezeigt haben. Und eins von diesen Kacheln trug die Aufschrift Kemmerich und Adler canceln. Stand da drauf. Also für die Zuschauer, die vielleicht noch nie von der Kemmerich und Adler gehört haben, das sind natürlich konservative FDPler und Julis Niedersachsen sind halt eine von den vielen U-Boot-Banden, die sich irgendwie in den etablierten Parteien gebildet haben, in denen bunthaarige Menschen sitzen und Tofu essen. Und ganz interessant war noch, dass sich der Account von der neoliberalen Aktion, den der eine oder andere vielleicht kennt, das ist so einer, der ja eigentlich nur so Social-Media-Sachen in seiner Freizeit macht und halt immer mal wieder sagt, dass er kein FDP-Mitglied ist, aber halt durch seine Ausrichtung mit denen halt sympathisiert, und der hatte sich darüber aufgeregt, über diesen Post. Und dann haben irgendwelche Leute an ihn geleakt, dass es da Aufrufe dazu gab, hier unter seinen Kommentar zu diesem Posting mit Canceln doch irgendwie Gegenrede zu kommentieren oder so. Also es gab so ein bisschen Popcorn, weil sich natürlich darüber aufgeregt haben, dass Chats geleakt werden, und also sie haben das dann so ein bisschen versucht umzudrehen und auch quasi, was ich auch interessant fand, dass sie es auch so so verstanden haben wollten, sagten mit, haha, das war doch nur ein Witz oder so mit dem Canceln. Aber wir wissen ja von dem letzten Landeskongress, die sie hatten, wo sie ja in den Raum gestellt haben, dass es gut wäre, wenn Leute wie Kemmerich und Adler die Partei verlassen würden. Also, die wollen das ja schon, ne? Also, die rausekeln oder so. Also, Witz, ja, ganz bestimmt. Ja, aber schauen wir mal weiter, was Herr Maaßen sagt. Ich kenne das aus der Merkel-CDU, wo gnadenlos gegen andere abgestimmt wurde, weil man die Mehrheit hat. Man redet nicht mit anderen, sondern man stimmt sie nieder. Ich habe es in den letzten Wochen, Monaten wiederholt erlebt, dass sich Personen aus der Fraktion im Bundesvorstand weigerten, mit anderen Gespräche zu führen, weil man denkt, die Mehrheit zu haben. Dieses Machiavelli-Demokratie lehne ich zutiefst ab. Mich ekeln die Menschen an, die sich so verhalten. Ich bin auch nicht länger bereit, die Beleidigungen und Beschimpfungen im Vorstand länger hinzunehmen. Dies gilt auch für Tötungsfantasien und Nötigungen von Anhängern dieser Fraktion des Vorstands. Okay. Das fand ich den interessantesten Teil eigentlich des ganzen Statements, wo er da mal so ein bisschen irgendwie das Gewand zur Seite zieht und mal beim Namen nennt, was ihm da nicht passt. Und ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, unsere politische Kaste ist bis auf ganz wenige Ausnahmen halt eine Kollektion von Minderleistern, die außer, und ich mag das mag unfein sein, das sozusagen, die aber die außer Arsch kriechen, Bückling machen und mächtigen Leuten nach dem Mund reden, nie was gelernt haben. Ja, aber es ist hier nicht das Gegenteil von Arsch kriechen und Bückling machen. Weil er ist ja der Chef. Müssen nie mehr in den Arsch kriechen. Naja, die kriechen aber dann halt dem Anführer ihrer Bande in den Arsch, der ja der neue Kaiser sein wird. Kennen wir ja alles seit Rom spätestens. Ach, seit Assurbanipal. Ich meine, wir haben unsere politische Kaste ist durch und durch moralisch kaputt und verrottet. Es sind keine Genschers, keine Blüms, keine nicht mal mehr Kinkels oder Westerwelles. Das waren so die letzten späten Ausläufer der Politiker, die um der Politik willen in der Politik waren. Leute, die genauso gut nebenbei einen super Job in der Wirtschaft gekriegt haben, die sich aber berufen gefühlt haben, dem Ruf der Demokratie zu folgen und zu sagen, nee, dann mache ich halt das jetzt, nachdem ich ein erfolgreicher Anwalt geworden bin oder nachdem ich irgendwie einen Betrieb geleitet habe, nachdem ich was wirklich auch schon mal was getan habe. Und das gibt es nicht mehr oder nun nicht mehr in der Menge, wie wir das eigentlich in Politikbetrieb brauchen. Wir haben, siehst du doch allein an Visagisten und Fotografen. Wir haben, die haben sie bei der Werteunion bestimmt. Ja, das Politiker inzwischen, denen es viel wichtiger ist, dass sie einen schicken Fuß haben am Strand von Bali, wenn sie vom Weltuntergang faseln, als ob den Menschen hier im Land langsam das Wasser finanziell bis zum Hals steht und keine Wohnungen mehr da. Das ist alles uninteressant. Ja, diese man sagt immer, die Leute haben Probleme. Zeigen Sie mir die doch mal, diese Probleme. Hm? Ja, die Leute reden ja auch nicht nur über ihre Probleme. Ja, aber diese Politiker gibt es ja noch, aber sie sind halt nicht mehr an den Schaltstellen. Ja, und wenn du jetzt jemanden so nimmst wie den Merz, ja, der hat halt auch neben der Politik beruflich was gemacht, aber trotzdem ist, ne, ja, ne, ob er jetzt die beste Wahl ist. Ja, aber in einer anderen Bücklingsbranche. In einer anderen Arschkriecherbranche. Ja, das ist es ja. Aber ja, die Leute, die halt für die Politik brennen und was verändern wollen, die scheitern dann meist erstmal am Parteikonsens. Und wenn sie sich dann noch weiter durchkämpfen müssen, nachdem sie den Parteikonsens die ganze Zeit getragen haben, das ändert ja auch das Politische. Ja, nee, manchmal kommen Politiker mit Herzblut auch durch. Und ich sehe ja nicht bei der AfD. Mhm. Ja, das ist jetzt hier der Maya-Typen. Ich arbeite an meinem Helge, der wird mal so, mal so. Ich bin da unstetig leider beim Helge. Ich krieg den noch hin. Ich dachte, das wäre jetzt eher hier Rudi Rentschler. Ja, der ist ja, von den Liberalen. Ja, okay, er schreibt weiter. Ich halte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand nicht mehr für möglich. Gespräch mit den Leuten der Panthe-Fraktion, die ich immer wieder gesucht und angeboten hatte, sind entweder ausgeschlagen worden oder fruchtlos verlaufen. Es war die Attitüde, wir brauchen nicht mit dir zu reden, da wir die Mehrheit haben. Aufgrund der gestrigen Sitzung halte ich jetzt im Interesse der Partei es für notwendig, den Vorstand komplett neu zu wählen. Aber auch dann ist es fraglich, ob ich für ein Amt in der Partei wieder kandidieren werde. Ich bin weder von Merkel noch Seehofer noch von de Maizière oder Altmaier auf die Knie gegangen. Und denen zu Kreuze gekrochen. Ich werde es erst recht nicht vor Panthe, Schwarze und Meuten tun. Wie ich eingangs sagte, werde ich mir in den nächsten Wochen genau überlegen, welcher Weg für mich der richtige ist. Das beendet meine Ausführungen und damit schicke ich sie in den heutigen Abend. Yeah! Werte Union. Bei wie viel Prozent sind die? Ich wollte gerade sagen, wir reden über eine Partei, die nie über 1% rausgekommen ist. Ne? Nice. Ja, das ist ein bisschen skurril alles. Ne? Genau, das ist einfach nur ein skurriler Fall. Ja, AfD-Kandidaten in Blomberg und Bad Lippspringe sind verstorben und auch noch in zwei weiteren Orten. Das ist einfach nur eine statistisch sehr seltsame Häufung, ne, sowohl Todeszeitpunkt als auch Parteizugehörigkeit. Man weiß jetzt nicht, wie viele, ich glaube, sonst von irgendeiner anderen Partei ist dieses Jahr jetzt keiner verstorben. Es ist ja nicht so, dass das nicht schon mal vorgekommen wäre. Da gibt es ja auch einen Prozess, der dann eingehalten wird. Da gibt es dann Nachrückkandidaten von den Parteien. Aber ja, das ist einfach nur so eine Sache. Das sieht man, kratzt sich am Kopf. Ne? Ich kann da jetzt auch nicht neue Erkenntnisse zu beitragen, ehrlich gesagt. Ja, da habe ich Spekulationen gehört, so ja, dass das, weil die AfD, ne, weil halt die Kandidatenauslese anders ist, kandidieren dort auch Leute, die aus gesundheitlichen Gründen bei anderen Parteien nicht kandidieren würden und sowas, aber das kann das ja nicht erklären. Das ist schon eine sehr krasse, interessante Häufung. Ja, ich hoffe nicht, dass da noch mehr passiert und dass da irgendwas Böses hintersteckt, aber wirklich, bei so einer Nachricht, da kratzt man sich am Kopf und denkt so, okay, ist das echt? Ja, ist das echt? Komisch. Ja. Gut, die Stimmzettel müssen neu gedruckt werden und wie gesagt, der Wahlprozess ist dadurch jetzt nicht beeinträchtigt. Es waren jetzt auch nicht irgendwelche Lokalmatadore, die große Wahlerfolge hätten feiern können, ne? Und deswegen in Anführungszeichen jemand ein Interesse daran hätte, dass sie nicht mehr kandidieren, ne? Konkurrenten oder so. Aber ja, da kann man wirklich nur spekulieren und die Fantasie kann in alle Richtungen gehen und ja, einfach nur seltsam. Ja, KI, Why Major Film Studios Are Still Wary of Generative AI, ja, also es geht im Endeffekt um den Einsatz von KI in Filmunternehmen, beziehungsweise auf den Plattformen, weil es gibt da auf mehreren Ebenen ein Problem, ne? Die Produzenten haben ein Problem und die Leute, die es veröffentlichen, haben ja auch ein Problem, wenn da irgendwelche Rechte geltend gemacht werden. Es gab jetzt gerade in Deutschland einen Fall mit der Synchronstimme von Bruce Willis, der da auch Geld für bekommen hat. Ne? Ein fiktives Honorar musste ihm bezahlt werden, weil er sich dadurch geklagt hat. Und ja, es bestehen da sehr, sehr große Rechtsunsicherheiten, was das Ganze angeht. Und die großen Filmstudios, die wissen einfach nicht, wie sie damit rechtssicher umgehen können. Insider sagen, es ist ungefähr so, man weiß ja, wie, man kann ja generell alles machen, was man machen will, aber es gibt vielleicht verschiedene Sachen, die Kosteneinsparungen bringen können, sei es vom Personal oder von neuen Filmtechniken, aber die Abschätzung, ob man nicht irgendwelche Rechte verletzt von diesen durch den Einsatz von diesen KI-Systemen, da weiß man einfach noch nicht, wie man das beziffern soll. Ne, da gibt es zu wenig Klagefälle, wie viele Leute ihre Rechte sicher machen, da gibt es wenige Rechteverwertungsgesellschaften, die sich auf sowas spezialisiert haben. Und deswegen sind halt diese Kosten des Einsatzes der KI sind jetzt kalkulatorisch höher als die Einsparungspotenziale, die man hat. Und einen echten Qualitätsgewinn sieht man noch nicht. So, deswegen distanzieren sich die großen Filmstudios davon. Aber es gibt natürlich kleine Filmstudios, die mit diesen Sachen experimentieren und auch gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und für die hat Netflix jetzt eine Anweisung gegeben, was gemacht werden darf. Also es darf zum Beispiel keine Stimme ersetzt werden. Also es darf nichts ersetzt werden, was ein gewerkschaftspflichtiger Studiojob ist, ne? Vom Schneiden, Kameramann und Synchronsprecher und diese ganzen Sachen. Da darf nichts geändert werden. Und es darf für ein Zwischenprodukt genutzt werden, aber nicht für ein fertiges Endprodukt. Nehmen wir mal beispielsweise, es wird ein digitales Bild erstellt. Dann kann man das von der KI erstellen lassen und dann noch in Anführungszeichen händisch nachbearbeiten und hat dann ein fertiges Endprodukt, sei es eine Figur, ein Modell oder was auch immer. So, also so versucht Netflix damit irgendwie umzugehen. Aber generell ist es so, dass diese ganze KI-Industrie trotz des ganzen Hypes halt doch mehr Probleme teilweise verursacht, als sie Probleme bereinigt. Nochmal, die Kosten werden für den Einsatz der KI bei der ganzen Rechtsunsicherheit werden als höher eingeschätzt, ne, als der Nutzen, den man daraus hat. Ja, weil man kann nicht einfach loslegen, die KI benutzen. Man braucht da eigentlich eine direkte Rechtsspezialabteilung, die das Ganze überprüft, ob man das auch wirklich machen darf. Weil es halt teilweise schon so ist, dass im Produktionsprozess, nehmen wir das Beispiel von vorhin, man kann KI benutzen, um ein Bild zu erstellen und dann bearbeitet man es nach und das ist dann die Endversion. Aber während des Produktionsprozesses entstehen ja schon diese Zwischenversionen und da gibt es halt schon rechtliche Probleme mit Urheberrecht und so weiter und so fort. Deswegen jeder Mitarbeiter müsste quasi einen Anwalt neben sich sitzen haben, der immer guckt, ob er das Richtige tut. Und es lohnt sich einfach nicht mit der KI. Ja. Aber irgendwann wird sich das auch ändern, natürlich. Da müssen halt nur genug Rahmenverträge geschlossen werden und dann. Und das, und wichtig, wenn man eine KI benutzt, dann darf diese KI nicht trainiert werden durch. Also wenn man eine KI benutzt, dann trainiert sich die KI ja durch das selber. Ja, sie erinnert sich daran und weiß fürs nächste Mal besser Bescheid. Ich mache es jetzt ganz einfach. Und das ist auch untersagt. Wenn KI, also Netflix untersagt das, wenn man KI-Modelle benutzt, dann kriegt man die Sachen quasi und muss in-house alles mit denen machen und hinterher alles Work-Produce auch wieder löschen. So, und dass halt die KI oder die Firma, die KI zur Verfügung gestellt wird, nicht mit den Input durch den Produktionsprozess trainiert wird, weil das auch wieder eine Sache ist, die jemand rechtlich belangen kann und mit einem Geldwert belegen kann. So, und bleiben wir in der KI-Branche. Dell-Aktie fällt, KI-Server-Bestellungen halbieren sich, Marge sinkt. Ja, da Nvidia hat ja auch gerade einige, also viele Technologiefirmen haben da gerade ein paar Probleme. Bei Nvidia liegt es jetzt an den Zöllen, weil China gesagt hat, okay, wir werden keine Nvidia-Chips mehr importieren, sondern wir machen was Eigenes. Oder zumindest haben sie es angekündigt. Deswegen ist Nvidia jetzt so gefallen. Aber viele große Unternehmen haben halt vorausgeplant, große Kapazitäten bestellt. Und das ist eine Sondernachfrage gewesen. Das ist jetzt keine stetige, weiter wachsende Nachfrage gewesen. Ja, also Google, Meta und die ganzen großen Unternehmen, die haben gesagt, okay, für die nächsten 10 Jahre werden wir so und so viel Rechenkapazität benötigen. Da haben die jetzt einmal das quasi groß gemacht. Und die ganzen Produktionsunternehmen, die halt die Zulieferer sind, die haben teilweise ihre Produktionskapazitäten halt auch erhöht, damit diese Nachfrage bedient werden kann. Aber es ist keine nachhaltige Nachfrage, es ist jetzt eher so eine knubbelige Nachfrage gewesen, die jetzt halt den Markt auch ein bisschen verzerrt, die erst halt die ganzen Aktien und die Produktionskapazitäten hochgetrieben hat und jetzt gibt es halt auch eine Korrektur. Unter anderem auch wegen den Problemen, die ich gerade genannt habe, diese Kapazitäten, die werden ja nicht nur dafür gebaut, dass irgendwelche Leute sagen, okay, was mache ich mir jetzt zu essen, sondern für professionelle Anwendungen, wie beispielsweise in der Filmindustrie. Und wenn die Nachfrage aus der Filmindustrie halt in 5 Jahren noch nicht dort ist, wo die Leute, die die Kapazitäten dafür jetzt gebaut haben, gedacht haben, wonach es im Moment aussieht, gibt es halt weniger Bestellungen. So, und das geht jetzt gerade durch die Branche. Vielleicht ist es auch nur eine kurzfristige Sache, wenn die Leute wirklich eine Anwendungsmöglichkeit gefunden haben, die sich wirklich monetarisieren lässt im industriellen Fertigungsprozess, sage ich mal in Anführungszeichen, von Filmen oder so, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber ansonsten ist da in dem Markt jetzt gerade eine kleine Blase entstanden. Ja. Ja, ChatGPT hat ein Problem bei der wissenschaftlichen Anwendung. Und zwar kann ChatGPT nicht wirklich, also ChatGPT hat ein sehr großes Problem damit, wenn es eine Datenbasis hat und diese Datenbasis geändert wird. Das ist alle KI-Systeme haben da so ein Problem. Entweder muss die ganze Datenbasis überarbeitet werden oder diese Karteileichen, sage ich jetzt mal, bleiben halt im Algorithmus drin. Und es ist ja mittlerweile so, dass sehr viele Studien, die veröffentlicht werden, sich herausstellen, dass sie aus irgendwelchen Gründen nicht zutreffend und wieder gecancelt werden müssen. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Industrie, ja, die beispielsweise KI-generierte Papers auch aufnimmt und peer-reviewed oder KI zur Peer-Review einsetzt oder einfach nur irgendwelchen Leuten, die ganz viele Citations haben wollen, dann kann man da was veröffentlichen. Da gibt es eine ganze Industrie von Fachpublikationen, in Anführungszeichen, neue Fachpublikationen und Fachpublikationen, die es nicht mehr gibt, die ja, da wird dann einfach unter dem Namen weitergemacht, aber das sind einfach irgendwelche Leute, die damit nur Geld verdienen. Und diese ganzen Daten, die fließen halt auch in die KIs ein. Und deswegen bei sehr vielen wissenschaftlichen Sachen kommen sehr komische Ergebnisse bei raus, weil die KI halt nicht differenziert, ist das jetzt eine Studie, die zurückgezogen wurde oder nicht. Da können, ne, die KI kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, erzähl mir was von Contagan und dann kann die KI sagen, okay, da gab es ein riesiges Problem, weil sich herausgestellt hat, das hilft zwar gegen das, wofür es gedacht war, aber hat krasse Nebenwirkungen bei Schwangeren. Und dann kann er gleichzeitig sagen, es ist ein gutes Mittel gegen diese und jene Krankheit, obwohl es sich herausgestellt hat, dass es nicht anwendbar ist und der das im Satz vorher gesagt hat. Nur so als ein Beispiel. Ja? Also Riesenproblem, KIs haben ganz viel Schwachsinns- und Schwurbelpapers drin und gewichten die halt genauso wie gute Papers. Ja. Und auch, es gibt ja sehr viele Sachen, die einfach nur Publikationen im Internet sind, die gar nicht peer-reviewed sind und da wird wohl auch nicht drunter unterschieden. Ne? Ich meine, ob man jetzt so gewichten soll, dass wenn etwas in Nature veröffentlicht wurde, dass das höher gewichtet werden sollte, ist natürlich auch so eine Frage. Die hatten ja auch gerade einen Skandal. Ah ja, an den Artikel habe ich doch eingereicht. Ja, hier geht es um Big Business im Wissenschaftsbetrieb. Ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Es gibt sehr viele Firmen. Das ist doch aber eigentlich das Gleiche, was Mammon letzte Woche drin hatte, oder? Das ist nochmal ein anderer Genau, Sache. Genau. Ja, deswegen wusste ich jetzt gar nicht, ob ich es nochmal eingereicht hatte. Ich habe mich dran erinnert, aber ich habe es ja gerade auch nochmal zusammengefasst. Ne, das ist halt ein riesiges Problem und das Problem wird dadurch verstärkt, dass die KI sich darauf bezieht und das alles für bare Münze nimmt. Ja, so wird das, es ist so ein Feedback-System. Das Problem wird immer schlimmer. Ja, und generell ein Problem sind natürlich auch die Sozialwissenschaften. Ja, und hier hat man eine Metastudie gemacht zu Sozialwissenschaften und hat dabei herausgefunden, dass in über 2/3 der Fälle, also die haben einfach gesagt, okay, wir gehen von gewissen Prämissen aus. Was ist, wenn wir die Prämissen einfach ins Gegenteil verkehren, auch wenn es offensichtlicher Blödsinn ist, kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen bei diesen Studien und die haben herausgefunden, ja, bei 2/3 der Studien, die haben eine Methodologie, die einfach ergebnisorientiert ist, sage ich jetzt mal, und dadurch halt auch durch eine absolute Verkehrung der Prämissen, also du hast eine Studie, die mit einer Methodologie im Endeffekt genau das Gegenteil herausbekommt unter gleichen Bedingungen, wenn du einfach nur den Input ins Gegenteil verkehrst. Ne? Und das zeigt einfach, da haben sich viele Leute sehr einfach gemacht und das ist sehr weit verbreitet bei den Sozialwissenschaften international. Und ja, das ist ein weiteres Problem der Wissenschaften. Ja, und das ist ein Problem, man kann zurückgehen bis zu Papers, die 30 Jahre zurückliegen. Vor dem Zeitraum fällt es kaum auf. Also es hat sich vor 30 Jahren irgendwas bei der Methodologie geändert in den Sozialwissenschaften, dass halt ja die Wissenschaftlichkeit stark angezweifelt werden darf. Und da wird jetzt weiter dran geforscht. Ja. Schwurbelwissenschaften halt. Ja, gut, ich meine, bei Sozialwissenschaften, da gibt es ja immer den menschlichen Faktor. Der kann halt sehr unterschiedlich sein, was den Menschen angeht, aber das ist ja auch eine grundsätzliche Sache. Ne? Man kann bestimmte Sachen nicht verallgemeinern, weil alle Menschen individuell sind. Oh, Esmongold hat ein unbewaffnetes Spiel getötet. Schauen wir mal. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass die Produzenten des Indie-Spiels Take Us North eher all ihre sozialen Medien dunkel geschaltet haben, weil sie Angst vor dem Backlash haben, den sie kriegen werden. Weil das wieder mal so eine Geschichte ist, an der alles falsch ist. Take Us North war übrigens auch auf dem Games Next Fest in Berlin dieses Jahr und Take Us North war auch auf der Gamescom und da hat der Streamer Esmongold es erblickt und sich angeschaut. In Take Us North geht es um die Wehen einer Gruppe südamerikanischer oder mittelamerikanischer Flüchtlinge auf ihrem Weg ins gelobte Land und natürlich um Migration, um Migrationsverhinderungen und wie man sich durchschlägt. Ein narrativ getriebenes Projekt über Migration an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Ja, ganz bestimmt narrativ getrieben, aber nicht so, wie die meinen. Und beim großen Livestream auf der Gamescom hat Carla Reyes, die Dame, die das Studio dahinter gegründet hat, darüber gesprochen hat, das ist tief verwurzelt in wissenschaftlicher Forschung und das zielt darauf ab, authentische Geschichten zu erzählen, die Herzen und Hirne berühren und bewegen. Kann ich mir ungefähr schon vorstellen. Erschüttern, die gehören. Die werden nicht nur bewegt, die werden richtig erschüttert. Und das Spiel hat sich auch da auf der Gamescom ganz klar als ein Spiel, eher als ein sozialer Kommentar, als ein Spiel positioniert. Wir alle wissen, wie beliebt diese Produkte bei Spielern sind und Esmongold ist selber ein Zocker und ja. Ja, und er hat dann einen Stream gemacht unter dem Titel The Illegal Migrant Simulator is Insane, also der illegale Einwanderungssimulator ist wahnsinnig. Das ist kein Spiel. Das ist Propaganda, hat er gesagt. Und das ist dann auch das Meme geworden, aus dem Stream sozusagen. Und er hat sich dann noch ausgelassen über Arbeitsplätze, über soziale Absicherung, über Identitätsdiebstahl und hat damit seine, laut hier der Times of India, unter seinen Zuschauern für Durcheinander gesorgt. Manche haben gesagt, das ist einfach nur ehrlich, andere haben gesagt, das stimmt nicht und der missrepräsentiert hier die Ziele des Entwicklers. Aber das hat sich sehr schnell verbreitet alles und seitdem gibt es keinen Twitter-Account mehr von Anima Interactive, dem Studio. Und auch Color Race ist in den Dunkelmodus gegangen. Ja. Und natürlich ist das Ganze dann richtig eskaliert, als Elon Musk unter dem Tweet von Asmongold zu dem Spiel dann gefragt hat, ob Microsoft wirklich hinter diesem Laden steht, der das Spiel entwickelt, weil es gibt das Gerücht, dass Microsoft da auch Geld reinsteckt, aber Asmongold selber hat gesagt, du kannst schon gut sein, aber er weiß nicht, ob da jetzt halt direkt das Xbox-Programm dran ist oder ob es irgendwie nur um die Vermittlung von Venture Capital geht. Ja, nee, immer wieder erfolgreich. Spiele, die nicht verstehen, was Videospiele sind und sich dann wundern, wenn Videospieler sagen, was ist das hier für ein Rotz? Aber gut. Nee. Ich weiß gar nicht, hattest du das andere genau? Wunderschön. Ich glaube, das hatte ich nicht dazu geschrieben. Das hier ist ein Thread von Madame Savvy auf Twitter und Madame Savvy hat sich netterweise Color Race ein bisschen genauer angeguckt. Ja, und diese Dame hinterlässt eine Schneise der DEI-Verwüstung, egal wohin sie geht offensichtlich. Sie hat hier zum Beispiel den GamesBeat Summit 2024 ausgegraben. Women in Gaming Breakfast, how gaming is driving positive global change. Ihr Twitter-Account, den gibt es nicht mehr, aber... ja, hier ist die Ankündigung von dem Spiel auch. Take Us North follows the poignant journeys of migrants and asylum seekers on their way to cross the US-Mexico border. Ja, und weitere Hinweise, also weitere Tweets und alles Mögliche, die zeigen, dass sie halt schon immer in allen Jobs, die sie bis dahin gemacht hat, und das ist interessant, sie war unter anderem bei Visa. Sie war bei Niantic, das sind die Leute, die Pokémon Go gemacht haben zum Beispiel, also nicht so sehr PC-Spiele, sondern richtig große Mobilspiele. Und dann haben sie halt auch Tweets rausgesucht, wo sie halt dann wirklich auch meiner Meinung nach über die Stränge schlägt und sagt, ja, in unserem Spiel kann man Migranten humanisieren und ihre Storys humanisieren und wenn du das spielst, dann bist du für Healing durch Kunst, also Heilung durch Kunst. Die Musik spielt eine wichtige Rolle in der Migration als kulturelle Brücke und Verbindung zurück in die Heimat der Migranten. Die Musik heilt und wir haben extra wir kuratieren eine Sammlung von Musik und wir brauchen Hilfe, um unsere Vision zu verwirklichen. Hier ist mein Kickstarter. Kickstarter, Geld verdienen, andere Leute sollen ihren Traum finanzieren, also das Übliche. Und natürlich der IDGA und solche Vereine sind natürlich Feuer und Flamme. Das ist so ein Indie-Gaming-Zusammenschluss, wo nur die Wokesten der Woken drin sitzen. Die kennen wir schon aus den Gamergate-Zeiten. Also wer sich dafür interessiert, die Dame war auch bei Square Enix, genau, da hat sie auch... Why Square Enix's Color Race believes there's a sense of duty to pay back and pay forward for those already in games. Also die Leute, die sich sowieso schon mit Spielen beschäftigen, die entwickeln oder spielen, die müssen jetzt was abgeben. Die müssen Platz praktisch machen für also sie hat auch eine Serie gemacht, zum Beispiel POC in Mobile. Weil es wichtig ist, wenn man ein Wegwerf-Shovel-Game fürs Handy entwickelt, welche Hautfarbe der hat und so. Also es ist ein Gruselkabinett, wenn man sich das so durchliest. Ja, und sie hat ihr Leben lang nur im Sinne von Aktivismus gearbeitet. Und jetzt dieses Spiel ist dann auch nur Aktivismus. Und ja, hier super. Code Coven ist irgendwie auch wieder eine Organisation, die sie, also wenn man noch eine NGO nebenbei führt, wie Code Coven, wo People of Color und Marginalisierte das Coden von Spielen lernen, dann ist man wahrscheinlich irgendwann so weit, dass man in den Himmel kommt, in den Wolken oder so. Wer das genau wissen will, guckt sich das hier alles nochmal ausführlich in dem Thread an. Aber das ist halt, das ist die Dame hinter dem Spiel, das Aspen Gold so aufgeregt hat und zeigt auch, dass halt Gamergate nicht so erfolgreich war, wie wir gehofft haben und dass diese, ja, keine Ahnung, diese Wellenreiter, diese Touristen immer noch genug Macht haben. Und ich hab mal dieses gesucht. Spiel wird natürlich auch null, aber gar nichts wird dieses Spiel erreichen, was Zahlen angeht, aber Macht nur. Wir hatten ja letzte Woche schon den grünen Simulator vom SWR. Die Bundeszentrale für politische Bildung. Games for Democracy auf der Gamescom. Na, was haben wir hier? Spiele für Demokratie. Ja, das hilft der Demokratie, wenn Menschen illegal über eine Grenze gehen, über die sie nicht illegal gehen sollen. Wusstest du das nicht? Nee, war mir neu. Tja, muss man wissen. Teil der Indie-Arena-Boo. Wieder keiner. Indie-Arena-Boo. Ganz besonders im Fokus stehen dabei Spiele, die freiheitlich verfasste Demokratien weltweit und die Herausforderungen, vor denen sie stehen, thematisieren. Ja, das ist eine Herausforderung, ne? Stimmt wohl. Aber das irgendwie verharmlosen oder gutheißen oder so ist, glaube ich, nicht zuträglich für die Bewältigung der Herausforderung. Die Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Wie habe ich so schön gesagt diese Woche, ich freue mich über jeden, der irgendwann mal aufwacht und das Licht sieht. Diese Woche war es Iris Berben. Natürlich ist das Jahre zu spät. Und gerade für Leute mit ein bisschen Publikum wie sie ist es Jahre zu spät. Wir brauchen viel mehr von denen und wir hätten die schon vor Jahren gebraucht. Die sagen, nee, wir wollen eben keine Antisemiten, auch nicht, wenn die nebenbei noch Kommunismus machen wollen oder schon gar nicht. Aus meiner Sicht, aber ja. Die Dame ist jetzt 75. Wir kennen die aus Filmen schon seit, ich glaube, 60ern oder war die sogar schon, ne, ich glaube 60er irgendwas, ne? Unvergessen neben Dieter Krebs in SketchUp. Übrigens SketchUp auch damals nicht weitergeführt worden, weil Dieter Krebs keine Kompromisse in Sachen politischer Korrektness bei seinen Sketchen machen wollte, während der Sender das ganz dringend wollte. Titbit aus hier Glotzbuster, den Kanal habe ich ja vor unlängst schon einmal empfohlen. Ja genau, daher kennen wir sie also und sie sagt, die Haltung der linken Szene gegenüber Israel und den Juden war schon immer ein böser Stachel in meinem linksliberalen Herzen. Schon früher tummelten sich in dieser Szene eine Menge Antisemiten. Jetzt sind sie wieder aus ihren Löchern gekrochen und vermehren sich leider und absurderweise auf der linken Seite des politischen Spektrums. Die Linke, der sie sich selbst zurechne, habe viel zu lange ureigene Themen vernachlässigt, wie Wohnungsnot, Ausbildung, Arbeitsplätze, Infrastruktur, Gesundheit und sich stattdessen in Feldern verkämpft, wo ihr die meisten Leute nicht mehr folgen wollen. Viele Menschen sind wütend auf diese Linke, weil sie Bevormundung und Genussfeindlichkeit propagieren, sich als Genderwächter und Sprachpolizisten aufführen. Unlängst wies mich jemand darauf hin, dass man nicht mehr Mann sagt, sondern Person, die als Mann gelesen werden möchte. Ich arbeite mein Leben lang mit Sprache. Ein solcher Unsinn beleidigt mein Sprachgefühl und auch meinen Verstand. Jetzt diskutieren wir ständig andere Sachen, zum Beispiel kulturelle Aneignung. Also Schwule sollen nur noch von Schwulen gespielt werden, Juden nur noch von Juden. Das empfinde sie als völlig kontraproduktiv für den Beruf. Eine radikale Verengung dieser Themen schließt Leute aus und treibt sie den Rattenfängern von rechts buchstäblich in die Arme. Was eigentlich erreicht werden sollte, jedem Menschen aus jeder Kultur einen Platz in unserer Gesellschaft anzubieten, ist ins Gegenteil verkehrt worden. Ja, nee. Bester Schwiegersohn Ekel Alfreds zu dem Jahr, Dieter Krebs, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, zu spät und auch, ja, wer in deinem Alter immer noch links ist, Iris, und meint, wir können hier alle Probleme der Welt lösen, hat halt immer noch ein paar Sachen nicht verstanden, aber du bist auf dem richtigen Weg, wenn du schon mal sagst, du möchtest diese autoritäre Bevormundung nicht. Deswegen danke dafür, dass du den Mund aufgemacht hast. Ich meine, gerade Leute in ihrem Alter könnten sich doch einfach trauen. Ne? Was willst du denn an Iris Berben die Lebensleistung noch kaputt machen? Die hat damals gesagt, man soll halt nicht irgendwie kein Blatt vor den Mund nehmen. Super. Ich habe mal was gefunden. Oh. Hier beschweren sich Menschen aus Deutschland, dass angeblich Tickers North von Gamergate Mob mit 1 Dollar Spenden versehen wurde, um dann die Kommentare mit ihrem toxischen Garbage zu füllen. Und wen haben wir hier? Der sagt, er unterstützt Christian Huberts. Unser bester Freund. Ja, ich übrigens bei so einer bunthaarigen. Aber Soldat. Die für die Stiftung Spielekultur arbeitet gefunden. Aber wir haben lange nicht mehr über Christian geredet, deswegen sagen wir vielleicht dazu: Christian ist ein alter Kontrahent aus Gamergate-Tagen. Ja. Einer von den wogsten deutschen Amateurspielejournalisten. Aber taucht trotzdem eine Nase lang überall auf und alle möglichen Leute glauben ihm. Unter anderem halte ich es auch für wahrscheinlich, dass er damals den hier Space Frogs und dem Kuchen-TV einen vom Pferd erzählt hat, als sie ihre Gamergate-Sachen rausgebracht haben, wo sie das ja richtig dargestellt hatten. Und irgendwie eine Woche später oder so sind sie alle zurückgerudert. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil da ging es ja damals um dieses Minecraft-Hitler-Ding. Und da ist er ja drin aufgetreten und die waren ja alle der Meinung, dass er so ein Vernünftiger ist. Die kennen ihn halt nicht. Ich bin mir sicher, dass der die alle kontaktiert haben wird und gesagt haben wird, nee, geh mal, geht ganz schlimm und so. Also, würde Sinn machen auf jeden Fall. Die CSU, da gibt es die Drag Queen Kriege. Die Pro-Drag Queen und die Contra-Drag Queen. Die CSU ist entzweit. Ja. Genau. Wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, gibt es da auch in der CSU Ärger zwischen Leuten, die halt irgendwie konservativ noch als konservativ sehen und denen, die sagen, wir müssen aber trotzdem durch jeden Reifen der Grünen springen, der uns hingehalten. Ich habe eine Idee, die sollten einfach eine neue Partei gründen und die nennen sie dann Christliche Sozialisten Deutschlands. Oder CSD. Die Pferdeunion. CSD. Dann. Das wäre eigentlich lustig, oder? Genau. Es gab einen Auftritt einer Drag Queen in der Stadtbibliothek des Städtchens Puchheim. Und davor gab es eine Demonstration. Zu der Demonstration hatte die Partei aufgerufen, deren Namen man in unserer Demokratie nicht nennen darf. Das Wort Dreck ist auch gut ausgesprochen. Klingt schon so wie Drag Queen. Veranstalter der Lesung war die Stadtverwaltung von Puchheim unter dem SPD-Bürgermeister Norbert Seidel. Ja, und der CSU-Politiker Markus Hammer hat sich erdreistet, nicht nur an der von der Partei, deren Namen von unseren Demokraten nicht genannt wird, teilzunehmen, ja, an der Demo, sondern auf der Partei auch noch vor Zeugen geäußert zu haben. Und jetzt kommt's, bitte haltet euch fest, die CSU habe eine Brandmauer aufgestellt, die nicht mehr zeitgemäß sei. Vor Zeugen in Gegenwart von Parteimitgliedern der Partei, deren Namen in unserer Demokratie nicht genannt werden. Stellt euch das mal vor. Ja, und da ist natürlich sofort jemand gekommen, nämlich die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler vom CSU-Kreisverband Fürstenfeldbruck und hat den Parteiausschluss von Herrn Hammer beantragt. So geht Demokratie nämlich. Wenn einer in meiner Partei was sagt, was nicht an der Scheune steht, dann fliegt er raus. Demokratie. Ne? Er hat seine Gesinnung vor den Kindern entblößt. Ab ins Gefängnis. So sagen, ne? Rausschmiss, das ist doch lasch. Darüber hinaus kritisierte Herr Hammer die Durchführung einer Drag-Queen-Lesung, die von der AfD als Frühsexualisierung bezeichnet wurde und unterstellte eine knallharte Ideologie, die die CSU mit zu verantworten habe. Das ist politisch spaltend. Hammer stellt die CSU in die Nähe zu extremistischen Ansichten, was die Integrität, das Ansehen und die klare Abgrenzung der Partei gefährdet. Und da meint er nicht etwa Drag-Queens für Kinder mit den extremistischen, sie meint da nicht Drag-Queens bei Kindern mit den extremistischen Ansichten, die Integrität, Ansehen und klare Abgrenzung der Partei gefährden. Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Nee, die meinen natürlich die AfD. Ja, und die Drag-Queen Vicky Voyage, die tourt seit Jahren durch bayerische Gemeinden mit der Ankündigung Hosen für Jungs, Röcke für Mädchen, zwei Mamas oder zwei Papas. Wer sagt eigentlich, was normal ist und was nicht, und zeigt den Kindern, dass Anderssein zum Leben gehört und dass alle so leben dürfen, wie sie es sich wünschen. Für Familien mit Kindern ab 4 Jahren. Und die Welt hat aber hart recherchiert und hat herausgefunden, der Hammer war wirklich bei dem Protest. Also, ja, das hat der Hammer nämlich einfach zugegeben. Ja. Vom Thema her, sagt der Hammer, ist das etwas, was auch der CSU aufstoßen müsste. Er habe in seinem Ortsverband dafür geworben, dass die CSU in Puchheim selbst eine Demo dagegen veranstaltet. Das hat aber nicht geklappt. Mein Ortsverband hat sich dazu nicht durchringen können. Stattdessen habe es nur eine Pressemitteilung gegeben mit der Forderung, die Lesung abzusagen. Und dann ist die AfD in die Lücke gesprungen. Er habe sich als CSU-Mitglied vorgestellt, aber er habe auch gesagt, dass er nicht für die Partei spreche. Ich war da als Privatperson. Er habe dort auch gesagt, dass ich die Brandmauer nicht mehr für zeitgemäß halte. Ja, und ein halbes Jahr später ist das aufgefallen. Und warum? Kann mir jemand von euch sagen, was hat die Frau Dingens da aus Fürstenfeldbruck bewogen, ihn anzuzeigen? Was war das Indiz? Ich vermute, er will für irgendwas kandidieren. Es geht eher darum, es könnte was aufgetaucht sein, was die Frau dann veranlasst hat, das zu tun. Ein Bild. Auf der Demo. Wer könnte das gemacht haben, das Bild von ihm auf der Demo? Jemand von der AfD. Nee. Jemand. Fängt auch mit A an. Ah, von der Antifa. Und das ist dann der CSU-Abgeordneten zugespielt worden. Und die hat dann ein halbes Jahr nach dieser Demo die Lawine losgetreten. Nein, das ist zu hart. Da gibt es ein Bild von der Antifa und es führt zur Anzeige. Wow. Nicht Anzeige, das ist ein Antrag auf Parteiausschluss. Für jemanden, der vorher sein ganzes Leben wahrscheinlich brav für die CSU gearbeitet hat. Und dann hat er einmal für seine Überzeugung eingestanden und nicht für die Parteilinie. Und dann hängen sie zum Trocknen raus. Das finde ich schon, also das ist allein menschlich so abgrundtief scheiße, dass ich schon nicht weiß, wie ich das sagen soll. Wenn dann rauskommt, dass die Privatstasi von Leuten, die den Kommunismus wollen, das halt noch dann dazu spielen, damit sowas passiert im Zweifel, dann haben wir hier wieder Aktivismus mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Ne? Ich glaube, der Herr Maaßen war das, der davon gesprochen hat. Ist es gut, wenn wir solche Brutstätten von solchen Aktivitäten mit Fettkohle füttern, jetzt wieder 10 Millionen mehr im Jahr? Ja, nur so finden wir die Gesinnungstäter. Füttern ist natürlich, das habe ich jetzt nicht absichtlich gemacht, Nelly Furtado, das tut mir leid. Habt ihr alle schon mitgekriegt, Nelly Furtado ist wieder da? Ich fand ja, also die hat am Anfang irgendwie so eher ruhigere Sachen gemacht und mit echten Instrumenten. Die Sachen fand ich ganz nett. Aber irgendwann hat sie dann auch so diesen Hollaback-Girl-Moment gehabt, wie bei Gwen Stefani. Und hat sich in einen unerträglich aggressiven Scheißdreck verwandelt und dann habe ich sie aus den Augen verloren. Und jetzt ist sie zurück und gibt wieder Konzerte und sie hat zugenommen. Wow. Auch eine Frau, die älter geworden ist und ein bisschen zugenommen hat und Kinder gekriegt hat und ein bisschen zugenommen hat. Und natürlich gibt es Idioten, die sich dann in den Kommentaren von unter den Videos, die sie gemacht hat, das Maul darüber zerreißen. Und natürlich gibt es andere Idioten, die das zum Anlass nehmen, dann irgendwie da noch eine Vogelinse ins Auge zu stecken, bevor man sich das Ganze anguckt. Die Kommentarspalte unter Furtados Videos spiegelt, wie die Gesellschaft Frauen wahrnimmt. Sie würden dann als wertvoll angesehen, wenn ihr Körper einem bestimmten Schönheitsideal entspreche, sagt Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner von der Universität Wien. Frauenkörper sollten bestenfalls jung und dünn sein, perfekte Proportionen haben, keine Körperbehaarung, aber lange Haare am Kopf. An dieser Erwartungshaltung werde auch Nelly Furtados Körper gemessen. Kann es nicht sein, dass die Leute eher ihren Körper an dem Bild von Nelly Furtado messen, bevor sie irgendwie Babypause gemacht hat und sich ein bisschen ins Private zurückgezogen hat, was natürlich durchaus ihr Recht ist? Weil ich meine, also... Ja, und warum soll man das auch nicht kommentieren, wenn jemand seinen Körper auch halt ins Schaufenster stellt? Ich meine, was erwarten die Menschen? Das ist wieder so diese linke Idee, dass der Mensch sich nur genug ändern muss. Ich meine, Gossip, Lästern, Tratschen. Ich weiß gar nicht, wie Menschen funktionieren sollen ohne diesen Prozess. Ja, also erstmal ist es ja nicht so schlimm. Ich dachte zuerst, das wäre die Gina Carano, wo ich die gesehen hatte. Aber ne, da, Fatshaming, keine Ahnung. Aber was mir aufgefallen ist, die war früher, ich hatte sie nicht so in Erinnerung, dass sie so in besonders knappen Outfits ihre Shows performt hat. So. Aber und jetzt scheint sie sich körperbetonter zu geben von ihren Outfits. Hm. Also wenn sie es schon extra betont, dann braucht man sich auch nicht drüber wundern. Ne, ich hatte mir jetzt einfach mal ein paar aktuelle Bilder angeguckt und ein paar aus der Vergangenheit. Also ihre Bühnenoutfits sind knapper geworden, auf jeden Fall. Vielleicht. Ja, aber das ist sie ja, hat noch die alten benutzt, aber nee, der war jetzt böse. Aber das ist ja oft auch bei solchen Damen so. Ich meine hier Christina Aguilera. Je mehr drauf war, umso weiter, umso exaltierter wurde die Garderobe. Also, vielleicht hat das miteinander zu tun, ich weiß es nicht. Sind die Lieder gut? Das spielt keine Rolle. Ne? Ja, aber das ist ja bei dem ganzen Rotz da. Ab einem gewissen Punkt ist Popmusik halt, zumindest die, die man im Radio hört, ja nur noch Dreck. Wer nur auf seine Oberfläche reduziert werde, sei nicht mehr ganz Mensch auf Augenhöhe. Ach nee, ich war zu spät. Genau. Warum sind Kommentare zum Körper so verletzend, dass sich Frauen sogar aus dem Geschäft zurückziehen? Kulturwissenschaftlerin Lechner beschreibt es so. Warum solche Aussagen stark kritisiert werden von Feministinnen, ist, dass sie entmenschlichend und objektifizierend sind und Menschen zu einer Ware machen. Wer nur auf seine Oberfläche reduziert wäre, sei nicht mehr ganz Mensch auf Augenhöhe und damit auch schneller Opfer von Gewalt. Was? Ich meine, klar, wenn du einen bösen Spruch über Ricarda Lang als Gewalt siehst, und ich meine, ja, das kann ja heutzutage Folgen nach sich ziehen in Deutschland, wenn man irgendwie böse Sprüche macht. Dann ist die Opfer vielleicht dann von Gewalt. Aber warum sollte jemand, ich meine Gewalt, wenn man es rational definiert, warum, ich meine, dann müsste das doch allen Menschen passieren, die nur auf ihre Oberfläche reduziert werden. Oder passiert das dann nur denen, die von der Norm abweichen, die du halluzinierst? Dabei geht es nicht nur um negative Kommentare. Auch positiv gemeinte Bewertungen des Körpers reduzierten die Frauen auf ihr Äußeres. Habt ihr das jetzt verstanden? Ja? Gar nichts mehr sagen. Und dann wieder nächste Woche wieder, wo sind eigentlich die Männer? Die Männer, keiner sagt mehr was. Ey, Feministin. Das Frauen in der Gesellschaft schimpfen, ne? Die arme Multimillionärin wird gefettschämt, weil sie auf einer Bühne steht, wo Leute ihr zujubeln. Traurig. Dass Frauen in der Gesellschaft und damit auch in der Popmusik diesem Druck ausgesetzt sind, ist nichts Neues. Derzeit sei der Druck für Frauen, Schönheitsidealen zu sprechen, aber dramatisch, sagt Lechner. Zum Beispiel haben Essstörungen unter jungen Frauen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Gründe dafür seien vielfältig. KI-generierte Bilder mit unerreichbaren Schönheitsstandards. Ihr seid doch alle nicht mehr ganz dicht, oder? Ihr seid doch alle... weil ja die Leute massenweise sich auch irgendwie wegen Figuren in Comics früher oder so, haben die dann auch alle, wollten auch alle irgendwie, keine Ahnung, drei Arme haben oder was, weil da in einem Comic einer drei Arme hat oder was. Ich verstehe euch nicht ganz. Abnehmen Spritzen. Die setzen die Frauen unter Druck, sich die zu setzen. Hilfe, ey. Egal. Ja, aber ist es bei der Abnehmensspritze nicht eher so, dass du dich halt im Spiegel anguckst und dich halt nicht mehr dick sehen möchtest? Weil die Gesellschaft dir eingeredet hat, dass du dich nicht mehr dick sehen möchtest, Abel. Ach so, jetzt verstehe ich. Das war der Miso Günther. Ja. Egal wie Frau in der Öffentlichkeit aussieht, es scheint immer falsch zu sein. Mal ist die Frau zu dick, wie Nelly Furtado. Dann zu schlank, wie Adele. Zu sexy, wie Shirin David. Ein andermal trägt sie zu weite Klamotten, wie Billy Idol. Oder sieht zu alt aus, wie Stan Marsh. Tja. Ja, genau. Die sollte genau, sich mal eine Scheibe abschneiden. Immer ein Arschloch finden, das einen abfälligen Kommentar macht. Das hat es an sich, wenn man einen Platz schafft, an dem Hunderttausende um ein Video herumstehen können und dann auch noch drunter schreiben, was sie denken. Es wird immer Arschlöcher geben. Ich habe heute Morgen wieder und gestern wieder hier F1 Academy geguckt. Das ist diese Beginner-Serie, die im Rahmenprogramm der Formel 1 läuft. Kleine Formel-4-Autos, junge Mädels, die Dinger fahren. Und es macht mir einfach Spaß, den gleichen Maschinen und Fahrern auf dem gleichen Level beim Kämpfen zuzugucken. Und es ist in jedem YouTube-Chat das Gleiche. Ein Haufen aufgeblasener Arschlöcher, die sagen, dass die Autos zu langsam sind, dass die Mädels nichts können, dass die alle irgendwie da nur sind, weil sie Mädels sind und so weiter und so fort. Und keiner von denen oder die wenigsten von denen haben auch nur eine Runde mit einem Kart auf einer echten Rennstrecke gemacht, geschweige denn eine Runde mit einem Formelfahrzeug. Ich weiß es nicht, was die Menschen treibt, Dinge einfach zu hassen, weil sie existieren. Bei manchen Sachen. Ja. Da denke ich halt auch, ja, wenn es nichts für dich ist, okay, es ist dir zu langsam, habe ich verstanden, dann guck Indycar, guck irgendwas anderes, guck wegen mir Formel 1 oder so. Aber lass doch die Leute, die hier so einen Spaß haben, einfach Spaß haben. Aber jetzt habe ich auch irgendwo gelesen, es organisieren sich jetzt Abstinenzler, um gegen die Vorherrschaft der Brauereikonzerne im deutschen Fußball vorzugehen. So Bier raus aus Stadien oder was. Naja, da werdet ihr sicher, ich meine, ja, habt ihr auch schon Anita Sarkeesian für eure Bewegung, weil ohne so eine geht's nicht. Ja, ganz bestimmt, ja. Ja, ich habe mitbekommen, in Hannover gibt es schon noch alkoholfrei. Ich weiß nicht, wie lange, aber bestimmt schon seit einer Weile. Ich glaube, in Frankfurt gibt es auch nur noch alkoholfrei, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, es ist, ja, man hat den Leuten das ja schon so weit man kann kaputt gemacht. Ne? Ich habe es heute Mittag wieder, wir haben drüben gesessen am Fluss und haben Tee getrunken und es uns gut gehen lassen und haben Musik angehabt. Und ich lege dann da mein Handy hin und wir haben so ein uraltes Kabel, das für eine uralte Stereoanlage, die da halt draußen steht. Und jedes Mal kommt dieser scheiß EU und fragt mich, ob ich meine Kopfhörer vielleicht schon zu lange trage oder ob das nicht zu laut ist, was ich da mache. So, obwohl ich halt das Ding an der Anlage hängen habe. Und es ist doch, was geht es die EU an, wie laut ich meine Musik mache? Verfickt nochmal. Was geht es sie an, ob. Davon hängt die Union ab. Wenn deine Musik zu laut ist, dann wird Moldau austreten. Ja, aber ohne EU, wer macht deinen Deckel an der Flasche fest? Also, weißt Darum wird sich gekümmert. Hätten sich schon Aber längst ein paar um. Sperlinge dran verschluckt, wenn der nicht dranhängen würde. Ja, und abschließend hat die Dame dann hier noch Angst, dass die Body Positivity Bewegung jetzt schon wieder vorbei ist. Ne? Ja, ich glaube, die Aber Angst ist zu es Recht. Ich gibt glaube, die ist schon lange vorbei. glücklicherweise NGOs wie Music, Women, Sternchen, Germany, die versuchen, Entscheidungsträger dafür zu sensibilisieren, welchen Druck solche Kommentare zum Äußeren auslösen können. Oh Mann, ey. Erinnert ihr euch doch, wenn früher irgendwo in der Hitparade zum Beispiel, wenn da irgendeine hübsche Sängerin aufgetreten ist, sind am Ende immer Leute gekommen oder auch bei Howard Karpfenteich oder ähnlichen Leuten sind Leute gekommen, die dann Blumen gebracht haben. Oder so. Oder es gibt ein schönes Video von Stevie Nicks hier, wo sie Edge of 17 singt und danach halt irgendwie zig Leute haben Blumensträuße im Publikum dabei und Kuscheltiere und überhäufen sie mit Zeug. Diese Zuneigung, das ist ja auch. Da hat doch das Äußere auch mit zu tun. Haben diese Leute dann ihr Leben lang darunter gelitten, wenn Paola in der Hitparade irgendwie 5 Rosen von irgendeinem Typ gekriegt hat? Und der vielleicht noch gesagt hat, sie sind so schön. Hat das, macht das irgendwas negativ? Ist das wirklich so? Oder redet Julia Herga hier halt irgendwie aus dem hohlen Bauch? Oder hat halt dann die entsprechenden Daten vom Judith Butler Institut für angewandte Intersektionalität oder so. Oh Gott, ey. Unsere Medien gefüllt mit Scheißdreck, unsere Politiker im Auftrag anderer Leute unterwegs. Wo sind wir hier eigentlich und wie sind wir hier Ja, hingekommen? scheinen es nur falsch machen zu können, überhaupt nach wessen Metrik. Also, es ist aus meiner Sicht einfach dieses, irgendwas ist in irgendeiner Art und Weise nicht im Sinne von irgendwelchen Frauen. Also hat sich natürlich die gesamte Gesellschaft jetzt damit zu befassen, dass sich das ändert. Und ich verstehe das auch nicht. Zum Beispiel im Fall von Billie Eilish zeigt doch ganz klar, dass das, also trotz der weiten Klamotten ist die Tante mit ihrem Genuschel einer der weltweit führenden Musikverkäufer geworden. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, aus der Abteilung. Nein, doch. Oh, hat uns Apollo hier einen Exklusivbericht mitgebracht. Staatliche Meldestellen, rechte Internetposts, fast 100-mal häufiger im Visier als Linke. Der Weltraumaffen-Zuschauer, der geneigte, sagt ja, ne? Da erzählen Sie mir nichts Neues. Ne? Weil das war ja klar. Das war nach allem, was wir gesehen haben, klar wie Kloßbrühe, dass das nur im Endeffekt, und das bedeutet ja fast 100-mal häufiger, dass es nur gegen rechte Posts gehen wird. Wir haben hier also schon mal das erste Indiz, das auch gerichtsfest beweisen kann im Zweifelsfall, dass hier eine Gesinnungsjustiz Ebene eingezogen wird unter der eigentlichen Justiz, fernab von de demokratischer Legitimierung, fernab von parlamentarischer Kontrolle, werden hier Privatpersonen praktisch damit beauftragt, ja, eine weitere Ebene einzuziehen in unserem Rechtssystem. Und man sieht, gib ihnen Macht und sie missbrauchen sie bis zum Anschlag, indem sie ausschließlich gegen ihre politischen Gegner vorgehen. Ja. Jede zweite Meldung drehte sich um Politikerbeleidigung nach § 188. Ich denke mal, dass ein Haufen Kartellparteien-Anhänger jetzt dazu übergehen, halt, oh, das funktioniert, und dann sagt jemand, was weiß ich, Poprecht Ruhlenz ist doof, und dann zeige ich den irgendwo an. Ja. Weil das funktioniert, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch, ja, wie zu so einer kleinen Unterindustrie geführt hat. Oh, guck mal, das funktioniert, dann könnte ich ja den Twitter-Typen, mag ich eh nicht, und dann folgen dem ja noch so zwei, drei Leute, die ich nicht, weil ich warte einfach ab, bis die was Falsches sagen. Ja, weil man halt, weil viele Menschen einfach mit einem offenen Austausch von Meinungen nicht umgehen können, offensichtlich, und sich eine Nanny suchen. Im zweiten Quartal 2025 auf Grundlage der Meldungen insgesamt 3420 in Deutschland strafrechtsrelevante Fälle. Paragraph 188 Politikerbeleidigung, die weitaus größte Anzahl mit 1528 Fällen, also knapp 45%. All diese Dinge, Schwachkopf, Dürre im Kopf, wir erinnern uns. Die zweithäufigsten Fälle gab es mit 971 bei § 86a, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Darunter fällt allerdings oft auch die kritische Verwendung der Symbole, etwa NS-Vergleiche in Memes. Ne? Denkt immer dran, wie der Schwachkopfmann, der hat ja auch deswegen Ärger bekommen, weil er ein Meme gemacht hat, in dem halt die Symbole zu sehen waren, was aber ganz für jeden Menschen erkennbar nicht war, um Nazis in irgendeiner Form zu verherrlichen oder deren Ansichten zu befördern. Darauf folgt mit 484 Fällen die Billigung von Straftaten nach § 140. Und da denke ich halt schon, ja klar, weil ihr halt in Berlin nicht auf die Demos geht. Ne? Weil ihr in Berlin niemanden von diesen Leuten festnehmt, die Glorie auf die Hamas und ähnliches singen, weil ihr das einfach ignoriert, weil ihr auch diese Twitter-Feeds nicht durchsucht. Ihr durchsucht halt nur die Leute, die ihr scheiße findet. Die Leute, die ähnliche Taten begehen oder ich finde halt noch schlimmere Taten teilweise. Wenn wir schon von Propagandataten reden, dann guck doch mal da, aber nein, das interessiert unsere Freunde gar nicht. Ich meine, bei Meldestelle Respekt wissen wir ja, woher der Wind weht. Der Mann ist ja gut vernetzt in der islamischen Szene. Aber wer ist das denn überhaupt, der diese Meldungen macht? Und jetzt, mehr Culpa, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Es tut mir sehr leid, dass ihr das aus meinem Bundesland ertragen müsst, aber die Meldestelle Hessen gegen Hetze, 69% aller bundesweit an die ZMI gestellte Meldungen. 4.312 von 6.241 Meldungen kamen von einer Meldestelle, von der staatlichen Meldestelle oder direkt staatlich finanzierten Meldestelle noch dazu. Also das ist wirklich nicht mehr weit von der Staatssicherheit entfernt, was hier gemacht wird. Auch wieder nachrichtendienstliche Methoden, ich meine hier mit nicht James Bond oder so, sondern Auswertung von Quellen, um politischen Gegnern gezielt zu schaden. Es ist ein unsichtbares System von Agenten, sozusagen inoffizielle Mitarbeiter, könnte man hier als Wortschöpfung, ich schlage das mal vor, mal gucken, wie es ankommt. Ja, über den gesamten Zeitraum, Anfang 2024 bis Mitte 2025, wurden insgesamt 36.015 Meldungen verzeichnet. Dabei war Hessen gegen Hetze für 16.864 Meldungen, 46%, und Respekt für 13.875 Meldungen, 38% verantwortlich. Diese beiden Meldestellen stellten zusammen also über 85% aller gemeldeten Fälle. Der Rest verteilt sich auf Landesmedienanstalten und andere lokale Stellen oder Staatsanwaltschaften. Und wer hat dabei nicht Tick, Trick und Track von der Staatsanwaltschaft? Wo war's? Salzgitter? Göttingen vor Augen. Ne. Ja, ne. Knapp die Hälfte der gemeldeten Posts, politische Motivation der mutmaßlichen Straftat rechts. Als links wurden hingegen weniger als 0,5% eingestuft. In 40% der Fälle erfolgte die Zuordnung sonstige, in knapp 9% ausländische Ideologie und 1% entfiel auf religiöse. 1% entfiel auf religiöse 1. 1% entfiel auf religiöse Ideologie. Tja, 100-mal so viele rechte wie linke Posts gemeldet. Ebenfalls bemerkenswert, und das finde ich eigentlich noch lustiger, der deutliche Großteil der gemeldeten Posts findet sich auf einer Plattform. Wie könnte die wohl heißen? Weißt du X, was? X, X, X. Der Abel weiß es. Es handelt sich um die Plattform X. 22.009 von den 36.015 gemeldeten Posts auf X. Also wir wissen auch, wo diese Profis suchen. Die suchen nicht auf Blue Sky und nicht auf Mastodon. Die suchen auf X. Dann kommt Facebook mit 16%, TikTok 8%, Instagram und Telegram mit gut 2% und YouTube mit 1%. Wir haben Glück gehabt, Jungs. Ja, aber interessant. Also die sind nicht dabei, eine neue Stasi zu installieren, sondern die haben schon Richtfest gefeiert. Die haben schon einen Kranz auf dem Dach. Strafverfolgung, fast alle Meldungen ans BKA erfolgen durch Trusted Flaggers. Der Artikel, der behandelt zum größten Teil das, was der Maus gerade schon vorgetragen hat. Also, oh, das tut mir leid, Abel. Da bist du ja schon mal da und ich schnapp dir deinen Artikel weg. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Aber vielleicht möchtest du ja noch dazu was sagen. Nee, also das Wichtigste wurde bei dir schon genannt. Also, dass halt X am meisten gemeldet wird. Was war es noch? In den anderthalb Jahren stufte die ZMI 30.873 Meldungen als strafrechtlich relevant ein. 4.745 sortierte sie aus. 22.957 Hinweise ordnete sie dem Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität rechts zu. Also die große Mehrheit. Dagegen stehen nur 233 Fälle aus dem linken Spektrum. Also 4000 Meldungen haben die aussortiert und den Rest haben sie weitergegeben. Das ist eine interessante Zahl, weil das ist ja, hört sich irgendwie gering an. Ja. Da sind die Trusted Flagger wohl besonders sorgfältig in der Auswahl von den Sachen, die melden. Sorry, da muss ich lachen. Ich finde halt auch, also 233 linke Spektrum und 22.000 rechtes Spektrum finde ich auch hart. Also. Da weiß man, woher der geht. Ja, wobei sie natürlich sämtliche Sachen über einen Israel-Konflikt oder so natürlich auch schön unter rechts einfach einsortieren können. Und ob das dann wirklich so ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja, das stimmt. Ja gut, ich meine, die werden sogar irgendwann so weit gehen, weil es nicht anders geht und den Islam halt auch als rechts erklären. Und ab dann das Ganze kombinieren und uns nur noch eine Zahl geben. Ist doch ganz einfach. Das war der Preis. Und hier geht es auch um. Es gibt nur eine gute Meldestelle, wollte ich noch sagen, und zwar www.meldestellekulturmarxismus.de. Ja. Ja, hervorragend. Da braucht ihr keine Trusted Flagger. Da habt ihr Trusted Affen. Ja, Social-Media-Ermittlungen gegen X-Mitarbeiter wegen Strafvereitelung. Ja, was ist passiert? Hier wurden mehrere Postings quasi zur Anzeige gebracht. Das ging an die Meldestelle. Von der Meldestelle ging es an das BKA über die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft hat dann eine Anfrage bei X gestartet. Ja, wer ist denn das? Ne? Also welche Informationen haben Sie zu dem Accountinhaber? Weil wir halt gegen den strafrechtlich ermitteln wollen. Und die Plattform X hat gesagt, wir haben dieses Posting untersucht und es entspricht allerdings nicht den Kriterien, den gesetzlichen Kriterien. Deswegen versehen wir es mit einem Warnhinweis, aber wir werden es nicht sperren und wir geben auch nicht die Daten raus. So, daraufhin wurde das Verfahren eingestellt. Darüber hat sich ein User BastelBro1 anscheinend echauffiert und hat eine Anzeige gegen X wegen Strafvereitelung erstattet. Und zwar ganz konkret gegen drei Manager, die in Irland arbeiten, die halt im Verantwortungsbereich für dieses System, was die Meldung angeht, verantwortlich sind. Und da wird es jetzt einen Prozess geben, der wahrscheinlich, ja gut, ich meine, werden die überhaupt hier in Deutschland erscheinen? So, es ist halt seltsam, dass halt nicht die Firma in Deutschland verklagt wird, sondern explizit Mitarbeiter in Irland. So, was hat das für eine Erfolgsaussicht? Die müssen einfach nur nicht nach Deutschland kommen und dann haben die so gesehen kein Problem. Aber, also zumindest nicht wirklich. Und ja, hat keinen großen Aussicht auf Erfolg und es zeigt einfach nur, es findet einfach im Endeffekt, das zeigt einfach nur einen Kampf des Justizsystems gegen X oder von X gegen das Justizsystem, weil X macht Folgendes, die melden generell erstmal gar nichts. Wenn die eine Meldeanfrage bekommen, dann gehen die auf diese Meldeanfrage nicht ein, sondern gehen direkt vor Ort an das zuständige Landgericht und machen da eine Einrede und versuchen das Ganze auf dem Weg zu stoppen und berufen sich da halt auf Unternehmensgeheimnisse, Firmengeheimnisse, interne Dokumente. Da geht es gar nicht mehr um diese ganze DSM, europäische Gesetz, Hate Speech, Angelegenheit. Einfach nur, das ist dann immer, manchmal kriegen sie Recht, manchmal kriegen sie Unrecht, aber das ist halt so ein juristischer Kampf, der da gefochten wird, wo auch X sehr viel Geld in die Hand nimmt, um das zu führen. Die müssten das nicht machen. Und kann man jetzt einerseits so interpretieren, dass die ihre Benutzer beschützen wollen, aber man kann es halt auch so interpretieren, dass sie einfach sagen, wir lassen uns hier nicht in unsere Unternehmensinterner reinfunken von euch und wir blockieren das mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Auch eine interessante Sache, auch wie gesagt, dieser Fall, der ursprüngliche Fall ist schon längst fallen gelassen worden, aber wegen Strafvereitelung hat das Ganze noch ein Nachspiel von einer unbeteiligten Person, die das Ganze dann gemeldet hat. Ich weiß jetzt schon nicht, wer diese Person ist. Ich habe das jetzt nicht weiter nachgeforscht. Also wie gesagt, ein User mit dem Namen, wie hieß er? BastelBro1. Also bei uns ja. Im Chat sagt jemand, das wäre jemand, der mit Anwalt Jun zusammenarbeitet. Ja gut, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht weiter nachvollzogen. BastelBro1, ja. Das hatte ich mir auch schon gedacht, weil das Ganze hat halt auch so einen kampagnenartigen Charakter und halt, wie gesagt, vor dem Hintergrund, was X halt macht. Ja, es waren noch ein paar Details aus einem anderen Artikel, aber ja, war kurz und knackig hier. Golem hat ein neues Design. Ja, und es ist ja absolut unproblematisch in Europa mit Zensur und sowas, ne? Kam ja in dieser Sendung auch noch gar nicht vor, das Thema. In Amerika gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss vor dem House of Representatives, Europe's Threat to American Speech and Innovation. Also, ja, da sind auch verschiedene europäische Teilnehmer eingeladen worden. Der Nigel Farage ist eingeladen worden, der Thierry Breton ist eingeladen worden als Vertreter von der Europäischen Kommission. Ehemaliger Commissioner ist er ja. Und ja, die Europäische Union kommentiert das Ganze mit, ja, wir kommentieren das gar nicht, diese Anschuldigungen sind Nonsens, die haben absolut gar keine Basis und die sind falsch. Ganz im Gegenteil ist es sogar so, dass wir mit unseren europäischen Gesetzen die Bürger beschützen. Und dann nimmt er ein Beispiel, okay, von den großen Plattformen TikTok, Meta und X wurden halt ganz viele Postings gelöscht und nach diesem neuen EU-Gesetz haben die Benutzer ein Einspruchsrecht gehabt und über dieses Einspruchsrecht wurden 16 Millionen Postings quasi wiederhergestellt, die sonst gelöscht worden wären von den Social-Media-Leuten und deswegen ist das EU-Gesetz ein Gesetz, was ja die Bürger schützt vor den bösen amerikanischen Unternehmen und das hat überhaupt nichts mit Censorship zu tun. Und dass die Unternehmen die Postings nur löschen, weil sie die Vorgaben haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ist natürlich, hat gar nichts mit nichts zu tun. Aber das wird halt interessant. Das ist natürlich eine reine Propaganda-Veranstaltung, sage ich jetzt einfach mal, die da stattfindet. Aber wird interessant zu sehen, was da für Memes rauskommen. Ne? Nächste Woche Anhörung im House of Representatives über ja, wie die europäische Zensur amerikanische Unternehmen gefährdet. Ja. Wir sind echt, alle machen sich über uns lustig, habe ich den Eindruck. Europa wird gar nicht mehr ernst genommen. Ja, hat man jetzt ja auch bei den Verhandlungen gesehen. Geh mal raus. Warum auch? Warum? Warum soll ich mit den Leuten, die sind, in Europa kniet schon auf dem weißen Vlies, hat das Wakizashi schon aus der Scheide gezogen und wartet nur noch drauf, dass Zeit ist, um Seppuku zu beginnen. Warum soll ich mit denen noch reden? Diese Erklärung ist auch toll. Nein, wir beschützen die. Wir haben, ne, die Bürger haben 16 Millionen Postings, konnten wiederhergestellt werden wegen der Einspruchsmöglichkeit. Sonst hätten die bösen Unternehmen die ja gelöscht. Ach ja, ist schön orwellisch. Schön orwellisch. Ja. Ja, ich hätte gerade mal auf X so ein bisschen geguckt nach diesem Bastelbro. Also, der retweetet zwar hin und wieder so ein paar Sachen von dem Jun, aber ich kann jetzt nicht irgendwie rauslesen, dass da irgendwie eine Zusammenarbeit besteht. Ja, die haben wahrscheinlich die gleichen Ziele, denke ich mal. Und der Heini meinte schon irgendwie, er freut sich darauf, was ihm irgendwie unterstellt wird, zu welchen NGOs und so er dazu gehört. Ja, ich meine, es ist ja mittlerweile auch egal, ob das jetzt ein Überzeugungstäter ist oder ob er Geld dafür bekommt, es läuft ja mittlerweile aufs Gleiche hinaus. Na, Hate Speech ist für alle da. Ja, der Troll, der Epische, in dem Artikel geht es jetzt gar nicht um die aktuellen Entwicklungen, ne, dass er sich abgesetzt hat und weiter fröhlich wohl aus Russland weiter twittert und einen Asylantrag in Amerika angestellt hat und ja, Troll halt, was soll man sagen. Aber ja, er kokettiert. Ja, in diesem Artikel geht es darum, wie sogenannte SBGG-Piraterie verhindert werden kann. Ja, also Selbstbestimmungsgesetz-Piraterie ist das der Begriff. Das ist so geil. Der Begriff ist so großartig. Ne? Weil man sieht sofort einen hier, wo ist das? Wer ist der Sternenwanderer mit Robert De Niro, wo er den schwulen Piratenkapitän spielt, der am liebsten in Frauenkleidern rumläuft? Ja. Ach ja, gut, ja, der Fehler liegt schon beim Standesamt. Und zwar, hier wird im Endeffekt gesagt, gut, also ich muss noch mal einmal zurückgreifen. Bevor die ganze Sache in Kraft gesetzt wurde, war ja ein der Punkte, die man gesagt hat, so, hallo, das bietet extremes Missbrauchpotenzial, weil explizit ausgeschlossen ist, dass es überprüft wird und so weiter und so fort. Aber diese Warnungen wurden ja nicht so ganz wahrgenommen, so. Und jetzt haben wir hier jemanden, einen Juristen, ne, der ist ein Rechtsreferendar, der argumentiert, warum es trotzdem geht und die Standesämter könnten es verhindern. Und zwar, es geht im Endeffekt darum, ne, eindeutige Missbrauchsfälle zwingen das Standesamt nicht dazu, dem Antrag Folge zu leisten. Im Gegenteil, aktuell sind die Personenstandsregister in Bezug auf Liebig hinsichtlich Geschlechts- und Vornamens falsch und bedürfen einer raschen Berichtigung. Also er spricht hier der Dame das Frausein ab. Ja, also ob dieser Text laut Selbstbestimmungsgesetz nicht vielleicht bedenklich ist, schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ich habe eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir so einen verpflichtenden Test machen, wo man zum Psychologen oder zu Ärzten gehen muss und das klar darlegen muss? Ja, das ist ja der Punkt. Weggefallen ist ja, neben den sonstigen materiellen Voraussetzungen, wie Aussehen und sowas, jede Obliegenheit, die geschlechtsidentitätsbezogene Inkongruenz glaubhaft zu machen. So, das ist ja durchs Gesetz explizit weggefallen. So, aber zwar sieht das Selbstbestimmungsgesetz eine behördliche Plausibilitätskontrolle des Antrags auf Änderung der Registereinträge nicht vor. Allerdings enthält das Gesetz genauso wenig ein Verbot einer solchen Kontrolle in sich aufdrängenden Einzelfällen. Ja, deswegen, weil es steht, ne, grundsätzlich ist es ausgeschlossen. Aber das heißt, sich aufdrängenden Einzelfällen kann es doch passieren. So interpretiert er das, ne, grundsätzlich. Ja, das hat ja damals auch Herr Buschmann gesagt, dass ja der Standesbeamte, der könnte das ja dann Der hätte natürlich trotzdem die Pflicht, irgendwie zu sagen, wenn da jetzt einfach irgendwer ankommt und der das für einen Witz hält oder so, dann muss der natürlich dann sagen, nee, mache ich nicht. Ja gut, aber ich meine, was hindert mich daran, todernst dahin zu gehen? Also, und ich meine, wenn ich so aussehe wie die Person auf dem Foto, also was genau? Der Tannhäuser hat eine gute Idee, so eine Priesterkaste wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre so, ja, Ja. erfahrene, hoch angesehene Transmenschen, die dann zu Gericht sitzen über die Person, ob die in den heiligen Kreis der Order von den barmherzigen Transschwestern aufgenommen werden darf. Oh ja. Gatekeeping wäre doch super. Also, dann könnten die ihre Privilegien auch verteidigen gegen solche Piraten. Ja, und Piraten. er sagt im Endeffekt, ja, das Selbstbestimmungsgesetz gibt das zwar nicht her, aber es gibt ja das Personenstandsgesetz und in diesem Personenstandsgesetz sieht das anders aus. Der normierte Amtsermittlungsgrundsatz verpflichtet zur Ermittlung des für die Eintragung in den Personenstandsregistern maßgeblichen Sachverhalt, und zwar vor einer Beurkundung. Also er sagt, im Selbstbestimmungsgesetz wird zwar ausgeschlossen, aber man kann ja das Personenstandsgesetz zur Rate ziehen, weil das ist ja davon auch betroffen. Es ist ja eine Änderung des Namens und des Personenstands, ne? Deswegen sagt er, ja, das gibt das her. Und deswegen die Nachweisführung in Bezug auf solche inneren Tatsachen ist heikel, aber für die rechtsanwenderische Praxis nichts Ungewöhnliches. Nichts anderes geschieht überall dort, wo Behörden oder Gerichte feststellen müssen, ob eine Person vorsätzlich oder nach einem Motiv gehandelt hat. So, ja. Also er sagt ja, ne, das, was im transsexuellen Gesetz stand, ja, es muss eine psychologische Begutachtung ist, um die inneren Tatsachen des Menschen beurteilen zu können, bevor der Personenstand geändert werden darf. Das war ja böse, böse, böse. Aber es wird ja, er sagt ja, wird doch auch bei jedem Motiv gemacht. Also das ist doch vollkommen normal, deswegen können wir das ja wieder machen. Es ist so schön, dass alles, was früher böse war, jetzt wieder gut ist. Ja, weil, und der Grundsatz, warum er hier ja der Dame das Weiblichsein abgesprochen hat, ist, Moment, wo ist das Zitat? Er kokettierte am 20. August mit seiner vermeintlichen Transidentität, ob man wisse, wie es sich anfühlt, Zitat, ein ganzes System zu ficken. So, frei interpretiert darf und muss das so verstanden werden, dass Liebig die mit dem Selbstbestimmungsgesetz im Vergleich zum alten transsexuellen Gesetz erhöhte Autonomie bei der Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag missbraucht. Ja, also weil er den Gesetz gesagt hat, darf das jetzt überprüft werden im Rahmen des Personenstandsgesetzes, und dann muss eine Rüge erfolgen gegen das Standesamt, was das eingetragen hat. Und ja, das Selbstbestimmungs- und Personenstandsrecht ist also eine Kaperung durch SBGG-Piraten nicht hilflos ausgeliefert. Also alles, was man gesagt hat, was böse ist und worunter die Transsexuellen so leiden, warum man das abgeschafft hat, ist jetzt hier gerechtfertigt, weil er gesagt hat, er will das System ficken. Also sein Zitat, ne? Ja, eine interessante Argumentation. Aber also es kann jetzt sein, dass irgendwelche Leute das Standesamt verklagen, weil sie ihm den Personenstand so genehmigt hätten, weil die nach Personenstandsrecht eine Einzelfallprüfung hätten machen müssen. So. Ja, aber wie sieht das dann aus, wenn ich da hingehe? Wollen die dann mich durchleuchten? Oder Es ist also, halt wie genau die sollen sie Scheißsituation denn bei eingetreten, ihnen, die wir prophezeit haben. Genau das, was wir gesagt haben. wenn sie Rechtsunsicherheit wird geschaffen, Willkür ist Tor und Tür offen. der Ne? Du Typ kannst im geht, Einzelfall kannst du das verwehren und sonst eben nicht. wenn die Leute nicht wissen, wer der ist, warum sollen sie ihm das denn verwehren? Also, warum sollten die überhaupt auf die Idee kommen, in seinen Fall näher zu prüfen. Tja. Das verstehe ich nicht. Weil ich meine, da kommen 10 Leute rein, die alle Frauenkleider anhaben und vielleicht Bartwuchs oder was auch immer. Ich meine, Ja, und das warum Gleiche kann soll man ich jetzt auch denen sagen genau mit der Maja, rausziehen? die in Ungarn ist. Ne? Dann kann man ja auch das Standesamt, das den Personeneintrag bei der Person geändert hat, kann man ja dann auch verklagen. Also können alle verklagen. So, ja, ihr merkt, was hier für ein Popanz aufgebaut wird. Und das Einzige, was natürlich gut ist, Anwälte verdienen mehr Geld. Ne? Das ist was NGOs. Alles hat ja auch was Gutes. Ne? Vielleicht gibt es dann bald eine Meldestelle für SBGG-Piraten. Piraterie. Ja? Da kannst du die bei keine Ahnung, bei diesen ganzen, da kannst du bei Georgine Kellermann direkt einen Brief einwerfen. Und die kümmern sich dann darum. Super, Georgine fliegt dann zum Bundestag und die machen das dann rückgängig. Aber es ist schön, wie in was für einer Salzkruste man sich befinden muss, um mit sowas rauszuhauen, wie diesen Artikel hier. Wie gesagt, der spricht der Dame seine Weiblichkeit ab, was man ja nicht darf, aber gut. War Till Eulenspiegel auch so eine Art Gesellschaftspirat eigentlich? Oder was hat der piratisiert? Er hat sich über Piraten lustig gemacht vielleicht. Er hat Piraten piratisiert. Tja. Die Selbstbestimmungsgesetz-Piratenpartei. Tja, Selbstbestimmungsgesetz-Piraterie ja, helfen nur Social Media Manager. In der richtigen Piratenpartei gab es ja auch Leute, die unbekleidet zu Parteitagen gegangen sind und so. Oder mit einer Sackkarre, mit einer Kiste drauf. Ja, die haben ein Stellenangebot für einen Social Media Manager. Strich in Klammern MWD. Ich glaube, Manager reicht, das ist Englisch, Leute. Da gibt es keine weibliche Form von. Und zwar sucht hier das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung, in Klammern MI, ist in der Verfassungsschutzabteilung, im Abteilungsstab zum nächstmöglichen Zeitpunkt, EG11, DVL, bewertete Arbeitsplatz eines Social Media Manager, Strich Managers, in Klammern MWD, zu besetzen. Der Niedersächsische Verfassungsschutz ist der Nachrichtendienst des Landes Niedersachsen. Falls ihr nicht wusstet, was das ist. Er dient zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie des Bestands und der Sicherheit des Bundeslands und der Länder. Ja, sollte man auf die Idee gar nicht kommen, teilweise. Er erfüllt diesen Auftrag unter anderem durch die Sammlung und Auswertung von Informationen über extremistische und terroristische Bestrebungen. Als in Anführungsstrichen Frühwarnsystem unterrichtet er die politisch Verantwortlichen und die zuständigen Stellen über Entwicklung und drohende Gefahren. Und klärt die Öffentlichkeit durch zusammenfassende Berichte auf. Ja, das ist ja neu dazugekommen, das mit der Öffentlichkeit. Das Aufgabengebiet umfasst auch die Spionageabwehr und den Geheimschutz. Außerdem wirkt er bei Sicherheitsüberprüfungen und technischen Sicherheitsmaßnahmen der Landesbehörden zum Schutz von Verschlusssachen mit. Beim Niedersächsischen Verfassungsschutz kommen die unterschiedlichsten Personen und Professionen zusammen. Vielleicht suchen wir gerade sie und ihre Expertise, Ausrufezeichen. Ja, was die persönliche Ansprache, so wichtig. Was sind ihre Aufgabenschwerpunkte? Sag mal, eine Frage, bevor du das vorliest. War Niedersachsen nicht der Verfassungsschutz, ja, der teilweise so peinliche, korrekt, Videos gemacht hat? Die waren das. Und die suchen jetzt gerade jemanden, der den weiblichen Kram... Warum nehmen sie nicht die Praktikantin, die Videos gemacht hat? Die war doch super. Ich fürchte, das war wahrscheinlich keine Praktikantin. Was sind die Aufgabenschwerpunkte? Der Teilzeit geeignete Arbeitsplatz umfasst im Wesentlichen... Also ihr könnt die Verfassung auch in Teilzeit retten. Folgende Aufgaben... Konzeption, Umsetzung von Social Media, Kommunikation und anderes. Also, ne, wir haben ja gerade gelernt, die sind hier zuständig für Geheimschutz und so, ne, und Frühwarnen und Öffentlichkeit, zusammenfassende Berichte und so. Und Kommunikation hier. Federführende Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien zur adressatgerechten Ansprache. Also nach dem, was ich da bisher gesehen habe, kann ich nur sagen, die adressatgerechte Ansprache, die man da gewählt hat, ist eher so meme-geschädigte Zoomer-Teens oder so. Fellow Kids. Auf jeden Fall keine mündigen Bürger. Also. Verschiedener Bevölkerungsgruppen. Redaktion, Gestaltung, Veröffentlichung und Betreuung von Beiträgen auf Social Media Plattformen. Betreuung, ja. Den muss man ganz lange betreuen, weil unter diesen Beiträgen, da werden sich so einige Menschen sammeln, die sich Dinge fragen wie, hä, was soll das jetzt? Warum beschränkt ihr euch jetzt nur auf dieses? Warum tut ihr irgendwie so, als wäre die Antifa irgendwie in Ordnung oder so? Solche Dinge, ne, wie die Vergangenheit zeigt. Also da gibt es einiges zu tun, was Betreuung angeht. Community Management. Aktives Beobachten, Moderieren und Einordnen von Nutzerreaktionen. Ja genau, sagt den dummen Leuten, die es nicht verstanden haben, warum sie so dumm sind und dass sie sich mal schlau machen sollen. Und Diskussionen im Kontext der veröffentlichten Inhalte. Erkennen, analysieren und bewerten von relevanten Inhalten und Meinungen im Social Web. Ja. Schön analysieren und bewerten, welche Meinungen da relevant sind. Hier wurde gerade eine wichtige Frage gestellt. Kann man sich auch als Schweizer da bewerben oder steht da irgendwo, dass man deutscher Staatsbürger sein muss? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Schauen wir mal. Ich habe es immer noch gar nicht durchgelesen. Mir hat es schon alleine gereicht, dass die wir suchen. Ansprechperson der Behörde für crossmediale Inhalte. Weiterentwicklung und Evaluation der Social-Media-Aktivitäten unter anderem. Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der behördlichen Social-Media-Präsenz. Behördliche Social-Media-Präsenz, ja. War da nicht mehr was mit, die sollen das eigentlich nicht mehr machen oder so? Aber es ist ja keine Bundesbehörde, von daher. Beobachtung und Analyse von Trends, Tendenzen und technischer Entwicklungen im Bereich digitaler Kommunikation. Ja, schön die Trends im Auge behalten. Immer die neuesten Memes. Planung, Aufbau und Umsetzung neuer Plattformauftritte für die Plattform der Zukunft. Wenn wir dann zu Blue Sky rüberwechseln oder so wahrscheinlich. Laufende Erfolgskontrolle. Ja, wir haben alle Leute entfremdet, check. Ja, wir haben den Leuten das Vertrauen, in ihr letztes Vertrauen in den Staat genommen, check. Ein großer Erfolg. Oh Mann. Basis von Key Performance Indicators, ja. Das gehört ja wahrscheinlich mit dazu hier. Die Demoralisierung. Ja, ohne KPIs läuft doch nichts. Die Demoralisierung ist bestimmt ein Key Performance Indicator, zumindest vom Kontaktbeamten oder so. Oh Mann, Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards zur Sicherstellung eines konsistenten und professionellen Auftritts. Boah, über alle Kanäle hinweg. Alle Kanäle, ja. Vor allem den Abwasserkanal wahrscheinlich. Meine Güte. Umsetzung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem. Enge Zusammenarbeit mit der Pressestelle, insbesondere bei der Erstellung von Inhalten. Gewährleistung einer effektiven crossmedialen Verwendung von Inhalten, in Klammern Pressearbeit, interne Kommunikation, Internetauftritt und Social Media. Eine Änderung der Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten, okay. Was erwarten wir von Ihnen? Ne, jetzt ist es interessant. Bewerten können sich Absolventinnen und Absolventen eines einschlägigen Bachelorstudiums oder vergleichbar. Also für Bullshit im Internet raushauen, bitte studieren vorher, ne? Das kann nicht jeder. Einschlägig und pflanzenförmig, ne? Ja. Wahrscheinlich. In Kommunikations- oder Medienwissenschaften. Also in Gramsci-Studien wahrscheinlich. Digitale Medien, Online-Kommunikation, Social Media Management, Public Relations, Unternehmens-, ja, früher hieß es mal Propaganda übrigens. Unternehmenskommunikation oder vergleichbarer Studienrichtungen. Aber auf jeden Fall studieren. Na, das ist ganz wichtig. Darüber hinaus erfüllen Sie folgende Voraussetzungen: praktische Erfahrung mit Social Media Management. Einschließlich der Nutzung von Social Media Monitoring Tools, zum Beispiel Facelift, Cloud, Fanpage Karma. Fanpage Karma. Das okay. Verstehe ich nicht. Kann dein gutes Karma dir helfen oder was? Fanpage Karma. Das sind so Tools, die man bezahlt. Das ist mein Reddit Karma. Das ist so ein Tool zur Überwachung von Social Media im Ja, okay. Wahrscheinlich ja, das amerikanische Tools, die man einkauft, um den deutschen Verfassungsschutz dabei zu helfen, die Leute zu verarschen. Kenntnisse in der professionellen Gestaltung und Umsetzung von Social Media Content, Klammer, Bild, Video, Textbeiträge und themenbezogene Kampagnen. Hello, fellow kids. Falls irgendjemand nicht wusste, was Social Media ist, das ist so dieses Ding mit Bild, Video und Text. Ne? Das lernt man ja nicht im Medienstudium oder so. Bereitschaft und Fähigkeit, vor der Kamera aufzutreten und als Host in Videos, Interviews und anderen Formaten zu agieren. Dazu gehört eine professionelle Ausstrahlung, sicheres Auftreten. Und ja, das lernt ihr an der Uni. Sichere Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit. Sogar eine klare und prägnante Ausdrucksweise, die auch komplexe Themen verständlich vermittelt. Also wir fallen da schon mal raus. Grundkenntnisse im Umgang mit Programmen wie Adobe Creative Cloud, die nächste Sache, die eingekauft wird bei unserem Geld. Insbesondere Photoshop und Premiere, ja, kostet alles viel Geld im Abo-Modell. Warum nutzen die nicht GIMP? Ja, frage ich mich auch. Erfahrung und Umgang mit Kamera- und Audio-Equipment, zum Beispiel spiegellose Systemkameras, Audioaufzeichnungsgeräte sowie Grundkenntnisse. Spiegellose Systemkamera. Ich glaube, das ist schon verfassungsschutzrelevant, oder? Grundkenntnisse in. So, Leute, ich Metal, willkommen beim Drachen. Ich habe meinen Greenscreen da aus. Ich wüsste jemanden, der, guck mal, der bleibt doch auch gerne zu Hause. Der kennt sich mit Kamera und Photoshop, Premiere kann der alles. Belastbar, flexibel. Diplomatisches Geschick, Rainer Winkler! Rainer! Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ja, für dich. Ich gehe zum studiert. Niedersächsischen Verfassungsschutz. Zieh nach Wedemark. Werd Klaus Meines bester Freund. Super Idee, auf jeden Fall. Da gibt es viele solche Häuser, wie er mal eins besessen hat. Sicherer Umgang mit Microsoft Office Produkten, exzellente Sprachkenntnisse Deutsch. Chris, Sprachkenntnisse Deutsch, Englisch. In Klammern Grammatik, Rechtschreibung, schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Falls ihr nicht wusstet, was damit gemeint ist, dass man Deutsch sprechen muss. Falls ihr das nicht wusstet, falls ihr euch gedacht habt, Sprachkenntnisse Deutsch, also Türkisch. Also ja, irgendwie Walla, Schweiß. In Klammern Grammatik, Rechtschreibung, schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Ja, gut, dass ihr es nochmal dazu geschrieben habt. Oh Mann. So wie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Ja, mit denen die Memes, die ja ein Deutsch auch versteht, wahrscheinlich. Also das Traurige ist, dass sie so einen Job überhaupt öffentlich ausschreiben. Es ist doch klar, dass der an irgendeinem über Vitamin B vergeben wird. Ja, na, die also. Jacqueline vom Lars Olaf, der Schiffsparger vom Unterabteilungsleiter ist, oder wie? Ja, der hat so ein paar Wahlkampfvideos für die Grünen gemacht, passt. Ja, wahrscheinlich. Oder für eine feministische NGO, das kann ich mir auch gut vorstellen, bei unserer Innenministerin, hatte ich auch schon mal darauf hingewiesen. Unsere Innenministerin, die war ja mal Gleichstellungsbeauftragte des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Also die war quasi die Gleichstellerin der Gleichsteller. Und jetzt ist sie die Innenministerin von Niedersachsen. Eigenverantwortliches Arbeiten und eine strukturierte Arbeitsweise. Ich glaube, das könnte von so, ja genau, eigenverantwortlich. Macht man schon selber, hier muss keiner drüber gucken. Geht schon. Hauptsache, die Leute sind sauer hinterher. Was ihr mit eurem Geld anstellt. Belastbarkeit und Flexibilität, ja, das ist wichtig. Auch bei kurzfristigen Anforderungen. Die Leute sind noch nicht sauer genug in Medien. Wir sind Honeypot, den müssen wir an. Müssen wir spielen. Die Zahlen stimmen nicht. Ja, haut nochmal ein bisschen Scheiße raus. Diplomatisches Geschick im Umgang mit sensiblen Themen. Hm. Ausgeprägte Teamfähigkeit. Und die Fähigkeit, mit interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten. Ja, zum Beispiel mit unserer Gleichstellungsbeauftragten, die unsere Chefin ist, wahrscheinlich. Kann man sich direkt bewerben mit einem Konzept. Sagen so, yo, ich bin der anti-deutsche Verfassungsschutz-YouTuber. Ihr werdet es lieben. Genau. Ja, irgendwie sowas. Genau. Ich bin der Verfassungsschützer, von dem ihr nie wusstet, dass ihr ihn braucht. Kreativität und Innovationsfreude bei der Entwicklung neuer Formate und Strategien. Genau. Ich habe neue Wege erfunden, wie man die Verfassung gefährden kann. Und wie man dagegen vorgeht. Im besonderen Vorteil sind zum beschriebenen Aufgabenspektrum passend und entsprechende nachweisbare Vorverwendungen, in Klammern Zusatzqualifikationen bzw. Erfahrungen. Das bieten wir Ihnen. Eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit bei einem Nachrichtendienst, die zugleich auch krisensicher ist. Ja. Unsere nachrichtendienstliche Tätigkeit ist krisensicher. Wir haben hier so eine Brandmauer, also wird garantiert nicht eingeschränkt und abgesetzt. Ein Arbeitsvertrag und eine Eingruppierung in die EG 11 TVL und Vorteile des TV-L, wie beispielsweise Jahressonderzahlung, Zusatzversorgung in Klammern BVBL, 30 Tage Erholungsurlaub. erholen vom Social Media, was soll ich dann erholen? Etc. Die Zahlung einer Sicherheitszulage. Ja, wir haben keinen Obstkorb. Kein Obstkorb. Gar noch nicht, nee. Flexibel, kein Tischkicker. Flexible Arbeitszeiten bei einem familienfreundlichen Dienstherrn bzw. Arbeitgeber. Klammern zertifiziert, auditiert, Bund, Familie, Beruf und Familie. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem Aufenthalte in einer Fortbildungsstätte in Nordrhein-Westfalen. Hervorragend. Ich wollte schon immer mal für mein Land Niedersachsen arbeiten und mich dann fortbilden in Nordrhein-Westfalen. So wie schöne Nordrhein-Westfalen. So wie berufsorientierte, spezifische Fortbildungsveranstaltungen. Also wahrscheinlich hier so bei NGO-Trägern, die sich richtig auskennen mit Schutz unserer demokratischen Grundordnung. Genau, was delegitimiert diese Woche unsere Verfassung? Durch ihren NGO-Einsätzen für unsere Demokratie. Kostenlos Parkmöglichkeiten direkt vor Ort. Wie? Kein Unternehmensfahrrad? Was ist das denn? Ja, ich weiß auch gar nicht, warum überhaupt die Leute da, also ist das noch nicht nachhaltig oder wie? Teilhabe am Gesundheitsmanagement. Genau, weil krank sollen nur die Leute werden, die sich die Scheiße anhören müssen. Möglichkeit der Teilhabe am mobilen Arbeiten. In Klammern maximal einmal pro Woche. Nach der Einarbeitungszeit. Ja, mobile genau. Arbeit. Heißt das Homeoffice oder meinen die, man muss da den ganzen Tag durch die Gegend laufen und dabei arbeiten oder was? Kann auch sein, ja. Mobiles Arbeiten. Bitte beachten Sie Erforderlichkeit einer Sicherheitsprüfung. Die Wahrnehmung des Dienstpostens bzw. Arbeitsplatzes setzt an erforderliche Durchführung einer erweiterten Sicherheitsprüfung und Sicherheitsermittlung in Klammern Ü3 nach dem niedersächsischen Sicherheitsprüfungsgesetz in Klammern niedersächsisch SÜG voraus. Geeignete Bewerberinnen und Bewerber müssen sich daher bereit erklären, sich im Ernstfall einer Einstellungsfall einer Sicherheitsprüfung. Ja, das wird doch bestimmt für AStA-Angehörige des linken Bundes oder so doch kein Grund sein. Ne? Wir haben ja schließlich keinen radikalen Erlass mehr und Antifa heißt ja eh so viel wie sich einsetzen für unser demokratisches unsere Demokratie. Grundwesen, ja. Bestehen von Reisebeschränkungen. Es wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Niedersächsischen Verfassungsschutzes eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausüben und daher in Paragraph 26 Niedersächsische SÜG aufgeführten Reisebeschränkungen bei Reisen in und durch Staaten für die besondere Sicherheitsregelung gelten unterliegen. Ah, interessant. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind willkommen. Gut, dass ihr es direkt dahinter gepackt habt. Standardklausel, die stehen überall. Gut, dass ihr es direkt dahinter gepackt habt. Ja. Da soll sich mal bitte eine blinde Person drauf bewerben, dann müssen die erstmal ein paar hunderttausend Euro ausgeben für die ganze Braille-IT-Sachen. Man da die gleiche Tätigkeit machen kann. Ja, ihr könnt ja vor der Kamera kann sie ja stehen und was vorlesen, oder? Das sollte ja kein Hinderungsgrund sein. Wie die mit Facelift Cloud arbeiten soll. Das ist ja auch ein Audio-Interface. Ja, gibt's bestimmt. Das ist doch bestimmt barrierefrei. Und wenn Sie nicht, dann wird einfach der neue Software eingeschafft. Neue Impressions. Das dann ist. Die niedersächsische Landesverwaltung strebt in allen Bereichen Positionen an Unterrepräsentanz im Sinne des niedersächsischen Gleichstellungsgesetzes, Klammern NGG, abzubauen. Ja. Daher werden Frauen ganz ausdrücklich zu entsprechenden Bewerbungen aufgefordert. Das Land Niedersachsen sieht sich der Gleichstellung von schwerbehinderten und nicht schwerbehinderten Beschäftigten in besonderer Weise verpflichtet. Bewerbung schwer behinderter Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung der Interessen bitte ich bereits mit der Bewerbung um einen entsprechenden Hinweis. Ja, wir bitten darum, dass Sie direkt sagen, dass wir Sie bitte einstellen sollen. Nähere Informationen zum Datenschutz im Bewerbungsverfahren erhalten Sie unter. Erhalten Sie unter, mit der Bewerbung haben Sie zugestimmt, dass wir Sie sowieso komplett durchleuchten, aber. Ich finde den Text nicht gut geschrieben, weil die sind mehrmals in der Pluralform, ne? Haben wir ihr Interesse geweckt, ne? Und ab und zu mal aber ich. Ne? So wie gerade in dem Satz, ja, wenn du jetzt weggescrollt hast. Naja. Für fachliche Auskünfte stehen Herr Raschke. Nee, Herr Rasche. Gibt es auch rasche Auskünfte. Und zum Auswahlverfahren pro roter Mund. Ja, also für technische Themen fragen Sie bitte Herrn Rasche. Wenn Sie wissen wollen, warum Sie hier eingestellt werden, fragen Sie bitte Frau Rotermund. Rotermund ist auch gut. Wir stellen jemanden ein, einen Sprecher. Wenn Näheres, fragen Sie bitte Rotermund. Ach ja. Der Adler ist gelandet. Roter Mund ist im Gasthaus. Ich wiederhole, roter Mund. Diese Bewerbung richten Sie bitte am 27.09. Ein bisschen Zeit ist noch, liebe Interessenten. Und ich habe noch nicht gelesen, dass es nur deutsche Staatsbürger sind. Da stand sogar mit Migrationshintergrund. Also bitte. Also Bewerbung aus der Schweiz möglich. Also es sei denn, die Schweiz steht auf der Liste. Der genau, es sei denn, die Schweiz steht auf der verbotenen Reiseliste. Aber da steht ja nur Reiseliste. Also das heißt ja nicht, dass ihr da nicht wohnen dürft. Also. Stimmt, das ist ja keine Reise. Man hat einen etwas längeren Weg zur Arbeit, aber ja. Oh Mann. Ach wohl, ja, stand ja, man sollte ja regelmäßig da sein. Also müsste dann wahrscheinlich doch reisen. Nee, einen Tag soll man nicht da sein, da soll man den ganzen Tag mobil sein. Ja. Ja, online über das Karriereportal karriere.niedersachsen.de mit dem Link am Ende des Textes per Post an niedersächsisches Ministerium. Aber Verbeamten kann man sich nicht mit der Stelle lassen, anscheinend. Da habe ich nichts gesehen. Nee, noch nicht Beamter für Social Media Blödsinn. Ja. Eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nach Ausschluss des Bewerbungsverfahrens erfolgt nur, wenn Sie Ihre Bewerbung einen ausreichend frankierten Rückumschlag beifügen. Na, dafür haben wir kein Geld, aber für Creative Cloud und diesen ganzen Scheiß, das geht für da. Das finde ich gut. Da deutsche Behörden Schweizer Bürger nicht direkt kontaktieren dürfen, kommt wahrscheinlich keine Antwort. Ja, finde ich gut. Zusatz für Bewerber und Bewerber, die bereits im öffentlichen Dienst tätig sind, bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung eine Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte und Angaben zur personalführenden Stelle bei. Denn das ist ja nicht so, dass wir hier nur irgendwelchen Quatsch machen, ne? Also muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ach ja, wunderschön. Ich bin so froh und glücklich, in diesem Land zu leben. Ja, also. Wenn die jetzt ganz viele Bewerbungen bekommen, dann waren wir erfolgreich. Genau. Bitte nennen Sie den Kontaktbeamten das Stichwort Weltraumaffen für unseren prozentualen Anteil. Genau, mit dem Code Weltraumaffen bekommen Sie den Gleichstellungsbonus, auch wenn Sie vollkommen normal sind. Die verrechnen das dann mit Ihrem Creative Cloud Abo, was wir Ihnen vorher verkauft haben. Oh Mann. Arbeitgeber Niedersachsen. Sicher. Punkt. Oh Gott. Ja, ja, vielen Dank. Im Ministerium können aber nichts falsch machen, wie wir jetzt hier lesen. Das ist der wirklich der Eimer mit Profis-Artikel. Ja, die Tatsache. Also es geht jetzt um den Bericht, dass die AfD gesichert rechtsextrem sei. So, dass der Bericht, dass es seltsam war, wie der Bericht rausgekommen ist, ist ja allgemein bekannt. Aber die ganze Sache ist halt wirklich so seltsam gelaufen, dass das jetzt nicht unbedingt Konsequenzen für irgendwen haben wird, der daran beteiligt war, aber für die Zukunft Konsequenzen hat. Auch wenn irgendwann mal ein AfD-Verbotsverfahren laufen sollte, wurde mit diesem Gutachten eigentlich ein Eigentor geschossen. So, im Endeffekt ist ja Folgendes passiert: Die Nancy Faeser hat in einer internen E-Mail aufgefordert, noch am selben Tag die neue Einstufung zu veröffentlichen. Idealerweise gegen 10 Uhr. Da sollte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Hochstufung der AfD per Presseerklärung bekannt geben, hat die Ministerin gesagt. Also hat die Ministerin gesagt, idealerweise gegen 10 Uhr könntet ihr das doch mal bekannt geben. Ich meine, das hat sowieso schon ein Geschmäckle, aber gut. Ne, Frau Ministerin beabsichtigt im weiteren Verlauf des Tages eigene Öffentlichkeitsarbeit hierzu zu machen. So, das sind einige Sachen, die jetzt veröffentlicht wurden aus der internen, aus dem internen Ablauf. Ja, was Engelke hier verschleiernd als Wunsch der Ministerin bezeichnet, war beamtenrechtlich eine Anweisung und wurde im Bundesamt für Verfassungsschutz auch so verstanden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte nämlich noch eine Prüfung durchführen. Diese Prüfung haben sie aber nicht durchgeführt. Nancy Faeser verzichtete bewusst auf eine Prüfung durch die Fachabteilung und damit auf Änderung des Gutachtens nach eigener Aussage, um auch nur dem Anschein einer politischen Einflussnahme entgegenzutreten. Deswegen veröffentlicht sie das Hals über Kopf gegen den Rat von allen Beteiligten. Damit brach sie mit der laut BMI-Beamten üblichen und gängigen Praxis, Bundesamt für Verfassungsschutz Gutachten mit politischer Tragweite durch die Fachabteilung öffentliche Sicherheit erneut überarbeiten zu lassen, und brüskierte diese dadurch. So, wie gesagt, also der Verfassungsschutz hat es nur veröffentlicht, weil sie es mussten, ja, weil der Wunsch laut Beamtenrecht eine Anweisung war. Auch wenn es nicht so formuliert war. Aber sie konnte ja hinterher sagen, ja, ich habe nur meinen Wunsch zum Ausdruck gebracht. Ja, ja, der Durchschnittsmensch versteht nicht, was damit gemeint ist. So, und die Fachabteilung hatte gegen die Bekanntgabe der Hochstufung votiert. Unter anderem, weil sie das 1108 Seiten starke Gutachten wegen Zeitmangels nicht überprüfen konnte. Und vor allem ein Mangel war besonders wichtig, ja. So, der bewusste Verzicht hat jetzt auf die Überarbeitung ist geeignet, die rechtlichen Risiken der AfD-Hochstufung zu gesichert rechtsextremistisch und ihre Bekanntgabe im Eil- und Hauptsacheverfahren beim Verwaltungsgericht Köln zu erhöhen. Also, erste Stufe, es könnte sein, dass das Verfassungsgericht, dass die AfD zusätzliche Munition hat, um erstmal diese Einstufung rückgängig machen zu lassen, beziehungsweise nicht erfolgen zu lassen. Die haben ja schon diese Stillhaltezusage erwirkt, aufgrund der ganzen Umstände, die ich jetzt gerade auch nur ansatzweise geschildert habe. Aber im Endeffekt, derzeit überprüft die Abteilung Öffentliche Sicherheit nachträglich das BFV-Gutachten, aber nur noch mit beschränkter rechtlicher Wirkung. Denn das unbearbeitete AfD-Gutachten ist inzwischen Gegenstand der Gerichtsakten beim VG Köln. Und das ist der Knackpunkt. Alles, was im Gutachten drinsteht, kann nicht mehr rausgestrichen werden. Nicht möglich ist eine Korrektur durch das Streichen von harmlosen Aussagen. Und genau da liegt das Problem. Das Gutachten ist eher zu lang als zu kurz und enthält eher zu viele unbedenkliche Zitate. Dadurch wird es schwieriger werden, die rechtlich notwendige Prägung der AfD zu verfassungsfeindlichen Positionen festzustellen. Weil wenn im Gutachten schon das Verhältnis von weniger harten Aussagen zu relevanten Aussagen so missgeleitet ist, und dann muss das als Gesamtdokument interpretiert werden, und dann entsteht natürlich zwingendermaßen der Eindruck, dass, wenn es so viele harmlose Aussagen gibt, die aber trotzdem als relevant vom Verfassungsschutz eingestuft werden, dann, ja, kann man nicht von einer Prägung sprechen, wenn die wirklich relevanten Tatsachen im Gutachten, was alles Relevantes beinhalten sollte, steht, ja. Also die haben im Endeffekt jetzt, darüber haben wir auch gesprochen, da steht so ein Blödsinn drin teilweise, der so unrelevant ist, und das wird denen jetzt zum Verhängnis, weil wenn aufgrund von diesem Gutachten einfach gesagt wird, okay, das ist alles, was relevant ist, jetzt stellen wir mal die harten Aussagen im Verhältnis zu den weichen Aussagen, und du hast 99% weiche Aussagen, 1%, dann sagt man, okay, wenn es nur 1% von allem ist, was relevant ist, wie das der Verfassungsschutz gesagt hat, ne, dann können wir ja nicht von einer Prägung sprechen und von einem System und von diesen ganzen anderen Hürden, die da vorliegen. Ja, also es kann wirklich sein, dass durch diese Aktion das ganze Ding wertlos geworden ist. und genau das Gegenteil von dem erreicht, was es sollte. Es sollte ja ein Beweis sein, dass es da systemische Strömungen gibt, die bedenklich sind. Und deswegen hat man die relevanten Aussagen genommen. Nur wenn die meisten relevanten Aussagen gar nicht bedenklich sind, kann man nicht von einem System sprechen. Meine Güte. Einmal mit Profis, wirklich. Es ist unglaublich. Dann kommt noch das Kompakturteil dazu. Ja, weil das in Verbindung mit dem, was hier passiert, ist, da geht es wirklich genau darum. Ne? Wie viel Prozent ist bedenklich von allem, was relevant ist? Und da die jetzt einfach alles an die Wand gehauen haben mit diesem Gutachten, was sie hatten, jeden Blödsinn da reingeschrieben haben, reicht ihnen das jetzt zum Nachteil. Ich finde es sehr lustig. Ja, also, da haben die sich, ne, PR-mäßig Desaster. Gut, ich meine, alle, die die SPD noch gut finden, die interessiert es eh nicht, aber ja, PR-technischen Desaster, fachlich lachhaft und dann bewirkt es wahrscheinlich noch genau das Gegenteil. Also es kann wirklich tatsächlich jetzt sein, dass diese Hochstufung auf gesichert rechtsradikal passiert. Oder gesichert rechtsextrem, Verzeihung. Da hätte ich schon gesagt, dass dieser Drops gelutscht wäre eigentlich, weil es ja erwünscht ist, dass es so ist. Und auch mehrere Landesverbände schon so eingestuft werden. Aber nee, da haben die wirklich, ja, alle haben gesagt, nein, machen sie das nicht. Und die hat gesagt, doch, das ist mein Wunsch. Ach Mann, ach Nancy, ach Nancy. Apropos Desaster, Wolfgang M. Schmidt. Wolle. Genau, Wolfgang M. Schmidt war hier in dem Podcast von Bias Skeptic. Und das war furchtbar. Also, schon allein dieser Titel, warum rechte Podcasts erfolgreich sind. Dreimal darfst du raten, über welchen rechten Podcast es da eigentlich nur ging. Also der Name wurde zwar nicht genannt, aber es wurde eigentlich immer nur in einer Einzahl gesprochen. Und okay, lass mich nachdenken. Die Bienensaft, der ja, Bienensaft, so. Das Bienensaftbehältnis. Sollte man denken, ja. Und ich meine, ja, also ich frage mich auch, warum Wolfgang M. Schmidt so erfolgreich ist mit der Scheiße, die er verzapft. Also, vielleicht ist er beim Verfassungsschutz Niedersachsen angestellt als Social Media König. Stand was über Filmkritiken in der Anforderung? Aber dieses ganze Interview hier, wenn man das so nennen will, ist halt nur so ein Bauchgepinsel und wir haben uns alle lieb, wir haben auch das gleiche studiert. Das dachte ich mir auch schon so, ja toll. Sein Hut gefällt mir. Mal was Extravagantes. Blüten und so, das gibt ihm so ein bisschen was Exotisches. Passt zu dem Anzug. Ja, stimmt. Ich dachte, das wäre Teil der Frisur gewesen, aber gut. Stimmt, ist ein Hut, jetzt sehe ich. Und dann geht das irgendwie damit los mit, er stellt sich vor und er stellt sich natürlich nicht vor und sagt, ich bin so ein marxistischer Heini irgendwie. Und stattdessen sagt er irgendwie, er befasst sich mit Ökonomie und solchen Dingen, weil das ist ja wichtig und er befasst sich damit. Und am Ende von dem Ding regen sie sich dann irgendwie minutenlang darüber auf, dass irgendwelche Leute zu Joe Rogan gehen und über Sachen reden, von denen sie keine Ahnung haben. Das ist ja in demselben Podcast. Also, Wolfgang M. Schmidt. Und dann ist er auch noch eine feige Sau, weil er nicht sagt, ich als Marxist, sondern weil er dann so Sachen so formuliert, dass er sagt, als Marxist würde man sagen, dies, das, jenes. Na, so nach dem Motto, ja, der Marxist würde jetzt dies und das sagen. Und ich halt erwarte, ja, dann pack doch mal die Sachen auf den Tisch, aber das ist nicht dein Fall, ne, das auf den Tisch packen. Also ist mir vollkommen schleierhaft, wie man sowas hier veranstalten kann. Also ich meine, es ist nicht im Sinne von Kontaktschuld oder so, aber normalerweise, und hier wird ja auch irgendwie darüber geredet, dass irgendwelche Leute, die eine Macke haben und den Leuten Scheiße erzählen, also so jetzt von, was man da wahrscheinlich meint, wie das dann ist, dass die ja gefährlich sind, so nach dem Motto, und aber trotzdem irgendwelche Leute, die ihm dazuhören, und da holst du dir dann den Typen dahin. Und dieses ganze Eingelulle von wegen, Und er redet auch irgendwie über System, was sich ändern muss und System muss weg und so. Und ich bin ja dafür, dass man das System hinterfragt und so weiter und so fort. Ja, geil. Was bedeutet das denn? Frieden, Freude und wir haben uns alle lieb oder was? Und wir achten aufeinander und achten darauf, dass wir kein Bullshit verzapfen oder so. Und dass wir keinem Unrecht tun oder irgendwelche Dinge, was ja eigentlich auf diesem Kanal hier irgendwie eigentlich ja irgendwie das Programm ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also, da habe ich kein Verständnis für. Also, es tut mir leid. Das ist so ein Offenbarungseid. Das geht echt auf keine Kuhhaut. Also, das war echt sprachlos. Und wie gesagt, diese Widersprüche halt eben halt auch, ne? Und was da überhaupt nicht zur Sprache kommt. Und das, also, was man anderen irgendwie unterstellt, dass die dann halt irgendwie alle irgendwelche Sachen da verfolgen. Dieser Typ hat ein Buch geschrieben für Kinder. Der hat ein Kinderbuch geschrieben. Und wenn man jetzt selber irgendwie auf dem Standpunkt ist von wegen, ja, wir müssen die Debatten irgendwie verbessern, wir müssen über alles irgendwie reden oder so und uns dann ewig lange Gedanken darüber machen, was irgendwas bedeutet oder so. Dieser Mann hat ein Propagandabuch für Kinder geschrieben. Also, wenn es irgendwo aufhört, dann hört es wohl da auf, also. Wenn man mal irgendwo wem das wirklich als Fakt darstellen kann, dass jemand ein Propagandist ist, dann bei diesem Typen. Ey, das habe ich auch studiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also es ist widersprüchlich ohne Ende. Es ist unfreiwillig komisch. Ich halte die Art von ihm zu reden keine 10 Minuten mehr aus einfach. Also, ich kann mir gar keine Videos mehr von ihm angucken. Du meinst jetzt ich mag dieses gestellte, ich bin so aufmerksam. Oh Gott. Nee, ich kann den, ich finde den schlimm. Und dazu ist er Propagandist. Also, noch obendrauf dazu, dass er mir einfach durch seine Art schon extrem auf den Keks geht. Ja, aber es zeigt auch mal wieder, es gibt halt keine Berührungspunkte, es gibt keinen Punkt bei diesen Linken, wo es irgendwie zu viel ist. Man regt sich, man überlegt sich ohne Ende über irgendwelche Halbsätze und irgendwelche Sachen und irgendwem, der irgendwo hier und da mal Unrecht getan hat oder so. Und das kann man ja meinetwegen ja ruhig machen. Oder wie man uns hier ewig schon vorgeworfen hat, die sagen Kulturmarxismus und diese ganzen Geschichten. Na gut, hat schon seit ein paar Jahren keiner mehr gemacht, aber wir sind wahrscheinlich auch einfach zu unwichtig dafür, wenn man sich weiter mit uns beschäftigt. Und lauter so Dinge. Aber da gibt es einfach keinen Punkt. Es gibt einfach keinen Punkt. Du kannst dir den Propagandisten dahin holen, der seine marxistischen Kinderbücher schreibt und ihn da was von Systemwandel erzählen lassen oder so. Und dann kannst du immer noch irgendwie denken, so, ja, das ist einer hier von meiner Sorte, so, diesen skeptischen Leuten irgendwie. Kommt man nicht klar drauf. Es ist wirklich, es ist echt. Aber ja, ich meine, das sind halt die super Schlauen, ne? Also. Weil das ist ja, der hat ja studiert, der Mann, ne, Schmitty hier. Da muss man ja ehrfurchtig davor sitzen, ne? Der weiß ja, wovon er redet. Nicht so wie irgendwelche Leute, die bei Joe Rogan sind und davon reden, wovon sie keine Ahnung haben. Irgendwelche Kulturwissenschaftler, die sich über Wirtschaft auslassen und dann nur in der Art und Weise, dass man ja, wie war das irgendwie, er sagt, und die reden ja dann immer, wir wollen die Mütterrente bezahlen und die Leute reden dann davon, das wäre Sozialismus oder so. Ja, Wolfgang M. Schmidt. Wenn du Leuten ihr Geld wegnehmen willst und es anderen Leuten geben willst, dann sagen die Leute ja, warum denn? Ist das überhaupt gerechtfertigt? Das tun sie ja. Weil die haben nämlich was für gemacht für die Sachen. Und er ist wirklich dieses Meme von diesem Heini da irgendwie im Gulag, wo dann einer sagt so, hier, schau für das Loch. Und er dann irgendwie sagt, aber ich sollte doch hier Volks-YouTuber werden nach der Revolution. Und dann sagt der Typ mit der Waffe, nee, schauf er das Loch. Das ist Wolfgang M. Schmidt. Ist da super schlau. Also es ist mir einfach unbegreiflich, wie man da dann überhaupt keine Berührungspunkte und Ängste und auch diese ganze Auseinandersetzung dann in seinem Skeptikerlager jetzt zum Sohn zu vierten. Sowas würden die denen nie vorwerfen, dass sie sich mit dem Typen da hinsetzen. Da würden die nie was gegen sagen. Bei irgendeiner Jasmin Kosubek oder so, wo hier der Savana, der ja echt ein Vernünftiger ist, hingegangen ist, da haben die da Streams und Abhandlungen und jeder musste sich da irgendwie beschäftigen, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist, da zum Interviewen zu gehen. Und hier kannst du dir den Propagandisten hinsetzen und sagen, oh ja, ich habe das ja auch studiert, voll interessant, so, ja, wir Linken, so, ja, warum sind die Rechten eigentlich so erfolgreich? Das ist aber gefährlich. Ja, ganz bestimmt. Und das gibt's auch nur, ne? Es gibt die Rechten, warum sind die so erfolgreich, und es gibt euch, oder wie? Und es gibt Wolfgang M. Schmidt. Und das sind die, das ist das, was es gibt, wo man sich da entscheiden soll, oder was? Ja. Ja, und in den Kommentaren hast du dann auch die ganzen Leute, die sich alle drüber freuen, dass der gute Wolfgang eingeladen wurde. Und endlich sagt mal einer die Wahrheit. Genau, so in der Art. Ja, aber nimm's mal zum Anlass, um euch hier nochmal wieder unseren schönen Sonntagsstream anzuschauen, wo wir uns die König der Löwen-Kritik von Wolfgang angeschaut haben. Und ich habe mir dieses Video jetzt gestern, der Stream war klasse, gestern angeschaut. Und ich habe ihn fast verdrängt. Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut. Und ich habe es mir auch heute nochmal angeschaut, weil es so schön war. Und es ist wirklich sehr unterhaltsam und es zeigt es halt genau auf, wie er tickt. Und er ist ja auch noch stolz darauf. Also es ist ja noch nicht mal so, wir haben das ja damals gemacht, als seine König der Löwen-Kritik gerade rausgekommen war. 2019 übrigens. Und der hat noch ein Buch rausgebracht mit seinen quasi besten Punkten sozusagen. Und da ist seine König der Löwen-Kritik, die wir so verrissen haben oder besser gesagt aufgezeigt haben, dass er halt komplett an dem Inhalt vorbeiredet von dem Film, damit es halt passt mit seinem Geschwurbel, was in diesem Fall wirklich das richtige Wort dafür ist. Weil das halt zusammenhangloses, mit dem gar nichts zu tun habendes Gerede ist. Und ja, also guckt euch lieber das an. Ich konnte ihn damals schon nicht leiden, deswegen bin ich nicht dabei. Aber ich kann bestätigen, dass es ein sehr unterhaltsamer Stream ist. Auch wenn er an manchen Stellen wehtut. Ja, und hier mal ein Video vom Presseclub. Das ist schnell nochmal anhalten, weil wir sind schon wieder so lange hier im Gange, dass das alles gewagte Frisur, Memory schon rausgezählt wurde. Frisur. Ja, hier haben wir jemanden, der arbeitet für eine Publikation mit dem Namen so Globalist. Nein. Soll ja auch Haram sein, habe ich gehört. Und ja, es ist ein Stefan Götz Richter, Herausgeber und Chefredakteur ist er sogar vom Globalisten. Der Chef-Globalist sozusagen. Ja, da haben wir noch mal, was er zu sagen hat. Ich möchte an die stolzen Traditionen der Sozialdemokratie erinnern. Unter Leuten wie Steinbrück oder früher noch Ehmke oder Müntefering. Das waren Sozialpolitiker, die sich auch finanzpolitisch auskannten. Und die Idee der SPD historisch war, ja, für den Sozialstaat, aber immer fair und effektiv und gegen Missbrauch. Und wenn irgendjemand behaupten will, wie Frau Hiemi, die sofort immer sagt, es ist alles ungerecht, menschenunwürdig und so weiter, sobald man anfängt, über Reformen zu reden, dann muss man sich natürlich fragen, warum die SPD so abschifft bei ihren eigenen Wählern, dass fast 40% der arbeitenden Menschen, der Arbeiter, inzwischen AfD wählen, was ich gar nicht gut finde, aber das ist ein Fanal für die SPD, was sich alle Funktionäre der Partei und Parteitagsabgeordneten sehr vor Augen halten sollten. Und das tun sie nicht. Und das ist eben in dem Sinne der alten SPD, die auf Effizienz getrimmt war, reformierbar. Ich möchte an die stolzen Traditionen der Hilfe. Redet er hier von den Hartz-Reformen? Ich glaube, wovon soll er sonst reden gerade? Ja. Wir sind alle, wie toll die waren. Ich stolzen Tradition. Die SPD hat marktwirtschaftlich gehandelt, ja. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Ja, der Schröder war doch der Genosse der Bosse. Ne? Mit seinem Audi, ne? Vier Ringe und so. Und dann Gazprom. Ah, oh, der Linken, so nervig. Ja. Ja. Um die echten Emoji in ihre Headlines reinzupacken. Haben die echten Emoji in ihre Headline reingepackt? Ja. Also. So weit sind wir schon, ne? Ja. Ne? Kultur und Ukraine, ne? Also, weiß nicht, was es mit der Ukraine zu tun hat, aber hier im Alpenprafter im Ukraine-Tor. Sie können sich doch eigentlich gleich in Süddeutsche Zeitung Zwinky Zwonky umbenennen, oder? Tja. Das bringt so ein bisschen rüber, was man davon so halten hat. Ja, also ich muss gestehen, ich war auch von meinem inhärenten Bias gefärbt, wo ich diesen Beitrag gelesen habe, weil ich dachte, den hätte eine Frau geschrieben, aber nein, es war Bernhard Heckler. Ja, gut. Ehre wem Ehre gebührt. Ein Artikel aus der Reihe Dinge, die rechts sind, das neueste, Augenrollen. Ja, aber Augenrollen ist wichtig, dass man es richtig macht. Ja, wie macht man es richtig? Und zwar, man startet mit einer halben Drehung der Pupille von der Mitte nach unten und katapultiert dann die Iris in einer Schwungbewegung einmal gegen den Uhrzeigerin von unten nach oben. Dort verharren die Pupillen kurz, dann versucht man eine elegante Pendelbewegung in der oberen Augenhälfte. Weiß die Person, wie lange das dauert, mit den Augen zu rollen? Ich meine, Pendelbewegung. Ja, und das ist das Augenwinkelregeln. Ne? Das ist nicht nur ein Allerwelts-Augenrollen, was beispielsweise Giorgia Meloni vor aller Welt aufführte. Das war eine Augenroll-Masterclass für alle, die es im Rechtspopulismus noch zu was bringen wollen. Nicht ohne Grund hält sich Alice Weidel in Deutschland schon so lange an der Spitze für alle anstrengenden, Partei AfD wie niemand vor ihr. Auch sie hat das Augenrollen perfektioniert. Dazu gibt es stundenlanges Anschauungsmaterial aus Talkshows. Ja, die sitzt nur da und rollt dauernd die Augen. Wenn die Talkmasterin, der Talkmaster, sie dann darauf anspricht, warum verdrehen sie die Augen, macht sie erst noch eine genüssliche Kunstpause. Darauf hat sie schon gewartet. Dann sagt sie, mache ich nicht. Und genau da liegt die hohe Kunst des politischen Stilmittels Augenrollen der neuen Rechten. Es muss genau so aussehen, dass es eindeutig als Augenrollen zu verstehen ist, also ein Zeichen von Abwertung, Spott, Ungeduld, subtiler Aggression und so weiter. Aber es darf auf keinen Fall identisch sein mit dem vollständigen semantischen Bild, das man sich vorstellt, wenn man an ein Augenrollen denkt. Rechte Augenrollprofis rollen das Auge niemals einmal komplett im Kreis. Sie variieren die Bewegung so geschickt, dass kein einziges Frame in der eindeutigen Beweis liefern kann, dass tatsächlich ein Augenrollen stattgefunden hat. Ich denke mir, das sind die wahnsinnig. Das ist dann die einzige Frage, die ich mir noch stellen kann. Sind die Leute, die sowas schreiben, wahnsinnig? Es geht noch weiter. So funktioniert die Diskursüberdehnung hin zum Extremismus in Andeutungen. Ein bisschen Spott, ein bisschen Zynismus, ein bisschen Teflon, mache ich nicht. Oh Mann, es ist völlig lächerlich. Für sowas muss man, glaube ich, studieren. Eine mimische Abwertungsstrategie, die aber auch lustig, beinahe knuffig aussieht, wenn man sie in ihre Standbilder zerlegt. Wenn man die neue Rechte weltweit in einem einzigen Emoji kondensieren könnte, dann wäre es genau das. Augenroll-Emoji. Das hat dieses Emoji nicht verdient. Heidi Reichenick, es wird Zeit für die Rückaneignung. Ja. Ja. So viel dazu. Rechte und Augenrollen. Ja. Alter, die sollen froh sein, dass die Rechten nicht dazu übergegangen sind, ihnen aus Versehen den Mittelfinger zu zeigen und dann nicht so, dann so zu tun, als wäre das natürlich nur versehentlich so passiert. Ja, die zeigen den Ringfinger. Das ist so das. Also, ne? Also Augenrollen ist so, das ist so eine Art Dog-Whistling, was natürlich auch nur die Eingeweihten verstehen. Ne? Also so links, halb rechts, unten, halbe Umdrehung gegen den Uhrzeiger. Ich hab's jetzt wieder vergessen. Ich Pendeln. Das Pendeln nicht vergessen. Genau, Alice Schwarzer schreibt Deutschland erwache. Wacht Deutschland endlich auf. Das habe ich auch überlegt, ob das nicht irgendwie ein bisschen sehr nah dran ist an gewissen Sprüchen, die ich jetzt so nicht in den Mund genommen hätte. Aber ja. Geschlechtertrennung an Unis, öffentliches Fastenbrechen, kein Holocaust, keine Evolutionsgeschichte mehr im Schulunterricht. Der legalistische Islamismus unterwandert seit Jahrzehnten Deutschland. Wer das kritisiert, gilt als Rassist. Der Islamismus muss endlich gestoppt werden, fordert Alice Schwarzer. Ja, inhaltlich für uns relativ uninteressant, weil wir alles kennen. Also hier wird halt immer noch so ein bisschen der Unterschied gemacht zwischen Islamismus und Islam, was ich aktuell für ein bisschen blauäugig halte. Wird halt die Geschichte erzählt, früher waren es nicht so viele, da war das alles friedlich, aber jetzt auf einmal, puff. Und dann haben wir auch einmal ein Problem damit. Und dann, ja, dann wird darüber gesprochen, dass der Merz ja auch nach dieser Geschichte mit den segregierten Uni-Veranstaltungen gesagt hat, nee, Offenheit, Liberalität, Toleranz, religiöse Toleranz. Und dann ist Alice natürlich ein bisschen stinkig, dass er die Gleichberechtigung der Geschlechter vergessen hat. Da ist sie natürlich ein bisschen stinkig und fragt, fehlt da vielleicht was? Ja, die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und dann fragt sie danach, ist etwas zu viel? Ja, die religiöse Toleranz. Denn um die ging es in dem Fall gar nicht. Es geht ganz im Gegenteil um den Missbrauch der Religion im Namen einer Ideologie und Machtstrategie. Es geht darum, dass diese Fundamentalisten mehr und mehr das Gesetz machen. Die militante Minderheit macht Terroranschläge. Die legalistische, also scheinlegale Mehrheit unterwandert seit Jahrzehnten Institutionen, Medien und Politik, mitten in Deutschland. Und sie haben einen Plan. Sie integrieren sich nicht. Wir passen uns an. Wir sind nicht schockiert, dass Frauen ihr Haar bzw. ihren Körper verhüllen, weil der den Islamisten als Haram gilt, als sündig und nur der eigene Ehemann, der Besitzer, sie sehen darf. Wir finden es nicht verwunderlich, dass Gebete an öffentlichen, nicht religiösen Orten zelebriert werden. Wir lassen zu, dass die naturwissenschaftliche Schöpfungsgeschichte und der Holocaust im Schulunterricht gemieden werden, weil das gewisse Muslime irritieren könnte. Wir lassen zu, dass die Freiheit muslimischer Ehefrauen und Töchter sichtbar eingeschränkt wird. Und wir servieren in Kantinen Halal-Essen und feiern nach dem zumindest für Kinder und Jugendliche gesundheitsschädlichen Ramadan auch noch das Fastenbrechen mit Muslimen. Übrigens, auch gläubige Juden essen Halal, bei ihnen heißt das Koscher. Doch sie betrachten das als ihre Privatsache und erwarten nicht von staatlichen Einrichtungen, dass diese sich danach richten. Wir haben es also mit einer schleichenden Islamisierung unseres Alltags und der systematischen islamistischen Unterwanderung auch von Schulen und Universitäten zu tun, finanziert seit Mitte der 80er Jahre mit Milliarden Petrodollars der Ölstaaten. Diese Islamisierung des Lebens in Deutschland ist in den letzten 10 Jahren nicht weniger geworden, sondern mehr. Ja, Dinge, die wir alle schon wissen. Ich bin trotzdem immer froh, wenn jemand mit einer gewissen Größe einer Seifenkiste, auf der er steht, das dann auch nochmal ausspricht. Aber es kommt natürlich auch Unsinn. In unserer Welt leben Millionen ungläubiger MuslimInnen sowie gläubige MuslimInnen, für die der Glaube Privatsache ist und die Werte der Aufklärung, Gleichberechtigung der Geschlechter, des Rechtsstaats und der Demokratie mit uns teilen. Und ich sage nein, gläubige MuslimInnen teilen das eben nicht mit uns. Weil am Ende würden sie immer sagen, nee, Allah ist wichtiger. Und deswegen glaube ich, dass das halt nur für ungläubige Ex-Muslime oder Leute, die sagen, Religion ist Privatsache und die ist für mich eher eine Nebenprivatsache, dass die hier eine Heimat finden können und die Werte mit uns teilen, ja, aber ein frommer, gläubiger Muslim, nein. Ja, viele Islamisten predigen, dies seien westliche Werte und keine universellen, und viele gutgläubige Deutsche plappern das nach. Wir haben die nicht radikalen MuslimInnen nicht geschützt. Inzwischen haben wir alle das Problem. Ja, dann geht es um das Kopftuch, patriarchale Tradition, gesundheitsschädlich und stigmatisierend. So manche junge Muslimin fällt darauf rein, in einer Phase der Zerrissenheit zwischen ihrem Leben im Westen und den Sitten in ihrem Herkunftsland. Und dass das eine Erfindung von Khomeini ist und nirgendwo im Koran steht. Ja, und die haben diesmal halt in der Ausgabe der Emma Günah Balci, Nasrin Amir Segi, Sami Alkomi und Ahmad Mansur, alles Männer und Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis, die über diese Sachen schreiben für die aktuelle Ausgabe der Emma. Ja, wie gesagt, ich stimme bei weitem nicht immer mit Frau Schwarzer überein, aber bei Islam und Islamismus ist sie auf jeden Fall in die richtige Richtung unterwegs und das ja auch schon seit länger. Denn schauen wir uns doch einfach mal an, was jemand so erfährt, der auf dem Alexanderplatz einen Migranten interviewt. Das hat Untertitel. Das heißt, wir müssten uns das auch nicht mit Ton angucken. Der Ton macht mich nur aggro. Aber die Untertitel können wir uns ja ansehen und dazu was sagen. Ich weiß nicht, ist das noch das Archiv? Ja. Ja, wie lange lebst du in Deutschland? 3 Jahre. Wie geht's dir so in Deutschland? Nee, hier geht's mir nicht gut. Warum nicht? Es ist ein ungläubiges Land. Ja, es ist ein ungläubiges Land. Und warum? Die Leute wollen verstehen, warum du das sagst. Die können doch sagen, du hast uns, die haben uns akzeptiert und du benimmst dich so. Aber es ist ein ungläubiges Land. Und du meinst, auch wenn die Deutschen uns akzeptieren, hier sind sie immer noch ungläubig? Ja, ich bin überzeugt davon. Der Ungläubige ist dann Ungläubiger, ne? Und jetzt fragt er ihn halt, wer ist besser, der Muslim, der ihn akzeptiert oder der Ungläubige, der ihn nicht akzeptiert? Oder der Ungläubige, der ihn akzeptiert, wer ist besser? Der Muslim, sagt er. Ja. Und guckt auf sein westliches Telefon. Ja. Aber so sind diese Leute halt. Ja. Ihr könnt oder wir können von diesen Gläubigen keine Dankbarkeit, keine Kompromisse und kein Entgegenkommen erwarten. Die verachten uns. Die verachten uns wie er hier. Die sind freundlich und nett und nehmen unser Geld und alle Annehmlichkeiten, Telefon, Thermojacke, schönes billiges ISIS-Shirt von Temu. Ja? Aber sie hassen uns. Und da hat die Frau Schwarzer vollkommen recht. Ja gut, wir sind irreligious, Störenungeheuer, aber wir sind auch, da könnten wir auch christlich sein oder jüdisch oder an die olympischen Götter glauben. Wir wären für die immer nur Ungläubige, das ist denen doch völlig egal. Es gibt für die ja nur einen. Dieses Vorgehen fördert Rassismus. Ja, die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat festgestellt, ja, wir haben hier einen Phänomenbereich und zwar jede 6. Straftat wird von jemandem durchgeführt, der mehr als eine Staatsbürgerschaft hat, mehr als eine Staatsangehörigkeit hat. Und deswegen sollten wir das jetzt mal in den zukünftigen Berichten aufschlüsseln, weil es halt ein statistisch relevantes Kriterium ist, wenn es jeder 6. ist. So. Die häufigsten 5 Staatsangehörigkeiten bei den deutschen Verdächtigen 2024 waren demnach deutsch-türkisch 10.307, deutsch-polnisch 6.652, deutsch-russisch 3.484, deutsch-marokkanisch 3.125 und deutsch-syrisch 2.185. Ja. Wenig Überraschung hier. Und ja, gut, doppelte Staatsbürgerschaft ist immer ein komisches Thema. Warum hat jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft? Da gibt es verschiedene Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Ne? Die SPD findet das Ganze natürlich ganz schlimm und da geht es hier rum. Ne? Also letztlich wird allen Menschen mit Doppelpass bei uns signalisiert, dass sie mit einem zweiten Pass nur als Deutscher zweiter Klasse gelten, für die man andere Maßstäbe anlegt. Manche haben diesen Pass zum Beispiel, um weiter erbberechtigt zu sein. Ein zweiter Pass sagt nichts über eine Milieuzugehörigkeit aus. Ja, okay, naja, doch, eigentlich schon ausländisches Milieu, aber egal, ne, ich weiß ja nicht, was der hier meint. Und ja, mit mehr als einer Staatsbürgerschaft Ich weiß jetzt nicht, welche Nachteile man dadurch hat. Man hat Vorteile, die kann sich ja jeder denken. Aber was für einen Nachteil hat man, wenn man mehr als einen Pass hat? Geht man dadurch als Deutscher zweiter Klasse? Nein, es wird ja nur in der Statistik aufgeschlüsselt. Also, was, und es entspricht ja der Realität. Aber gut, naja. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag sagt, es spielt offensichtlich eine große Rolle in der Kriminalstatistik, welche Nationalität jemand hat. Da ist es nur richtig, wenn die Polizei hier ehrlich und transparent kommuniziert. Auf Bundesebene könnte sowas nur geschehen, wenn alle Länder das statistisch erheben würden. Ne? Also erstmal Ländersache. Und ja, gut, hier geht es nur um eine Statistik. Ne? Und es gibt natürlich ein paar Leute, die da direkt wieder rassistische Motive sehen. Aber gut, wenn man als erster direkt an Rassismus denkt, vielleicht hat man selber damit ein Problem, nicht andere Leute. Ja. Ich hätte auch gerne mehrere Staatsangehörigkeiten. Warum nicht? Aber wie gesagt, man hat nur Vorteile dadurch. Was für Nachteile? Deutsch-marsianischer Podcast. CO2-Preis bringt unsere Betriebe um. Was? Hätte keiner gedacht, ne? Nee, aber die eigentliche Nachricht aus dem Artikel ist, dass die, wie heißen die, die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, hat jetzt ihre Klimavereinbarung sozusagen gekündigt. Die haben bisher brav im sozialdemokratisch-grünen Gleichschritt das Ganze mitgetragen, wie das die ganzen linken Gewerkschaften getan haben. Und jetzt ist ihnen aufgefallen, scheiße, wenn wir so weitermachen, haben wir bald keine Arbeitnehmer mehr, die wir vertreten können, weil es diese Industrien in Deutschland einfach nicht mehr gibt. Und jetzt sind sie offensichtlich aufgewacht und haben gesagt, dieses Konzept fliegt so nicht, sagt der, wie heißt er? Ach Gott. Warum steht der Name hier nicht? Ah, das ist das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. So, okay. Nee, das war das nicht. Das ist, Moment mal. Ach, da ist der Name. Michael Vassiliadis. Genau, das ist der Chef. Der sagt, das Konzept fliegt so nicht. Es bringt unsere Betriebe um. Und er hat konkrete Zahlen aus der Wirtschaft dazu. Zum Beispiel Eneos, ein Chemiekonzern aus Köln. Im Wettbewerb gegen die globale Konkurrenz wird das Unternehmen durch externe Belastungen gebremst, ja geradezu ins Straucheln gebracht. Kostennachteil beim Gaseinkauf 100 Millionen Euro. Kostennachteil beim Strom 40 Millionen Euro, zählt Vassiliadis auf. Und nochmal 100 Millionen extra obendrauf für die CO2-Zertifikate. Ineos, sagt der Arbeitnehmervertreter, ist kein Einzelfall, sondern die Regel. Jedes Jahr senkt die EU-Kommission die Anzahl handelbarer Emissionsberechtigungen um 4,3%. Je knapper das Angebot, desto höher der Preis. Zum Schutz der Schwerindustrie wurden bislang noch viele Zertifikate an bestimmte Branchen kostenlos verteilt. Doch damit ist es ab 2026 vorbei. Unternehmen bekommen Gratiszuteilungen dann nur gegen strenge Auflagen und wenn sie ökologische Gegenleistungen auf anderer Seite erbringen. Ist doch super, oder? Ich meine, so retten wir halt die Welt, ne? Problem ist, sagt der Vassiliadis, in China kostet die Tonne CO2 ein Siebtel, in Japan nur ein Siebzigstel dessen, was die Betriebe in Europa zahlen. Und in den USA gibt es bekanntlich gar keinen Handel mit Emissionszertifikaten. Das heißt, ja, unsere Wirtschaft wird aktiv in den Boden gebohrt von diesen Leuten. Ich meine, die könnten morgen hingehen und sagen, das interessiert uns alles nicht. Wir scheißen auf den Emissionshandel. Was das für einen Ruck geben würde, wunderschön wäre das. Aber sie tun es nicht. Warum nicht? Warum tut das eine CDU nicht? Weil ihre Marionettenspieler das nicht wollen. Ist meine Meinung. Aber wenigstens wachen jetzt langsam die Gewerkschaften auf. Weil das ist der Job der Gewerkschaften eigentlich. Den machen sie schon viel zu lange nicht. Sondern machen den Job vom PR-Manager vom niedersächsischen Verfassungsschutz. Super. Ich bin damals aus der Gewerkschaft ausgetreten, in der ich noch war, weil die angefangen haben, so eine woke Scheiße zu reden. Hm. Tja. Ja, schöne Nachrichten aus der Europäischen Union, die ja so viele Sachen bringt. Okay, das geht jetzt nicht um die Europäische Union direkt. Die hat es nicht verbockt diesmal, die Länder haben es verbockt. Aber es geht um eine europaweite Umfrage. Wie sieht das denn aus mit den Zollbehörden und den Abfertigungen bei den Zollbehörden? Und die Nummern, die Zahlen sind sehr seltsam, sehr unterschiedlich. Selbst in den Ländern, wo es besser läuft, sage ich mal, sind wir bei einem dreistelligen Bereich von Paketen, die am Zoll kontrolliert werden, auf 1 Million Pakete, die durchkommen. Ja, so. Und also auch die so gefleckt sind, dass die vielleicht kontrolliert werden könnten, weil die elektronische Sachen beinhalten oder sonst irgendwas. Hier geht es nicht um die De Minimis Sachen, hier geht es um die anderen Sachen. Temu und Shein alleine machen mittlerweile sehr, sehr viel von diesen Warensendungen aus und die Zollbehörden europaweit sind überlastet. Es gibt manche Länder, die kriegen nur eine einstellige Zahl auf 1 Million Warensendungen hin. Ja, also einstellig, weniger als 10 von 1 Million und die besser sind, weniger als 1000 von 1 Million. Naja, und ja, was will die Europäische Union jetzt machen? Ja, man kann nicht direkt was machen, weil es gibt halt auch Postdurchlieferungsverträge, die gewisse, ja, also der Staat darf jedes Paket kontrollieren, was er denkt, das auffällig ist, aber es muss innerhalb von einer gewissen Zeit passieren, weil das würde sonst ja wieder den Warenflow behindern und da gibt es auch gewisse Verträge für und deswegen kann das Problem jetzt nicht direkt gelöst werden, außer durch halt sehr viel mehr Personal von den Ländern, was die natürlich machen können. Aber um das zu finanzieren, hat sich jetzt die Europäische Union gedacht, okay, das machen wir über die europäische Ebene, da haben wir wieder die Möglichkeit, Gelder über die EU fließen zu lassen, weil die EU ja sonst keine Gelder einnehmen darf. Und zwar wird jetzt vorgeschlagen, dass die Unternehmen E-Commerce-Companies, also die versendenden Händler, eine Handling-Fee von 2 Euro pro Paket bezahlen sollen. Alles, was von außerhalb der EU in die Europäische Union kommt, soll nochmal 2 Euro kosten. Flat Tax auf jedes Paket, damit der Zoll wieder ordentlich kontrollieren kann. Hört sich das nach einem konstruierten Problem und einer konstruierten Lösung an? Ich weiß es nicht. Könnte so sein. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass diese Zahlen auch sonst nicht veröffentlicht werden. Natürlich denke ich mal, dass gewisse Leute das wissen, aber es gibt halt auch manche Unternehmen, die nutzen das aus, um halt gefälschte oder unsichere Ware in bestimmte Länder exportieren zu lassen, ne, um es auf den europäischen Markt einzuführen, weil sobald es in einem EU-Land ist, kann es ja hin, wo es will, ohne Kontrolle. Ja. Als ob die gewissen Leute nicht wissen würden, welche Länder das sind. Aber ja, ich spekuliere da jetzt mal nicht. Ja, also 2 Euro wird alles teurer bald. Einfach nur deswegen, wenn ihr was aus China bestellt. Oder woanders her. Apropos China, Danger Zone, The Coming Conflict with China. Ich habe schon einige Bücher über die Thucydides Trap gelesen. Also das war damals Sparta und Athen. Das ist eine aufsteigende Macht, dass es auf jeden Fall immer zu Konflikten kommt. Und das wäre halt mit USA und China der Fall für dieses Jahrhundert. Und das Buch ist sehr gut geschrieben. Also es hat eine sehr gute Informationsdichte. Man langweilt sich nicht, es wiederholt sich nicht. Es ist sehr gut recherchiert. Es spricht Stärken von China an, genauso wie Schwächen. Es ist durchbalanciert, hat Nuance und war alles in allem ein echt gutes Buch zu lesen. Also meine Empfehlung. Na, mal wieder ein bisschen Geopolitik. Mandarin lernen. Ja. Es wirkt alles so statisch in der Geopolitik in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck. Als ob alles schon vorgezeichnet wäre. Naja. Drüschpa, Freundschaft. Ja, das ist ja auch eine Sache. Alle reden über die Nord Stream Pipeline jetzt wieder. Hatte ich ja letzte Woche schon was zu gesagt, auch wie das interessant ist, dass Deutschland mit einem europäischen Haftbefehl nach den Leuten sucht, obwohl das gar nicht möglich ist, aber gut. Und ja, jetzt wird die ganze Story mit den Ukrainern, die Pipeline gesprengt haben, wird halt nochmal durchgekaut und auch, dass sie halt auch Verbindungen zu staatlichen Stellen in der Ukraine hatten, zu offiziellen, ich meine, wer hätte es gedacht, da gibt es wohl ich weiß jetzt nicht, wie gesichert das war, aber ich habe es halt in irgendwelchen Mainstream-Sachen gelesen, also glauben das anscheinend Leute, dass der Zelensky einmal einen Befehl zu so einer Operation gegeben hat und dann hat er sie aber wieder zurückgenommen, aber sie wurde trotzdem ausgeführt, weil irgendwas in der Kommunikation nicht fehlgeschlagen ist. Also was da jetzt wirklich mit der Nord Stream Pipeline war, ist ja auch egal. Hier hat die Ukraine in Russland halt die Druzhba-Pipeline beziehungsweise einen Knotenpunkt von denen bombardiert, was zur Folge hatte, dass Slowenien und Ungarn einfach kein Öl mehr bekommen haben für 2 Wochen. So. Und sonst hatte das keine großen Auswirkungen auf Russland, obwohl die mussten das natürlich reparieren. Aber die einzigen, die davon wirklich betroffen waren, waren halt die Slowakei und die Ungarn. Und die fanden das natürlich nicht super. Ne? Jetzt ist die Pipeline wieder repariert und jetzt fließt das Öl wieder weiter. Und die Slowakei und Ungarn dürfen sich anhören, wie böse sie sind, dass sie weiterhin von diesen unzuverlässigen Partnern aus Russland die das böse Öl kaufen, anstatt dass wie ein anständiger Bürger auf dem Umweg Kasachstan, Indien, China zum dreifachen Preis zu kaufen. Ja, also diese Unmenschen, diese Ungarn. Ja, einfach, ich meine, was passiert da? Nimmt das überhaupt noch irgendjemand ernst? Kann man da wirklich machen, was man will? Ja, ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil es ist ja schon dreist, ne, dass die Ukrainer das einfach machen. Ja, weil es hatte wirklich keine andere Auswirkung gehabt, außer den Fluss dahin zu. Ne? Ja. Tja. Aber ja. Warum machen die sowas? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber ja. Fierce grow for Lukashenko critic who disappeared in Turkey. Ehemaliger former belarussischer Diplomat ist in der Türkei verschwunden. Und scheinbar hat die Türkei, das Sicherheitsapparat, Verbindungen nach Belarus, also dass, wenn man dort landet, dass das auch weitergegeben wird, dass es Leute in Belarus wissen. Und der ist halt verschwunden. Und er hatte in der Vergangenheit sein Amt als, der hat so Sportspiele, so olympische Sportspiele hat er organisiert, hat er niedergelegt und war halt ein Regimekritiker. Und der ist jetzt auf jeden Fall verschwunden und die wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Also und gehen halt davon aus, dass er halt entführt worden ist. Ja. Und es ist in der Vergangenheit häufiger mit Belarus passiert, dass Regimekritiker halt verschwunden sind. Also. Ja. Ach ja, kommen wir zu einem schönen Wissenschaftsthema, wo ich wirklich gestehen muss, das ist wirklich schwierig zu verstehen. Ich habe es auch nur ansatzweise verstanden, obwohl ich mich mehrmals jetzt da eingelesen habe. Aber ich versuche es mal zu erklären, weil es ist halt wirklich sehr freakig. Scientists just created space-time crystals made of knotted light. Also Raumzeitkristalle aus verknotetem Licht. So, und worüber reden wir jetzt? Wir reden über sogenannte Hopfionen. Das war bis vor einigen Jahren war das noch ein theoretisches Teilchen in der theoretischen Physik. Man wusste nicht, ob es wirklich das gibt. Dann wurde es bei gewissen magnetischen Tests wurde es so als Nebenprodukt ab und zu mal festgestellt. Und ein Hopfion ist im Endeffekt ein Teilchen, das hat bestimmte Eigenschaften. Die wichtigste, eine der besondersten Eigenschaften ist, alles zerfällt ja, alles hat eine Halbwertszeit. Wisst ihr, wovon ich rede? Und die sind halt stabil, die sind topologisch irgendwie. Und deswegen, also ich habe es nur halb verstanden. Aber das ist erstmal das Wichtige, die zerfallen nicht. Bisher gibt es nur das Problem, wenn man die erzeugt, sind die quasi super stabil und sie zerfallen zwar nicht, aber sie sind nicht in einem stabilen Zustand, deswegen zerfallen sie doch und zwar sofort. So, und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, die stabil zu halten. Und es gibt die Möglichkeit, diese Hopfionen miteinander zu verweben. So, da hat man jetzt einen Bauplan und mechanische Möglichkeiten geschaffen. Da müssen jetzt erst noch Maschinen für gebaut werden, bis man das Teilchen wirklich herstellen kann. Aber das sind im Endeffekt diese suprastabilen Teilchen, die dann dadurch, dass sie in so einen Kubus gewebt werden, bleiben sie auch stabil und haben halt gewisse Eigenschaften. Und zwar können sie gewisse Atome durchlassen oder nicht durchlassen. Das kann man programmieren. Und das Gleiche gilt für Terahertz und Mikrowellenstrahlung. So, und das Ganze wird halt nochmal besonders freakig, weil das mehrdimensionale physische Effekte erzeugt. Das kann ich euch jetzt nicht erklären, weil durch diese Suprastabilität und dadurch, dass die in dieser Form verknotet werden, sind die quasi auch zeitstabil. Das hat was damit zu tun, dass es ja stabil ist und nicht zerfällt, so wie alle anderen, ne? Denkt an Halbwertszeit. Und also wirklich absolute Science-Fiction-Sachen, die vor 20 Jahren nicht mal gedacht waren, sind jetzt mit modernen Möglichkeiten herstellbar. Einfach nur echte Wissenschaft, ne? Nicht das, was wir vorhin die ganze Zeit hatten, sondern wirklich echte Wissenschaft, die wirklich Sachen machen, wo man erstmal gar nicht versteht, wovon reden wir hier überhaupt. Ja, also und das Ganze kann im Endeffekt die Grundbasis bilden für neue Leitersysteme, neue Computerchips, neue Materialtechnik. Ja, weil man kann halt Atome selektiv damit durchlassen oder nicht durchlassen und so quasi diese Strukturen benutzen, um neue Teilchen zu schaffen. Alchemie in die Richtung geht das. Also da sind wir noch lange weit von weg, dass es mechanisch alles möglich ist, aber jetzt erstmal ist es klar, das ist nicht nur ein theoretisches Teilchen und es ist klar, wir können es stabil halten und es ist klar, wir können es manipulieren und es ist klar, wir können noch was anderes machen und wir haben auch die Technik dafür, wir müssen sie nur bauen. So, also einfach nur ein schönes Beispiel für Yeah Science, wirklich, ne, Space-Time Crystals made of knotted light. Das hört sich an wie ein Fiebertraum, aber ja, geknotetes Licht. Das ist was, ja, wie so Spock schaut von seinem Visor auf und sagt, Captain, ich glaube, es handelt sich um geknotetes Licht. Ja, ja, Militärs haben das vielleicht schon seit 20. So, ja, theoretisch, Martin, könnte man mit sowas ein, ja, also es ist, ja, es lässt sich für vieles benutzen. Materie-Transformation ist schon eine Sache, aber das ist nicht das Interessanteste, was es kann. Ach, also wenn das Materie-Transformation, ja, das am wenigsten Interessante ist, was damit theoretisch möglich ist, das ist halt wirklich so ein super, so godlike Technologie mäßig. So, ne? Natürlich erst in 100 Jahren wirklich in der Anwendung, aber dass es überhaupt theoretisch möglich ist. Sehr wunderbar. Vielleicht kann man Lichtschwerter bauen damit. Vielleicht, nein. Die Schwerter kann man ja jetzt schon theoretisch bauen. Das Problem ist nur, wie schafft man das, dass man halt ein Ende von der Klinge hat. Das ist, glaube ich, das einzige Problem. Wie man die Macht anwendet. Ja, genau. Die Macht. Man darf halt nur so viel Licht aus dem Griff rauslassen, dass es bis dahin reicht. Das ist richtig verknoten, dann geht das schon. Eben. Fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was er schadet. Ja, auch das. Lest Miete pro Kopf. Knicke pro Kopf. Genau, ja. Knick pro Kopf. Das ist auch geknickt, das Licht, das, ja. Ja, stimmt. Quid pro Kopf. Lass dich nicht gendern. Knick pro Kopf. Nee, geht in den Wald. Aber nicht in Britisch-Kolumbien oder wo das war. Genau, macht ein Waldbad, mit allen Sinnen genießen, erlebt den Wald. So geht auf safespace.net und schreibt dem Russen, dass er ein treuloser Penner ist, weil er sich nie blicken lässt. Tja, vielleicht wäre die Stelle beim Verfassungsschutz ja auch was für ihn. Dann kann er da alle neurolinguistisch programmieren. Mammon, dein Magazin, das abonnieren wir, auch wenn du nicht da bist. Ja. Genau, ich deabonniere das und abonniere das nochmal, nur damit ich ihn wieder abonnieren kann. Das ist so ein gutes Gefühl. Mache ich jeden Samstag. Heute besonders, liebe Grüße, war er heute nicht hier. Aber der Abeli hat ihn ja mehr als gut vertreten. Du bist immer wieder willkommen. Jedes Mal wird gefragt, wo du bist. Also wirklich fast jedes Mal. Das ist jedes einzelne Mal. Aber du bist ja da und dir geht's gut, das ist das Wichtigste. Wo nur zwei von uns versammelt sind, da ist Abel mitten unter ihnen. Ach ja, und Meldestelle kulturmarxismus.de nicht vergessen. Wenn ihr ihn nicht zerschmettert, dann bitte melden, zumindest. Aber besser zerschmettern. Ja.